Hallo. Klassischer Fall von, keiner will anfangen. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Die Inselideologen. Die Köpfe der Insel-Bewegung. Ja. Die Legend of Inselda, Developers. Ja. Ah, das ist doch an sich, wäre doch wirklich mal ein gutes Videospiel. Wir haben ja schon lustige Videospiele gesehen, so wie den Schulzzug und sowas. Vielleicht macht ja jemand mal Legend of Inselda. Ja, das wird ein Spaß heute. So viel kann ich verraten. Also, wir haben so viel tolle, tolle, es sind so viele tolle Sachen passiert in der letzten Woche, dass ich auch schon richtig. Wir fangen mal mit guten Sachen an. Na, toll in Anführungszeichen. Ja. Ich dachte, das kann man an meinem Tonfall ablesen. Ja. Ah, okay. Ja, aber jetzt bin ich auch verbunden, weil bitte seid nachsichtig mit Cool. mir, ich mache das so heute zum ersten Mal, ja. Hey Chris, herzlich willkommen. Einmal mit Profis. Ja. Okay, dann fange ich nochmal an, was ich gerade erzählt habe. Also diese guten Nachrichten könnten ja nicht lange währen, da kommen wir wahrscheinlich noch später zu. Und ja, was hier halt steht, ist Geldkürzung der Bundesregierung schwächt Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus, zumindest das, was die Leute da unter Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus verstehen, nämlich die Amadeo-Antonio-Stiftung zum Beispiel, die ja mit ihren super tollen Broschüren, die wir ja uns hier schon seit mehreren Jahren angucken, das Ganze hat, glaube ich, angefangen mit dieser Gaming- und Hate-Speech-Broschüre damals, wo es ja irgendwie auch diverse Protagonisten von Gamergate abgebildet wurden und irgendwelcher Bullshit darüber erzählt wurde. Ja, und dann noch so Späße wie, dass man im Kindergarten gucken muss, ob die Kinder Zöpfe haben oder so sportlich sind oder irgendwie sich einer darüber beschwert, dass man probiert, irgendwelche Leute abzubilden, die ja aus anderen Kulturen kommen, aber die Kinder nicht und so und so ein Kram, dass das dann alles schon Rechtsextremismus ist. Ja. Ich möchte noch daran erinnern, dass man versucht hat, dem Bezirksbürgermeister da in Berlin einen Maulkorb zu verhängen, was die Kindergartenbroschüre anging. Ne? Man hat es vor Gericht gezogen, um dem verbieten zu lassen, zu sagen, dass er diese Broschüre nicht gut findet, und man hat damit verloren. Genau, das hatte nicht funktioniert. Was allerdings funktioniert hatte, ist ein Beitrag mal im ZDF, war das, glaube ich, damals, wo sich jemand drüber lustig gemacht hat über die Amadeo-Antonio-Stiftung und die Definition von Hate Speech. Und dieser Beitrag wurde ja dann entfernt. Da hat er sich so drüber lustig gemacht über so Sachen wie dieses mit, wenn man wir und die anderen sagt und so, dass das dann quasi schon ein Punkt wäre, dass das irgendwie alles furchtbar ist und ganz böse, weil ja auch niemand irgendwie mal einen Unterschied zwischen zwei Gruppen irgendwie sieht oder so in irgendwelchen Dingen. Ja, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ja. Ja, und wo ich auch noch gerne nochmal dran erinnern möchte, was ein Ding ist, wo wir nur einmal drüber geredet haben, was vielleicht nicht so präsent ist, was ich aber auch sehr widerwärtig fand, war damals dieses Ding, wo dieser DJ gesagt hat, dass viele Frauen irgendwie in der DJ-Szene quasi über ihrem Level da auflegen dürften, weil man halt meint, es wären zu wenige und dann irgendwie da Hinz und Kunz dann irgendwie pusht. Und das hat dazu geführt, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung also irgendwie den damit aufgenommen hat in irgendwelche Listen von Sexisten. Und was dann dazu geführt hat, dass bei dem Auftritt von diesem DJ auf dem Fusion Festival dann da die Leute da irgendwie mit Flaschen nach dem geworfen haben und dort da so ein Zeug und dass der diesen Auftritt da absagen musste. Und Das heißt, die Hassrede der AA-Stiftung hat dazu geführt, dass Menschen angegriffen worden ja, sind. genau. Wer das mit dem ZDF-Mitarbeiter, der da Probleme hatte, nochmal nachschauen will, kann das in unserem Stream die Amadeo-Antonio-Stiftung zeigt The Age of Hate Speech tun. Ich habe mich nur gefragt, ob das mit dem Antisemitismus nur ein Label ist oder ob die da wirklich was machen. Also man könnte ja durchaus da inhaltliche Arbeit auch leisten, indem man, weiß ich nicht, was das, diese Geldverschwörung aufklärt oder so. Das Ich ist uns aber noch nicht begegnet, meine ich, ne? will auch gar nicht bezweifeln, dass es unter dem Schirm der Amadeo Antonio Leute gibt, die ernsthaft und ehrlich an solchen Sachen arbeiten. Also das will ich auch mal sagen. Also es gibt sicher da an der Basis genug Leute, die das aus Überzeugung tun und die auch wichtige Arbeit leisten. Ich meine zum Beispiel, so sehr man die kritisieren kann auch, aber dieses Exit-Programm war ja wohl ganz erfolgreich, wenn man die Zahlen sich anguckt und da jetzt nicht unterstellt, dass die geschönt sind. Und das war von der AA-Stiftung, oder wie? Das war auch keiner ist gegen sinnvolle Aktionen, ne? Keiner ist gegen sinnvolle Aktionen, die Erfolge bringen. Es geht ja darum, dass es total auf die Spitze getrieben wird und dass halt Geld eingesammelt wird, um Nonsensprobleme zu bekämpfen. Ja, nicht nur das, es geht eigentlich. Ich möchte eine Sache noch sagen. Das ganze Geschrei ist jetzt, weil 8 Millionen von 110 Millionen weniger dieses Jahr fließen. Es sollte auf 120 Millionen aufgestockt werden, aber es wird auf 107 Millionen runtergefahren. Und ich sehe die schlimmen Sachen nicht in dem, was du gesagt hast. Ich sehe die schlimmen Sachen darin, dass sie versuchen, mit Propaganda und Broschüren Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen, in einer Art und Weise, die halt nur einer ideologischen Richtung entspricht, nämlich dem Intersektionalismus. Und dabei verwenden sie das Antisemitismus-Ding auch als Schild. Also ich erinnere nur an diese Kindergartenbroschüre, die endete ja auch damit, dass man dann irgendwie ein Beispiel genommen hat von der jüdischen Kita und dass man hinterher dann sagen kann, so wie jeder, der das jetzt irgendwie kritisiert hier, der hat was gegen die jüdische Kita oder so. Also das... Oder ich meine jetzt auch mit der Person Annetta Kahane, ne, das ist ja auch so ein Ding, wo man dann gleich irgendwie sagt, so ja, die wird ja nur angefeindet, weil sie Jüdin ist oder so. Das mag sicherlich auch geben, Leute, die das meinen oder so, aber wir gehören auf jeden Fall nicht dazu. Ich habe nur was gegen die Frau, weil sie bei der Stasi gewesen ist. Und auch das äußert sich nur insofern, dass ich nicht möchte, dass so jemand irgendwas in Deutschland mit Meinungsfreiheit und Demokratie zu tun hat. Die kann meinetwegen, wenn sie beim Staat arbeiten will, irgendwo beim Tiefbauamt arbeiten oder so. Ja, aber eine Person ist einfach in diesem Bereich ist sie einfach verbrannt. Und das kritisiere ich dann und das lehne ich ab. Und dann wünsche ich ihr trotzdem ein langes und erfolgreiches Leben, aber nicht in diesem Bereich. Ja, ich kritisiere die Methoden, die Vorgehensweise und dass halt sehr viel Geld eingesammelt wird, um aufgebauschte Nonsensprobleme zu bekämpfen. Echte Probleme gibt es ja, da sollte sich mehr darauf konzentriert werden. Ja, das wird jeder Euro, der für Nonsensprobleme ausgegeben wird, kann nicht für ernsthafte Probleme ausgegeben werden. Das wird doch nicht nur das eingesammelt, sondern... Es geht um Staatskohle, ne? Ja, es geht um Staatskohle, es geht auch um Aufträge, also Trägerschaften. Im Rahmen von der politischen Bildung ist die MAD und die Hundestiftung ja auch Träger. Ja, und die brauchen das dann auch immer, dass man die Sachen so negativ darstellt, ne? Und ich habe schon den Eindruck, dass sie viele Dinge negativ darstellen, die gar nicht so negativ sind. Die politische Beeinflussung durch irgendwelche Vereine, NGOs oder sowas, die sich durch Spenden finanzieren, ist ja eine Sache. Aber staatliche Förderung oder staatliche Spendengelder, das ist dann nochmal eine Stufe schlimmer, meiner Meinung nach. So, und mit dem Ding hier sind wir beim Elefanten im Raum angekommen. Halle? Ich sag's einfach mal für mich, damit nicht wieder irgendein Idiot ankommt. Ich verachte den Menschen, der das getan hat. Ich verachte jeden, der sowas plant, der sich Waffen beschafft. Ich verachte sie alle. Ich finde die zum Kotzen. Und ob der jetzt ein Gamer war oder ein Incel oder... Ja, wir sprechen ja noch drüber. Ich will das nur vorausschicken als Präambel. Ich verachte diese Person zutiefst und das, was er getan hat. Nicht, dass uns wieder da irgendwas erzählt wird am Ende. Hier haben wir die neuen deutschen Medienmacher, die am Tag nach Halle, wir erinnern uns, die neuen deutschen Medien, das sind Medienmacher, das sind die Leute, die auch, oder die neuen deutschen Organisationen, das sind die Leute, die auch gerne sagen, bitte, bitte jetzt nicht den Terroranschlag instrumentalisieren, bitte jetzt nicht auf den ganzen Islam irgendwie verallgemeinern und bitte nicht irgendwie versuchen, Profit draus zu schlagen. Am Tag nach Halle kommt dieser Tweet, wir fordern eine Verdopplung der Mittel für Demokratieleben und ein Gesetz, das das garantiert. An Demokratie spart man nicht, gemeinsam mit dem Migrationsrat Berlin und so weiter und so fort, dem Zentralrat der Sinti und Roma und vielen anderen. Also Geld, wir wollen Geld, wie hier Lord Factotum das ausdrückt. Wir wollen Geld, wir wollen euer Geld, wir wollen es jetzt. Also man ist sich nicht zu schade, so eine Tragödie zu benutzen. Um Geld für progressive Psyops einzuwerben. Ja. Besser kann ich das nicht zusammenfassen. Das ist halt, ja, Anstand und so. Aber du weißt ja, nach so einer Tragödie steht natürlich die Bereitschaft hoch, dass man solche Institutionen fördert und man macht sich ja keine Gedanken darüber, was Demokratieleben wirklich macht. Man verkauft es nur ganz gut unter Demokratieleben und an sich förderst du ja damit die Demokratie auch nicht. Das ist ja, ja, es stehen Organisationen wie die DITIB zumindest auf vergangenen Förderlisten. Allein das ist für mich schon ein Grund zu sagen, nee, irgendwas kann ja nicht stimmen. Warum geben wir türkisch-national-Islamisten Geld? Aus dem Demokratie-Leben-Fonds. Sollte das nicht aus dem irgendwie Religion-Leben-Fonds kommen? Ja, das ist ja ein sehr gutes Beispiel für eine Instrumentalisierung, die sonst immer gerade von den neuen deutschen Medienmachern ja auch immer angeprangert wird. Ich meine, wir hatten es gerade. Demokratie-Leben wird um 8 Millionen abgeschmolzen. Dann passiert so eine Tragödie und jetzt wird eine Verdopplung gefordert. Also das ist mir zu zeitnah. Ja, also da müsste man doch nur ein bisschen mehr Empathie von denen abverlangen. Das war wirklich eine Kulbono oder so. Das sind antimigrantische Einstellungen. Das ist postfaktisch. Das ist strukturell bei dir, Preis. Ich weiß nicht, haben wir die H&M-Geschichte drin? Fragt jemand im Chat, Chris? Ach nee, habe ich ganz vergessen. Könnte man noch hinzufügen, also es ist ja nicht nur so, dass der Staat diese Leute finanziert, sondern diese Woche kam raus, Hennes und Mauritz fördert die Amadeo-Antonio-Stiftung. Das gab ein bisschen Kritik und man hat dann so einen Einweg-Tweet gehabt, den alle gekriegt haben, die H&M kritisiert haben, so nach dem Motto, wir prüfen ganz genau, wen wir fördern und die Amadeo-Antonio-Stiftung, Zivilgesellschaft, Demokratie, bla bla bla. Mhm. Also denkt dran, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht, nicht zu Hitler und Mussolini. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Und ich erinnere nur noch an Ben & Jerry's, die hatten ja auch schon mal diese... Warum eigentlich immer so Firmen, wo dann Dingsbums und? Ist das Ahnung. Irgendwie... Adolf und seine kleinen Freunde oder so. Ja, also da würde ich auf die Bibel verweisen, um meinen inneren Jordan B. Peterson herauszuholen. Es geht ja darum, dass als Satan auf die Erde kommt, verschluckt er alle Menschen und er spuckt die wieder aus, die heiß und kalt sind. Und die lauwarm sind, die schluckt er herunter. Und dadurch ist es so, dass Firmen, wenn sie einen Doppelnamen haben, wo sie sich nicht entscheiden können, dass sie lauwarm sind und dass das halt genau die sind, die die Welt zugrunde richten werden. Das kenne ich ja von das gibt's auch, das hat Kinski doch auch in seiner Bibel-Aufführung. Genau, genau. Also, dass der Teufel kommt und alles verschluckt. Und gerade die Firmen mit und im Namen, das sind die schlimmsten von allen. Also. Oh, verdammt, ich habe so viele Tabs offen, dass ich hier jetzt den offenen Tab von den neuen deutschen Organisationen nicht finde. Aber das ist praktisch nochmal die. Sie haben auch gleich eine Erklärung dazu rausgehauen, weil so ein Tweet ja. Das ist ja nur ein Tweet, der ist vergänglich, aber man haut dann gleich noch einen Blogpost. Nee, ist gar kein Blogpost, ist in der Abteilung Pressearbeit einsortiert noch dazu. Verdammt, wo habe ich das? Ach, da sind wir. Okay. Und da sind dann die Förderungen nochmal genauer aufgeschlüsselt. Und es wird sogar ein direkter Zusammenhang. Also es heißt hier, die Meldung aus Halle kam etwa zur gleichen Zeit, in der bekannt wurde, dass das Förderprogramm Demokratieleben aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit bis zum Ende der Förderperiode 2024 gekürzt werden soll. Die meisten Initiativen von schwarzen Menschen und People of Color in West- und Ostdeutschland haben Absagen für ihre Projektanträge erhalten. Ja, noch schön auf die Rassismusdrüse draufdrücken. Ja, die schwarzen Menschen können jetzt ihre Projekte nicht machen. Dann müssen sie halt arbeiten gehen. Dabei ist die Stärkung von Akteurinnen der diversitätsorientierten Zivilgesellschaft wichtiger denn je. Sagt wer? Ihr, aber ihr seid nichts weiter als eine AstroTurf-NGO. Ihr seid nicht die Gesellschaft. Ihr habt keinerlei demokratische Legitimation. Schießt in den Wind und hört auf, unser Steuergeld zu verbrauchen. Man fordert also eine Steigerung der Fördermittel für Demokratieleben, konkret auf 200 Millionen Euro im Jahr bis einschließlich 2024. Einführung eines Demokratiefördergesetzes bis Ende der Legislaturperiode, das die Arbeit von Projekten und Initiativen langfristig absichert und verlässliche Strukturen schafft. Warte mal kurz. Ich wette mit jedem, der gerne möchte, dass wir ein solches Gesetz noch vor Ende des Jahres bekommen. Die Tiffy hat es doch schon angekündigt. Ja, genau, weil da wurde schon ein paar Mal von geredet, auch schon vor einem Jahr oder so. Und ich bin mir sicher, dass diese Geschichte jetzt wieder das Ding ist, mit dem man die Scheiße dann durchpeitschen kann. Da wette ich drauf. Warte, Chris, das ist nicht richtig. Das gute Demokratieförderungsgesetz wird allen Menschen helfen, Dinge zu tun, die sie gerne möchten. Und es wird ganz wunderbar werden. Wir kümmern uns um die Kümmerer. Ja. Eine explizite Förderung von Empowerment-Projekten für schwarze Menschen, Sinti und Roma, Migrantinnenorganisationen und andere Initiativen von Menschen mit Rassismuserfahrung, deren zivilgesellschaftliches Engagement besonders viel Kraft braucht und geschützte Räume erfordert. Wir sind keine Serviceeinrichtung für die Mehrheitsgesellschaft. Steht das da echt so drin? Wisst ihr was? Fickt euch! Echt! Steht das da echt so drin? Ja, das ist der letzte Satz von der Scheiße. Wir sind keine Serviceeinrichtung für die Mehrheitsgesellschaft. Dann verpisst euch! Ganz einfach! Wir sind Spalter und wir wollen von der Mehrheitsgesellschaft über die Asche haben, ne? Frieda Ackermann. Go home. Demokratieförderungsgesetz. Wir leben in einer Demokratie. Verdammt nochmal. Und wenn wir die endlich mal wieder richtig ausgestalten würden, mit offenen Debatten und Kompromissfindung. Nein, wir machen weiter mit der Scheißpolarisierung. Aus unserer Sicht kommt das einer Kapitulation gegenüber Rechtsradikalen gleich, die seit Jahren versuchen, das Förderprogramm zu diskreditieren. Punkt Nummer 1, ihr diskreditiert euch selber. Punkt Nummer 2, eure Gegner einfach nur als rechtsradikal zu bezeichnen, ist low. Punkt Nummer 3, mir ist es mittlerweile egal, weil ihr habt nichts anderes außer böse Worte, die ihr den Leuten an den Kopf werfen könnt. Ich bin für den Liberalismus da. Und der gefällt mir, den finde ich wunderbar. Und aus der Ansicht von einem liberalen Menschen lehne ich eure Organisation von Identitätspolitik ab. Punkt. Das hat nichts mit Rechtsradikalismus zu tun, sondern es sind die Grundwerte unseres Staates, die ihr aushöhlt für eine progressive Agenda. Und das Förderprogramm hat sich auch selber diskreditiert. Das hat man ja gesehen. Ich meine, wir haben ja mal ein paar Sachen hier vorgestellt, wo das Geld hingeflossen ist. Und das waren halt alles Nonsenssachen. Und das haben die Leute in Regierungskreisen ja auch gecheckt. Ja, deswegen werden von den 400 Projekten, die letztes Jahr unterstützt werden, nächstes Jahr nur noch 100 unterstützt und 300 mangels Effizienz eben nicht mehr. Ja, also das Programm, ne, von 400 Projekten, die unterstützt wurden, werden jetzt nur noch 100 als weiterhin unterstützungswürdig dargestellt. Also das ist eine Scheiterquote von 75%. So. Da braucht es keine zusätzlichen Kritiker, meiner Meinung nach. Es ist sehr offensichtlich, dass da das Geld einfach in falsche Kanäle geflossen ist und versickert ist und keiner kriegt es mehr her. Das ist wie Lisa, die im Humor den Stein verkaufen möchte, der Tiger verscheucht. Und ja, und ich möchte jetzt nochmal sagen, dieses ganze Thema in Bezug zu Halle zu setzen, ja, solche Sätze wie die Meldung aus Halle kam etwa zur gleichen Zeit, in der bekannt wurde, dass das Förderprogramm bis zum Ende der Förderperiode gekürzt werden soll. Solche Sätze liest man normalerweise nur auf irgendwelchen Aluhut-Seiten. So, aha, gibt es da etwa einen Zusammenhang? Ja, hier wird ein falscher Zusammenhang konstruiert. Ich finde das wirklich ekelhaft. Ja, wenn der richtige Faschismus anklopft, dann sehen sie es vielleicht gar nicht. Ne? Also ich denke mal, dass solche Leute dann auch die Extinction Rebellion unterstützen. Und die haben ja schon gewisse Strukturvorschläge drin, die ja eben so eine Nebendemokratie oder sowas dann einrichten wollen. Das ist ja ein faschistoider Angriff, ne? Meritokratie abschaffen und dann Grüppchenpolitik machen. Ja, die wollen ja so eine Art Bürgerversammlungen und dann direkte Demokratie und so weiter. Da kann man ja im Prinzip auch drüber reden, ne? Aber das kann man ja auch politisch auf korrektem Wege durchsetzen. Dann, das kannst du doch vergessen. Ne? Und nicht Mama. So hintenrum und nebenrum oder so. Das ist so eine Sauerei. Das finde ich eben faschistoid, ne? Diese einfach. Bürgerversammlung kannst du doch vergessen, Mamon. Sicher kannst du das alles vergessen. Das kommt die kriegen einen durch, Code, ne? Of Conduct, die kriegen eine Genderquote, die kriegen eine Migrantenquote, die kriegen eine Behindertenquote, die kriegen, das wird der das Stahlbad sozusagen von den progressiven Ideen werden, diese Räte. Aber ich möchte auch sagen, die Extinction-Spinner finanzieren sich wenigstens selbst oder haben Onkel Soros gefragt. Die nehmen nicht unser Geld. Das stimmt. Ja, das muss man denn dann auch mal zugute halten. Also das stimmt. Also nicht parasitär als Staatshaushalt abschöpfen. Ja, es kommt bestimmt alles noch. Aber ja, in diesem Ding steht hier drin, dass es mit dem, dass es schon wieder ein bisschen mehr Geld geben sollte, meint unser Finanzminister. Und ansonsten auch nur, dass sich ja die Migrantenorganisationen beschwert haben, dass es weniger geworden ist. Und jetzt gibt es 8 Millionen mehr. Und wenn das stimmt, was Pricewell meint, dass es vorher 8 Millionen weniger gab, dann sind wir wieder beim Normalen. Also, das ist cool. Nichts mehr verwechselt hat. Und die Bildunterschrift da, die macht mir halt auch schon wieder nur Angst. Ja, genau. Das geht nur mit einem Demokratieförderungsgesetz. Wie sind wir bloß die 50 Jahre bis zur Jahrhundertwende, Jahrtausendwende ausgekommen? Und wo hat sie bloß diese Idee her? Wie haben wir das nur geschafft? Ja, und also wenn ihr wissen wollt, warum, was der Unterschied ist und so, das steht hier auch irgendwo drin, aber ich weiß es nicht genau wo. Der Unterschied ist halt eben, da braucht man es nicht mehr beantragen. Also die wollen dieses Gesetz haben, wo sie dann reinschreiben, so ja, wir haben diesen und jenen Pott und den verteilen wir dann, wie wir wollen. Und das ist dann quasi garantiert. Und dann brauchen sie es nicht mehr im Parlament mit den Leuten durchboxen, weil dann haben sie das ja alles ins Gesetz schon geschrieben und dann können sie es halt direkt verteilen. Solange bis natürlich einer das Gesetz ändert oder so. Aber erstmal können sie sich dann da drauf verlassen, halt auf den Kram und es gibt dann keinen Murren mehr. Bis jemand das Gesetz ändert oder die Partei Berufsverbote für alle Beteiligten der Demokratie-Lebensstiftung ausspricht. Nein, Menschen töten und sich selbst leid tun. Oh, welche Quelle war das? Oh, ich habe so viele Quellen. Oder war das vielleicht anders in Mammon? Ah, nee, ist hier Tagesspiegel. Ja, ja, es geht halt um das, was da in Halle passiert ist. Ach, Veronika Kracher, von der habe ich letzte Woche erst einen Vortrag gehört über Incels. Die hat auch ganz üble Vorurteile. Sorry, das ist jetzt wirklich von mir. Es wird hier halt, es werden die Fakten genannt. Es wird gesagt, dass halt das auf Twitch übertragen worden ist. Das ist halt sich auf den einschlägigen Seiten wie KiwiFarm, 4chan, CoalChan verbreitet. Und dann kommt der Satz, es offenbart die verstörende Ideologie eines neuen Typus von Rechtsterrorismus. Das wage ich zu bezweifeln, ganz ehrlich. Wir haben solche Taten in Amerika zumindest schon öfter gesehen, von solchen verzweifelten, armseligen, kaputten Leuten, die sich halt so sehr in ihr Selbstmitleid reingesteigert haben, dass sie irgendwie die Meinung hatten, sie müssten mit Gewalt gegen andere Leute vorgehen. Und halt, er hat halt gesagt in seinem Video, Feminismus ist schuld an der sinkenden Geburtenrate im Westen, die Ursache für die Massenmigration ist und die Wurzel dieser Probleme ist der Jude. Also ein absoluter Axel Stoll Verschwörungstheoretiker. Ja, da muss man sich schon eine Weile reinsteigern in so ein Bullshit, ne, damit man sowas glauben kann. Und das ja, ist vor halt allem der Punkt so, dass er eben jahrelang irgendwie ja, das gemacht hat, ohne dass es irgendwie jemand interessiert hat. Ne? Mhm. Und wirklich irgendwie auch mit seinen Nachbarn und seiner Familie so geredet hat, irgendwie und Gedanken gut verbreitet hat und keiner hat reagiert und keiner hat es gemerkt. Oder so. Das traue ich denen, kann ich mir gut vorstellen, sowas. Ne? Es wird natürlich eine Verbindung zu Christchurch gezogen, weil der ja wohl auch direkte Anspielungen darauf gemacht hat, weil er ein sehr, sehr ähnliches Manifest verfasst hat. Dann kommt hier eine Unterüberschrift, wo ich dann schon wieder das Kotzen kriege. Rechter Terror als Computerspiel inszeniert. Weil er halt sich in seinem Manifest halt auf Videospiel-Style sozusagen Achievements gebaut hat, die er erreichen will an dem Tag, von denen er, glaube ich, nicht ein einziges geknackt hat, glücklicherweise. Ja. Aber allein das reicht ja schon vielen, um dann gleich wieder loszugehen und Sachen zu erfinden wie die Gamification of Terror. Terrorismus wird zu einer Art kompetitivem Spiel erhoben. Wer die meisten Menschen erschießt, gewinnt. Also die Betrachtung dieses Livestreams, dessen Ästhetik man aus Let's Play-Videos auf YouTube kennt. Weil der Typ eine Helmkamera getragen hat. Erinnert ja, das? Oder aus der Ästhetik von Soldier named James Ryan. Weil da wird auch Handheldkamera verwendet. Meine Güte. Ja, oder beim Skisport, da werden auch irgendwie Kameras auf die Helme gesetzt. Oder beim Motorradfahren werden auch Kameras auf Helme gesetzt und so. Das ist vielleicht auch ein Zeichen unserer Zeit, ne? Ja. Dass er sein Publikum auf Englisch adressiert hat, offenbart, dass seine Aufnahme auf internationale Besucher von Online-Foren abzielte. Schreiben da nur 70-Jährige bei diesen Zeitungen? Ich verstehe es nicht so ganz. Aber ja, im Video und Manifest verwendete Worte stammen ebenfalls aus dem Vokabular der Internetrechten und der Alt-Right-Bewegung. Die Internetrechte, okay. Ja, wenn man die Gelegenheit hat, die Dinge zu vermischen, dann macht man das offensichtlich. Das ist die Veronika Kracher, die Autorin. Gut, ich habe das Manifest nicht gelesen, deswegen, ich kenne das nicht. Ja, das wäre vielleicht auch mal was, womit man sich dann vielleicht auseinandersetzen könnte oder so, wenn man auch innerlich mal ein bisschen tiefer käme als nur bis zum Computerspiel, verdammte Axt, ey. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das Manifest überhaupt lesen will. Also, ich habe auch nur Ausschnitte in der Presse gelesen. Das meine ich auch nicht unbedingt, dass man das lesen muss, aber es ging ja schon durch, also auch diese Diskussion um Geburtenrate und so weiter, das ging ja dann schon auch durch die Presse. Dafür muss ich das Manifest nicht lesen, aber das hat doch ein bisschen mehr Substanz, als irgendwie über Computerspiele zu reden an der Stelle. Finde ich jedenfalls. In der Echokammer des Internets erhält man von allen Seiten Bestätigung für diese Ideologie. Und das, ohne den eigenen Sessel verlassen zu müssen. Ja, aber das ist halt wieder, das Internet ist ein Medium. Und ja, eben. Das kann man über den ganzen Krempel, den die Leute gut finden, auch sagen. Weil diese ganzen Artikel mit diesem Bullshit-Narrativ gibt es auch von allen Seiten Bestätigung. Und es gibt aber auch Widerspruch von allen Seiten. Aber das ist ja dann wieder alles Hass. Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, ne, es wird hier dann so ein Bild gemalt von jemandem, der das andere Geschlecht hasst, über das andere Geschlecht abfällig redet und das andere Geschlecht irgendwie für sein Scheitern verantwortlich macht. Wo ist dieses Denken ein anderes als das von Hengame, Margarete Stokowski, genau, oder sonst irgendwie. Ganz genau, das will ich auch sagen. Der gleiche Scheißdreck in Grün. Aber die Leute schreiben Kolumnen in Zeitschriften und er hat irgendwo in einem Chan oder so rumgesessen. Ja? Aber wer hat denn da den größeren Hebel? Wer radikalisiert denn dann mehr Leute mit seinem Scheißdreck? Und schon viel, viel länger und so. Ja. Wer kriegt denn noch den Teller irgendwie, den goldenen Teller hingereicht mit der Möglichkeit, dass richtig mit, dagegen sind unsere paar tausend Views Scheißdreck gegen einen Hengame-Artikel, der x-mal angeklickt wird, weil er halt auf der Seite der Taz ist. Oder noch schlimmer, ein Stokowski-Artikel, der halt noch deutlich öfter angeklickt wird, weil er auf Spiegel Online ist. Ich verstehe, das ist zweierlei Maßmess nicht. Ich verstehe, ja, der Feminismus gibt vor, nur hehre Ziele zu haben. Aber wenn man diesen Idioten fragt, wird er auch vorgeben, nur hehre Ziele zu haben. Das ist mit Extremisten nun mal so. Ja, eben. Das müssen wir noch dismanteln oder so. Kohlschan ist auch nicht mehr online. Also von wegen, dass er sein Manifest und sein Stream auf Chans verbreitet hat, dass er nur auf Chans rumhängt. Und ich habe jetzt gerade Kohlschan aufgerufen und die meinten, we investigated the matter and concluded that the shooter did not use Kohlschan to spread his Twitch stream or his manifesto. The press releases of The Guardian Süddeutsche contradict our findings and do not correspond to the truth. So either independent journalists from Reuters, Deutsche Presseagentur, The Guardian, Süddeutsche, Le Monde are exceptionally bad at their profession or they deliberately lied. Großartig. Wo habe ich das denn schon mal gehört? Wahrscheinlich beides, ne? Deliberately bad und Liar oder so. Vor allem in Chance ist es eh immer so, wenn irgendjemand ankündigt, irgendwas im Real Life zu machen, sei es nur sich auf ein Bier zu treffen, dann sagen alle immer, dass das eine schlechte Idee ist, tu es nicht, tu es niemals. Die Leute in den Chance wollen nur auf Chance posten und Tripcode bekommen. Also ich weiß nicht. Also das Rumgeeiere auf den Chance finde ich auch nicht richtig. Ich gehe an. Die Chance sind gut. Risiken von Online-Games werden zu wenig thematisiert. Ich gucke jetzt gerade, ob ich das eingereicht habe. Nein, das habe ich auch eingereicht. Also zumindest Chefreporter auch. Das ist irgendwie so eine Seuche. Ich glaube, der nächste Artikel ist das gleiche in Grün halt, den ich hatte zwei eingereicht, damit man das mal sieht. Es geht um diesen Thomas Gabriel Rüdiger, selbsternannter Cyberkriminologe. Ach, jung. Der Rüdiger. Ja. Der Rüdiger ist mit dem, das ist ein Lieber von mir. Mit dem wollte ich auch schon schreiben, aber er antwortet nicht. Er antwortet nur, wenn man öffentlich mit ihm schreibt. Und zwar pusht er für ein NetzDG, was auch für Gaming-Plattformen greift. Ja, genau. Aber halt, er ist angeblich Cyberkriminologe, super der Experte. Und dann schön, dass du den hier aufgemacht hast, weil aus dem kommen meine Zitate. Moment mal hier. Hat sich der Täter auch wie in einem Spiel bewegt? Und woran machen Sie das fest? Fragt der Tagesspiegel ganz investigativ. Es sind nicht nur die Bewegungen, es ist die Gesamtbetrachtung. Der Täter beschrieb, was er macht, auch bei Hindernissen, wie die Tür der Synagoge, was er als nächstes machen wird. Die Bewegungen ähneln dabei dann aber optisch durchaus Animationen, vor allem im Bereich der Open World Games. Sag mal. Hat er Animationen nachgespielt oder was? Hat der Thomas Gabriel Rüdiger, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Wie war der Spruch, den ich die Tage gelesen habe? Hast du dich mit dem Hammer gekämmt? Oder was ist dein Problem? Ist es schon klar, wo da das Ei und die Henne ist, oder, Thomas? Weil die Leute, die Open-World-Games machen, nehmen wir mal Assassin's Creed oder so, die versuchen, die Wirklichkeit so nah wie möglich abzubilden. Dazu gehört, dass sich die Charaktere in diesen Spielen wie Menschen bewegen. So gut man das hinkriegen kann. Und du kommst mir jetzt mit, der Typ hat sich bewegt wie in einem Open-World-Spiel? Ja, ich war schon mal bei jemandem zu Hause, da sah es aus wie bei Gone Home. Das, oder keine Ahnung, aber daraus aber es wird noch schlimmer. Die Waffe wegstellen, Rucksack nehmen, Gegenstände auspacken und so weiter. Das ist angeblich auch direkt aus dem Spiel abgeguckt. Das haben auch Leute nicht gemacht, bevor es solche Open-World-Spiele gab. Also Attentäter haben nie ihre Waffe weggestellt, nie ihren Rucksack genommen und nie Gegenstände aus dem Rucksack ausgepackt, bevor sie durch Videospiele dazu inspiriert wurden oder was oder wo. Auch seine Aufmachung und Ausrüstung ähnelt der Darstellung in Spielen. Der Typ hat einen Helm auf, irgendwie so eine Militärkleidung an. Der sah aus wie ein Soldat, stimmt. Und wo ist da die Hände und wo ist da das Ei, Thomas? Kannst du es mir jetzt sagen, wenn ich es dir an dem ersten Beispiel erklärt habe? Oder bis hin zu offenbar zumindest in Teilen selbst hergestellten Waffen, was an ein Crafting-Element, also wenn in Spielen Waffen selbst hergestellt werden, erinnert. Hat er vorher Blechrohre gefarmt, Thomas? Oder was? Wie kann man nur so... Und wenn ja, wo droppen die denn? Die Blechrohre. Wieso nicht denn ideologisch aufspießen und sein Manifest, seine Umgebung analysieren? Warum Gaming-Elemente drüber interpretieren? Das ist wie Kaffeesatz lesen. Crafting-Rohre. Läuft. Es gab auch schon schöne Memes zu dem Thema, weil gerade jemand im Chat schreibt, Minecraft ist schuld. Da gab es auch schon schöne Memes zu. Es ist wirklich unglaublich, das Geschwätz. Cyberkriminologe, Experte. Und dann kommt er mit so dünnem Krempel daher, oder was? Das sieht aus wie in so einem Spiel, das ich schon mal gesehen habe. Unglaublich. Ja, und dann kommen wir so langsam, denke ich mal, zu dem Thema, was uns heute noch ein bisschen länger beschäftigen wird, nämlich die völlige Überreaktion von Politik und Gesellschaft auf diese Spielegeschichte. Oh, verdammt. Ist das wieder von mir und ich... Nee, ich glaube, das war das von Mann. Aber ich glaube, wir können das auch abkürzen. Das war, glaube ich, auch nur wieder dieses Ding von wegen, ja, die Computerspiele sind zwar nicht schlimm, aber die Gaming-Szene. Das Wort Gamergate kommt hier zwar nicht drin vor, aber man behauptet halt, das hätte ja ein bekanntes Problem mit allen möglichen Sorten von Extremismus, zum Beispiel. Mit Frauen und Rechtsextremen und Trump und Alt-Right, ne? Ja, und meistens kommt dann auch immer dieses Ding mit dem Davidson Boli da in München damals, der ja auch auf irgendwelchen Gruppen bei Steam irgendwie aktiv gewesen sein soll und so ein Zeug. Ja. Ah, der, bei dem man regelmäßig das Mobbing in der Geschichte komplett ignoriert, damit man sich auf Videospiele einschießen kann. Ja, der Artikel hier war vom Able. Vielleicht hatte der noch einen Punkt dazu anzumerken. Der war nicht von mir. Doch. Der war von Mammon. Nee, doch, der war von mir. Ach so. Was ein Irrsinn. Nein, aber wir hatten eigentlich das Wichtigste auch schon. Also anders als in den klassischen Medienspielen LGBT-Figuren und Minderheiten in Games, wenn überhaupt, allerdings nur Nebenrollen. Frauen werden häufig als Deko oder als Opfer inszeniert, obwohl fast die Hälfte der Gamer weiblich ist. Verschiedene Weltanschauungen und Religionen werden fast nie thematisiert. Ja, wenn ich die Religion thematisieren will, gehe ich in die Kirche und tu keine Videospiele spielen. Ja, und vor allem, ja, wenn man Religion thematisiert in so einem Spiel, ist es ja auch Hate Speech. Naja, und ich möchte auch darauf hinweisen, dass es da ja auch durchaus schon lange Vorbilder gibt, dass es auf dem Nintendo und auf dem Super Nintendo schon unlizenzierte Cartridges gab mit Bibelspielen und so. Also, Blödsinn. Ja. Das kann man kann natürlich ein Videospiel über Religion machen, aber wer macht das denn in der heutigen Zeit noch? Wer will denn die Scheiße ausbaden, wenn er die Religion am Ende falsch darstellt, ja, im Kopf von irgendwelchen. Und es gab doch auch schon diesen komischen Typen, der sein eigenes Betriebssystem irgendwie bauen wollte, sein eigenes Bibelbetriebssystem. Das hat er gebaut. Das hat er gebaut. Das funktioniert und alles. Der ist leider tot inzwischen. Terry Davis. Ja, genau, Terry. Der gute Terry. Lumisand. Ja, und aber da, Terry ist eigentlich ein guter Punkt. Terry zeigt uns halt, dass diese Radikalisierung auch nicht bei jedem eintritt, der dieses Incel-Ding, ne, das ist ja jetzt auch so eines der Worte, was rumgeschmissen wird, involuntary celibates, also Leute, die sich unfreiwillig im Zölibat befinden, also einfach keine Frauen finden oder abkriegen und die sich dann angeblich in Internetforen radikalisieren und dann durchdrehen. Der Terry Davis ist sicher auch jemand gewesen, der durch seine psychische Krankheit und so ein einsamer Kerl war, der sicher vielleicht auch gerne eine Beziehung gehabt hätte oder der die aber nicht hatte, der am Ende halt aber sich zerstört hat und nicht andere getötet hat. Also es braucht auch so eine Art, ja, Bereitschaft, glaube ich, zu dieser kaltblütigen Gewalt. Ja. Und die hat halt auch nicht jeder und deswegen ist es genauso sinnlos, die Incels wie auch immer verantwortlich zu machen für den Blödsinn wie die Straßenkehrer. Also es hat sich doch auch gezeigt, dass solche Straftaten eher abnehmen und dass viele Leute das auch als entlastend empfinden, wenn sie ein bisschen ballern können in der Freizeit. Wahrscheinlich hat das eher den gegenteiligen Effekt, aber dass sowas immer noch passiert, lässt sich eben nicht ausschließen. Und tatsächlich glaube ich schon, dass wenn einer sich Waffen besorgt und dann auch noch da bastelt und selber rumballern will und so, das ist einfach nochmal ein ganz anderer Schritt. Ja, außerdem glaube ich auch, dass von dieser Sache deutlich weniger Gefahr ausgeht, als von Menschen, die meinen, dass sie einen göttlichen Auftrag irgendwie ausführen und dass ihnen irgendwie der Herrscher des Universums befohlen hat, irgendwie andere Leute umzubringen und so. Davon geht definitiv eine höhere Gefahr aus, als von Leuten, die einfach mit ihrem Leben nicht klarkommen. Die meisten von denen, wenn die Gewalt anwenden, wenden die Gewalt gegen sich selbst an. Und das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass es in diesem radikal-feministischen Bereich ja auch so Leute gibt wie die Incels, das ist auch absolut wahr. Da hat jetzt auch die Janice Fiammingo wieder ein gutes Video zu gemacht. In ihrer YouTube-Folge hier No Joke Janice, habe ich mir gestern angeguckt. Ist auf Englisch natürlich. Aber da hat sie das auch nochmal wieder gezeigt, halt, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, dass irgendwelche Leute wie die Julie Bindel und hier die Valerie Solanas und so, dass die halt immer noch viel gelesen werden in diesem feministischen Kontext und auch bei großen Zeitungen schreiben dürfen und so, da haben wir ja vorhin auch schon drüber geredet. Und was für einen großen Unterschied es da gibt und dass jetzt auch bei so Leuten, Massenmördern von Frauen, dass da eher darauf geguckt wird irgendwie, warum die denn eigentlich wirklich selber das Opfer sind in Wahrheit. Und bei Männern wird dann nur quasi denen unterstellt, dass sie ja eh giftig sind und so. Und halt die Männlichkeit und die Leute halt das Problem sind und nicht andere Leute. Der Insel, der muss nur mal lernen, Einzelverantwortung zu tragen. Der Insel, der ist abartig, aber der hat sich selber da reingedacht, der muss sich wehren. Nein, ich, ohne Spaß, ich habe so viel Kommentare mittlerweile zu Insels gesehen, dass ich mir echt denke, also ich habe einen Twitterer gesehen, der meinte, wenn es in der Rate so weitergeht, kommen Insels bald in Konzentrationslager, wo ich mir echt dachte, hey, das ist jetzt überspitzt ausgedrückt, aber so, wie diese Menschen dehumanisiert werden. Ja, wenn man sich dann vorstellt, dass das doch dasselbe ist wie beim Feminismus, dieses Rumgejammer über irgendwelche Äußerlichkeiten und so weiter, dann ist es noch umso unverständlicher, finde ich. Ja, und ich erinnere in diesem Zusammenhang auch nochmal daran, dass ja Frau Schulze aus Bayern schon wissen wollte, wo die Insels da sind in Bayern, ob die Polizei die auch unter Kontrolle hat. So, ne? Und also, mir brennt auch schon die ganze Zeit auf der Zunge, mal eine richtig ketzerische Frage zu dem Thema zu stellen. Liebe Regierung, wenn ihr Angst vor Incels habt, warum zum Teufel schafft ihr 1,5 Millionen geschätzte junge Männer in dieses Land? Hm. Warum? Warum? Ist nicht völlig klar, dass ein Großteil von denen ohne Frau am Ende da sitzen wird, weil wir haben hier halt nicht mehr oder weniger Frauen, dadurch, dass diese Leute kommen. Züchtet ihr nicht gerade Incels? Ja, wobei, Mars, ja, die haben ja nicht diese weiße Vorherrschaft. Also, das hat aber auch was damit zu tun, dass Progressive oft Kack sind und dann geht es wieder. Also. Nee, aber ich frage mich das wirklich. Denken die nur von 12 bis mittags? Weil ja, dazu hatten wir ja auch schon irgendwelche Artikel, ne, wo die Leute dann irgendwie schreiben, so, ja, hier. Die progressiven Frauen kommen mit solchen Machos dann klar, weil die sind ja keine Rassisten, die sind ja nicht weiß und so. Ohne Scheiß. Also das gibt's auch alles. Und was ich ja schon vor Jahren, weil, also dieser Begriff Incel ist zwar noch relativ neu, aber das Genöle über irgendwelche Männer, die keine Freundin haben, das ist mir damals bei dieser Aya-Georgia-Geschichte schon aufgefallen. Das war auch so einer der Momente, wo ich halt gemerkt habe, wie der Feminismus halt wirklich drauf ist. Weil auf der einen Seite bringen sie irgendwie so eine marxistische Linse überall rein und wollen alles mit Unterdrückten sehen und auch bis ins Privatleben rein. Aber, wenn du dann halt irgendwie die Leute hast, die halt wirklich die Gearschten sind in so einem System, dann sind die aber auch wieder scheiße, so, ne? Also, naja, das ist ja auch vor allem einfach. Also das, was immer behauptet wird, man trete nur nach oben und nie nach unten in der intersektionalen Geschichte, ist hier völlig ausgeschaltet. Ja. Diese Leute kann man lächerlich machen und wie Abel schon gesagt hat, dehumanisieren, dämonisieren, entmenschlichen, es ist völlig egal. Ja, aber die man kann halt die auch runterbrechen auf eine Verallgemeinerung, es gibt halt kein männliches Unten von Frauensicht aus. Es gibt kein männliches Unten. Ja, das ist auch wahr, aber die wissen halt auch, dass gar keiner aufsteht und sich meldet und sich beschwert. Ne? Also ich meine, wortwörtlich, ja. Also. Ja. Und das hat man Tage noch gesehen, nur wenn es nötig hat, sozusagen sich soziale Verbündete zu suchen, hat keine Macht. Wer das nicht nötig hat, wer einfach irgendwelche Sachen durchsetzen kann, daran zeigt sich doch die wahre Macht. Tja. Also wenn die Frau Künast. Ja, genau, die Frau Künast will das im Prinzip jetzt auch, dass diese Communities, was wir vorhin schon mit dem Cyberkriminologen da hatten, dass mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass das auch auf irgendwelche Spiele, Chats angewandt wird. Zumal, ja, also das will sie auch. Ich finde es vollkommener Humbug, schon alleine, weil was ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Du hast irgendwie Twitter oder so, du hast Facebook, du hast irgendwelche Leute, die irgendwas posten und dann meinen die dann irgendwie so, wenn irgendwelche Sachen gegen das deutsche Recht verstoßen, dann sollen die das merken und das löschen. Aber wenn du jetzt irgendwelche Chats hast, die sowieso dann weg sind, wenn das Spiel vorbei ist oder so, oder irgendwelche Leute dir was sagen. Richter hatte Scherz aufgeschrieben, dass man ja auch alle Morde oder so online dann anzeigen könnte, also nach jedem Fortnite-Spiel 99 Morde anmelden oder so. Ja, genau, die ist ja nur ein digitaler Mord, genau. Ja, genau. Ja, ja, weil was im normalen Leben falsch ist, kann online ja nicht richtig sein. War es Online-Mord oder war es Online-Selbstmord? Ja. Alter Schwede, Pixelizid, oder wie nennen sie das dann? Ja, genau. Ja, es ist auf jeden Fall Humbug. Also die Sachen sind ja eh da in vielen Fällen halt in irgendwelchen Spielen ja nur für einen kurzen Moment überhaupt verfügbar. Und dann Ja, sowieso weg. aber die Frau Künast sagt ja noch mehr Schwachsinn. Also sie sagt ja, manchmal wird im Spiel selber und manchmal in den Chats radikalisiert und Cyber gegroomt. Also erstmal wirft Was sie ist halt diese das? beiden Sachen zusammen, ja, und dann im Spiel oder im Chat, wie läuft es denn dann im Spiel ab? Also ich kann mir nicht mal vorstellen, was sie meint. Also im Spiel oder im Chat, weiß die Frau überhaupt, wovon sie redet? Ist auch kein Unterschied. Ach, das, apropos die Frau, was mir da noch einfällt zu dem Ding von dem Cyberkriminologen, der hat auch die Kinder da irgendwie reingebracht in das ganze Thema und die Frauen hat er auch reingebracht in das ganze Thema. Es war ständig irgendwie die Rede von, dass man ja auch was gegen Sexismus tun müsste im Internet oder sexuelle Belästigung, hat er gemeint, was mit dieser Sache ja aktuell überhaupt nichts zu tun hat. Aber das ist dann halt wieder so, keine Ahnung, der intersektionelle Ansatz oder ganzheitliche Betrachtung oder was weiß ich nicht was. Aber auf jeden Fall so richtig schön, denkt doch mal einer an die Kinder, denkt doch mal einer an die Frauen da wieder. Ja, so ein Bullshit. Ne? Gerade dieser Druck, diese Repressalien halten doch den Druck da bei so Leuten unterm Kessel. Fangen ihn erst recht an und wenn es dann explodiert, dann wundern sie sich wieder. Ne? Aber erstmal Und schön repressiv. Entschuldigung, wer jetzt darauf kommt, dass Kriminelle in irgendeiner Form Computerspielchats missbrauchen könnten? Oh. Willkommen in der Gegenwart. Da hättet ihr mal mit vor 10, also wenn unsere Sicherheitsbehörden irgendwas wert sind, machen die das seit Jahren, seit Jahrzehnten im Endeffekt. Ich meine, Al-Qaida, was weiß ich, also natürlich werden solche Leute das auch nutzen, wenn das da ist. Und das wissen auch die Sicherheitsbehörden. Ich halte das für Nebelkerzen, die da geworfen werden. Ja, bei uns hängen sie sich immer gleich rein mit irgendwelchen Gesetzen und Regeln, die sie dann erfinden müssen. Und wenn man so an Norwegen zurückdenkt, die haben sich ja gesagt, irgendwie, lass uns unsere Freiheit nicht kaputt machen davon. Das ist schon eine schönere Prämisse, ne? Ja, bei Das Problem ist Norwegen, sehr hoch. ja, da scheint Viele auch ein ganz von anderer den Tätern Zusammenhalt oder den halt potenziellen vorzuherrschen. Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb Wurscht. müssen wir die Horst. Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Horst. Kollege hatte mal in Counter-Strike seine Schule nachgebaut, hat er gesagt, wenn das rausgekommen wäre, ne, da hätten sie mich aber auch irgendwie vorsorglich Hat behandeln können. Horst eine Ahnung von Lasertag und Gotcha und solchen Sachen? Der fällt aus allen Wolken. Ich meine, oder dieses Virtual Reality, wo du drin bist da und das alles genau wie im echten Leben ist. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich meine, bitte Horst, überleg doch mal, wenn ich auf einen Gegner in einem Ego-Shooter schieße, drücke ich eine Taste an meiner Maus. Ich habe weder Rückstoß, noch muss ich auf Munition wirklich aufpassen, noch muss ich wirklich zielen, noch hat das irgendwas mit der fucking Realität zu tun. Ja, es ist so die Behauptung, Fantasie in die Realität umbauen wollte. Dabei holt man die Realität in die Fantasie, ne? Normalerweise. Ich glaube, jemand, der glaubt, weil er irgendwie 100 Partien Fortnite hat, könnte er sich in einem Bürgerkrieg irgendwie durchsetzen. Der hat schneller eine Kugel im Kopf, als er Piep gesagt hat. Der Seehofer labert auch wieder nur Stammtisch. Das ist doch typisch für den. Der kommt immer um Ja, Eck das und ist labert aber unser Stammtisch. Innenminister, Ach ja, Mammon. okay. Die waren aber auch alle so ein bisschen. Ja, überleg mal, wie viel Benzin erst verbrannt wird in diesen ganzen Rennspielen. Das erinnert mich immer an die Geschichte von meinem CO2. Kumpel, den eine Kollegin irgendwie im Studium war das, glaube ich, wo die Kollegin meinte ja, also sie hätte die unendliche Geschichte total traurig gefunden, weil sie hat darüber nachgedacht, wie viele Elefanten für den Elfenbeinturm hätten sterben müssen. Setzen sechs. Gott, oh Gott. Also ist es noch eine Simulation oder ist es eine Anschlagsplanung? Wie kommt man Das auf die? Hat er keine entscheiden die Berater? Experten dann. Die entscheiden das dann. So wie der Cyber, Analyst da, der weiß Bescheid. Das ist ein Buch vom Ebel. Ebel, mute dich und rede. Mortal Kombat, Evil. Schon Badass. Nee. Abel? Klo. Das Kind schaukeln. Abel ist kurz das Kind schaukeln, genau. Ich sehe es gerade im Twitter, überspringen wird immer. Jasmina Banaschuk präsentiert Gamification und der Anschlag von Halle. Rechter Terror als Event. Die Verbindung zwischen Gaming und Rechtsterrorismus ist komplexer als oft dargestellt. Um sie zu verstehen, bedarf es einer Menge Aufklärungsarbeit. Und wir sind uns auch ganz sicher, dass sich Jasmina diesmal an die Fakten halten wird. Ja, ja, das ist so kompliziert, ne? Das kann man halt nicht verstehen. Das kann man einfach nicht verstehen. Das ist einfach viel zu kompliziert. Dass sie Jasmina dann Expertise hat, ne? Da muss man ein richtiger Experte für sein, um das verstehen zu können. Ja, ja, so ist das mit diesem Extremismus. Der kommt auch immer so auf schleichenden Pfoten. Den versteht man gar nicht. Ja, also ich bin schon ausgestiegen, als sie hier Weeps definiert. Ja. Ja, nämlich großartig. Der Terrorist von Halle bezeichnet sich selbst als Weeb. In Klammern, ein erniedrigender Begriff für Männer, die glauben, aufgrund ihres Hobbys keine Partnerin zu finden. Nee, Jasmina. Nee, Jasmina. Ich kenne das noch nicht. Sag mal, was ist es denn in Wirklichkeit? Jasmina, das ist ein Denkfehler. Männer kann man doch gar nicht erniedrigen. Da bist du wieder über deine eigene Ideologie gestolpert. Unglaublich. Ja. Und das ist auch wieder so, alles wird eingereiht ins Narrativ. Ne? Also sie will da irgendwas konstruieren über Männer und dass die ja Kacke sind und so. Und deswegen schreibt man dann hier halt so eine Definition davon hin. Es ist kein Zufall, dass er vor der Tat nicht nur den Holocaust leugnete, sondern auch über Feminismus wütete. Frauenfeindlichkeit findet sich immer wieder bei rechten Terroristen. Antifeministische und rechtsextreme Kreise überlappen sich massiv. Stimmt, auch so. Bei der letzten größeren Terrorserie in Deutschland, das war ja auch pure toxische Männlichkeit. Ne? Deswegen haben wir ja so lange den Prozess mit dem Herrn Zschäpe geführt. Der gemeinsame Feind, Frauen, die keine Kinder mehr wollen und Gesellschaften, die das mit einem Bevölkerungsaustausch mit muslimischen MigrantInnen ausgleichen würden. Ja, also bald, die sind bald alle bauen gleich. Wir denn, diese, bald bauen wir dann auch wieder die, bald bauen wir dann auch wieder die Poller auf, um uns vor den ganzen Incels zu schützen. Die Inselpoller. In der verqueren Logik der Rechten bekommen die freundlichen, netten Männer von nebenan keine Frauen mehr ab. Bitte lasst euch den Satz auf der Zunge zergehen. Ich wusste das noch nicht, dass die Rechten jetzt sich auch damit mit so soziologischen Themen befassen. Aber es muss wohl so sein, wenn Banana Sucuk das schreibt, wird es schon stimmen. Ne? Leben also unfreiwillig ohne Sexualkontakte, werden zu Incels und müssen nun mit Männern of Color konkurrieren, die in ihren Augen fetischisiert für das Urmännliche stehen. Nee, Jasmina. Die steht in meinen Augen einfach für statistische Fakten. Wenn du so und so viel 1000 Männer in der Generation hast und nur so und so viel 1000 Frauen, dann wird es Probleme geben. Schau dir Maschina an zum Beispiel, Jasmina. Das kann man, das jetzt wieder auch auf Rassismus zu schieben, ist eine fucking Unverschämtheit. Passt ja auch gar nicht zur Selbstbeschreibung von den Insults irgendwie. Das Ding ist ja auch, dass Länder, die viel Ehen erlauben, wo es dann ein Unterangebot für Frauen gibt, sozusagen für Männer, die sind instabiler, neigen häufiger zu Coups, zur Revolution und zum Krieg führen. Also wortwörtlich ist ein Überhang an Männern für eine Gesellschaft extrem schlecht. Also. Ja, und auf jeden Fall gibt es doch bei den Insel gibt es doch auch Schwarze, die oder Inder, die irgendwie besondere Namen noch haben und so weiter. Von daher ist das, dass das irgendwelche Archetypen wären oder so, ist doch irgendwie Quatsch. Niemand kommt als radikaler Rechtsextremer auf die Welt. Danke, Jasmina, danke. Gott. Stattdessen werden in Online-Communities junge Männer mit dem Gemeinschaftsgefühl geködert, dass sie hier verstanden würden. Rechte bieten sichere Häfen, wo Männer endlich mal sie selbst sein können. Bei der Stange gehalten durch Memes, Hass auf Minderheiten und spielerisches Ausleben der eigenen Wut. Es ist so perfide. Es ist so perfide und auch gleichzeitig so einfältig. Ich weiß nicht, was davon überwiegt. Also wenn das für den ein Spiel gewesen wäre, ne? Also vielleicht sind normalerweise am Ende und rechnen mit Selbstmord oder Mord oder dass irgendwie so weit drauf geht. Ja, aber guck mal, Jasmina würde ja schon. Alles würde ist ja Spiel, schon, ne? Jasmina würde ja zum Beispiel auch die Weltraumaffen oder Gamergate sicher zu diesen rechten Organisationen. Und ihr erinnert euch sicher an die Debatten, die wir vorm Stream immer darüber führen, wie wir am besten jetzt Leute für die Alt-Right ködern, oder? Ködern, also absichtlich mit willkürlich, nicht zufällig. Ja? Wir ködern die ja, wir bieten den Leuten hier in unserem Stream einen sicheren Hafen, wo sie selbst sein können und dann leben wir unseren Hass auf Minderheiten hier aus. Ne? Das kennt ja jeder von jedem Sonntag hier. Jasmina, Gamergate war eine Bewegung, in der Frauen, Minderheiten, Queers, Behinderte, you name it, drin waren. Und du redest hier einfach davon, du machst dir so, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt oder wie ich sie verstehe oder so, dass sie mein kleines Hirn begreifen kann. Traurig. Genau diese Mechanismen gilt es zu benennen und zu kontern. Mit oberflächlichen Auseinandersetzungen wie der Verteufelung von Computerspielen, Plattformen oder Online-Communities tut man sich keinen Gefallen. Ne? Klingt das für euch nicht ein bisschen wie Hohn? Die Verteufelung ganzer Online-Communities, damit tut man sich keinen Gefallen, sagt Frau Banasch. Da muss ich ihre Gamergate-Artikel falsch verstanden haben. Jo. Eher treibt es Gruppen von Männern in eben jene Sphären, denn Rechte haben den Online- und Gaming-Diskurs längst besser verstanden als die meisten PolitikerInnen. Wer sich unterdrückt und missverstanden fühlt, sucht einen Ort, wo er aufgefangen wird. Ja, Videospiele zum Beispiel. Stimmt. Rechte bieten das. Nein, Videospiele, Jasmina. Wer geht denn in den Laden und sagt, haben Sie die neue PS4? Kann ich damit auch Rechte irgendwie? Kann ich Kontakte schließen mit Rechten darüber? Rechte bieten das und animieren dann dazu, das Unrechtsgefühl in Aggression zu wandeln. Das ist alles ausgedacht. Da ist nichts dran irgendwie faktisch. Das ist alles, ja, ich glaube, so funktioniert die Welt. Oh, was Twitch, streame ich denn heute Abend auf Twitch? Muss den Artikel noch, ich schreibe einfach das, was ich immer schreibe. Ja, genau. Das ist der Punkt. Alles das, was ihr immer schreibt, der gleiche Blödsinn und mit diesem Thema wirklich verknüpft. Und das, ich finde das wirklich total perfide, ja, weil bei diesem Thema ist mir wirklich eigentlich eher zum Heulen zumute, aber die reißen das so in das Absurde und profitieren davon auch noch, dass man da eigentlich nur noch drüber lachen kann. Ja, das ist echt schlimm. Echt schlimm. Die Gamifizierung von Hass und Terror ist ein dankbarer Mechanismus, um Menschen an rechte Gedanken und schließlich an Taten heranzuführen. Er ist jedoch vor allem eins, Teil einer rechten Propagandamaschine. Diese zu entlarven ist unser aller Verantwortung. Dafür braucht es Verständnis für und Erforschung von Online-Communities. Frau Banaschuk möchte gerne Geld von Ihnen. Digitalen Umgangsformen und anderen kulturellen Faktoren. Verschiedene Initiativen gegen Rechtsextremismus in Deutschland leisten genau diese Pionierarbeit. Umso bitterer, dass ihnen gerade von der Regierung die Mittel gekürzt wurden. Schön, dass wir das auch noch reingekriegt haben. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Und auf dem Rücken von zwei Toten. Und stellt euch vor, das auch für die Leute, die hier immer von Waffenrecht irgendwie so, die gerne amerikanisches Waffenrecht hätten, stellt euch vor, wir hätten amerikanisches Waffenrecht. Wir hätten, keine Ahnung, da waren 80 Leute in der Synagoge. 75 Tote? Wie viele hätten wir gehabt? Das Ding hätte, eine amerikanische Sturmgewehr hätte nicht so viele Jams gehabt und hätte nicht, wäre nicht zu schwach gewesen, um so eine Tür aufzumachen. Ich habe ja nach dem Anschlag schon von Leuten gelesen, ja, wir müssten mehr bewaffnet haben, dann wäre der gleich erschossen worden. Ja, dass der dann vielleicht halt zwei Sturmgewehre dabei gehabt hätte, statt selbstgebauten Schrotflinten. Das geht den Leuten nicht in den Kopf. Ja, Jasmina. Das Postergirl der neuen Rechten. Mortal Kombat, Why the War on Violent Video Games is Wrong. Ein Buch, was normiegerecht ist und den Leuten erklärt, warum der Krieg gegen gewalttätige Videospiele falsch ist. Ist schön wissenschaftlich von zwei Forschern, die das halt aufdröseln, warum welche Narrative halt keinen Sinn ergeben. Und ja, zum Beispiel, es gibt eine Korrelation dazwischen zwischen Amokläufern und dass die weitaus weniger gewalttätige Videospiele spielen. Also, das Ding ist, das ist halt eine moralische Panik, es ist Clickbait und Sensation. Und ja, das Buch geht halt ziemlich gut drauf ein, dass halt zum Beispiel Grand Theft Auto, an dem Tag, wo das rauskam, gab es halt weniger Gewaltverbrechen in den Städten, in denen es erschienen ist. Und auf sowas geht man halt ungern ein. Also Videospiele, Videogames are a crime reduction program. Also wortwörtlich ein Verbrechenreduzierungsprogramm. Also Videospiele Akbar. Ja, da habt ihr es. Sehr gutes Buch. Ja, auch die Bild kann nicht anders. Ja. Das gibt es, eine Frauenhassbewegung? Das steckt hinter der Frauenhassbewegung. Ja, es geht nämlich um die... Das wenn man, wenn du Mitleid mit einem Typen, ey, da kannst du doch nicht so Hassmörder draus machen. Das ist doch eine Lacknummer. Das ist eine Arschnummer. Na, bemitleidenswert ist der nicht, er ist ein Idiot. Ja, vielleicht Arschloch nicht, aber die meisten Insults sind es doch. Ja, wobei ich halt... Und das stimmt ja, also ich hab mich gestern mal so ein bisschen in diesen Reddits dazu umgeschaut, zu dem Thema, und das sind schon ziemliche Idioten, die Leute, die sich selber irgendwie als Teil dieser Geschichte sehen, ja, die sich auch darüber definieren, Identitätspolitik mal wieder. Ja. Also ich verstehe es ja nicht. Also für mich gibt ja jemand dann, wenn er mal eine Freundin findet, muss er ja den Mitgliedsausweis wahrscheinlich abgeben und die Uniform und den ganzen Kram. Also ich verstehe diese ganze Geschichte sowieso nicht so ganz, aber es stimmt schon, ne? Also es gibt wohl offen eine Blase von Leuten, die sich da gegenseitig mit Sachen hochschaukeln. Ja, wie viel davon Trollerei ist, weiß man auch nicht genau. Weiß man auch nicht, nee, natürlich nicht, weiß man nie. Bitte zeig uns mal die zweite Zwischenüberschrift hier von der Bild, wir möchten ja gar nicht, den Artikel brauchen wir ja nicht, also es ist hanebüchen, aber ich fand den zweite Zwischenüberschrift fand ich wirklich toll. Einfach mal runterscrollen. Woher kommt die Incel-Bewegung? Wirklich her. Ist das nicht rassistisch, die das zu fragen? Habe ich mich gefragt. Die Incel-Bewegung möchte vielleicht gar nicht über ihre Herkunft sprechen. Und ist eigentlich auch klar, dass die aus Incel kommt. Das hatten wir ja letztens schon geklärt in Bayern. Aber ja, ich finde diese Überschrift einfach, also das mal in einer deutschen Zeitung zu lesen, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Also Zeitung, Bild. Aber ja. Welche Ideologie, die Incel-Ideologie? Natürlich, Bild. Seid ihr doof? Ja, das war's eigentlich schon. Ich wollte nur über die Bild lachen. Ja, ich will kurz noch was dazwischen schieben. Sekunde. Eine kanadische Studentin wollte mit der Plattform Alanas Involuntary Celibate. Ah, schade. Egal. Dann lies nochmal. Da geht es darum, dass der erste Incel im Endeffekt eine Frau war. Das finde ich auch sehr lustig. Alanas Involuntary Celibacy Project, Alanas unfreiwilliges Zölibatprojekt, eigentlich nur eine Anlaufstelle für schüchterne Menschen aller sexuellen Orientierung schaffen, in dem sich Betroffene gegenseitig Halt geben können. Und dann fett geschrieben. 3 Jahre später verließ die Gründerin ihre eigene Plattform, die sich daraufhin in ein Hassforum für hauptsächlich heterosexuelle, junge, weiße Männer mit antifeministischer Haltung entwickelte. Genau. Wir müssen sofort den Incel-Gap schließen. Da gibt es so viele, die Incel-Community muss endlich erwachsen werden. Aber wie lange ist das her? Das war doch irgendwie 2002 oder so? Die Incel-Community muss dringend... 12 Jahre nichts und dann war plötzlich wieder Incel. So. Mit dem Angriff der Incels wird das alles in Ordnung kommen. Government-mandated girlfriends. Apropos, ne, also hier die SPD möchte dieses Jahr noch ein Prostitutionsverbot haben. Das passt vielleicht zu diesem Fall so ein bisschen. Und zwar ist es mal wieder halt, da merkt man halt wirklich so diese Denke von den Leuten. Du hast eine Sache, die macht ein Mann und eine Frau. Und dann sehen die das so, Frau Opfer, Mann Täter. Ne, das ist einfach die Logik. Ja, Geschlecht als herrschaftskonstituierendes Merkmal. Ist eine ganz unsägliche Theorie. Ja, aber das finden die vollkommen logisch und schlüssig und so. Scheinbar. Ja, vor allem auch wieder, ihr wisst doch, wohin das führt. Denkt ihr nicht für zwei Pfennig nach, wenn du illegalisierst, wen stärkst du denn damit? Haben wir nicht genug Probleme mit sogenannten Rockergruppen, mit Clans, und mit mafiösen Strukturen, die aus aller Herren Länder hierher strömen, weil du hier noch nicht nachweisen musst, ob dein Geld irgendwie legal ist oder nicht. Vor allem auch, wenn du Prostitution wieder verbieten möchtest, wird halt auch wieder mehr vergewaltigt. Das ist halt, keine Ahnung. Aber Regierung soll schon. Oder es wird dann illegal gemacht, ne? Das haben sie doch auch, die Erfahrung haben sie doch auch gemacht, dass dann irgendwie illegal ist. Ja, das verschwindet in die Illegalität. Sind die Bedingungen schlechter, sind die Preise vielleicht niedriger oder wie auch immer. Ich will, dass die Mädels, die Sexarbeiterinnen, dass sie eine Krankenversicherung haben können. Ich finde das besser wie Hinterhof irgendwie, tralala. Also, ja, außerdem, das hat ja auch noch alles Auswirkungen. Also dieses nordische Modell zum Beispiel, also jetzt da, wo das schon gemacht wird, ist es halt auch so, dass diese ganze Hilfe bei dem ganzen Zeug halt auch illegal ist. Und das kann dann so ausgelegt werden, du vermietest jemanden eine Wohnung, in dieser Wohnung findet diese Dienstleistung statt, mit anderen Worten, du hast dabei geholfen, mit anderen Worten, du bist mit strafbar dafür. Also, und ja, die Implikationen von diesen Sachen sind halt auch gigantisch, ne? Also können Leute ihre Wohnung verlieren, sind Leute irgendwie dazu angehalten, dann irgendwie zu gucken, was in ihrer Wohnung passiert oder so. Also es ist bescheuert. Das hat alle möglichen Auswirkungen, weil das niemandem mitgeholfen mit so einem Quatsch. Aber zwei andere Beispiele waren, zwei Prostituierte haben zusammen eine Wohnung gemietet, um sich halt gegenseitig ein bisschen Sicherheit zu geben. Und weil es halt mehr als eine war, galt das als illegaler Bordellbetrieb. Oder ein anderer sehr kurioser Fall, ein Kind von einer Prostituierten, da sein Lebensunterhalt aus diesem Sexarbeit gezahlt wurde und jegliche Einkünfte aus Sexarbeit, die nicht persönlich erbracht wird, als Zuhälterei gilt, wurde quasi das Kind von der Prostituierten angeklagt, aber nicht verurteilt deswegen. Oh Gott. Ja, das ist eure schöne feministische Idee. Super, Leute. Ja, das stimmt schon. Zieht das Sachen nach sich. Da muss man neue, noch weitere Gesetze machen und so weiter. Das hat einen Rattenschwanz. Der ist nicht absehbar. Aber man könnte auch Absicht unterstellen. Ja. Dass man das möchte, um weiter relevant zu natürlich sein. Wenn Türe und Tore aufgemacht werden, erkennt man erst auf den ersten Blick gar nicht, wie weit die sind, ne? Es hört sich halt auf den ersten Anschein ja nicht schlecht an, aber man denkt nicht drüber nach. Ist halt so, sag ich jetzt mal, typisch linke Politik. Hört sich gut an und man sieht aber nicht hin, was denn tatsächlich hinten bei rumkommt. Also, aber ja. Ja, was auf jeden Fall böse ist, wenn man anderen Männern erklärt, wie das geht mit den Frauen. Ja. YouTube deletes further videos related to pickup artist accounts. Die Sache nicht ganz so gut nachrecherchiert. Scheinbar geht es darum, dass jemand verurteilt worden ist, der zwei Frauen angesprochen hat, der sich dabei nicht so ordentlich angestellt hat. Und er hat scheinbar von einem Pickup-Artist vorher YouTube-Videos konsumiert. Und diese Videos, also der Account von dem Pickup-Artist wurde jetzt dann eingestellt. Und wo ich mir dann denke, ja, nur noch blaue Pilli-Konditionierung auf YouTube und der feminine Imperativ und Feminismus. Ja. Und der erste Schritt alles, zum Verbot von Feminismuskritik oder so. Ja, alles, was irgendwie aus einer männlichen Sicht entspricht, will man bei YouTube nicht haben. Also. Da fällt mir ein, diese Veronika Kracher von vorhin, die jetzt zum Beispiel die ganzen Männer viel beschrieben mit Wikimania und Hagen Grell. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das ist ja in meinen Augen gezielt. Also du tust es miteinander verbinden, weil dann das Meinungsmathematik. Ja, es kommt eben einfach alles in einen Topf, ne? Ob es dann irgendwie No-Fapper sind oder ja, die ganzen anderen Gruppen. Ja, also vor allem, was hat MGTOW mit Hakengrell, Patriotismus, Tralala zu tun? Also, das ergibt doch keinen Sinn. Also, ist ja auch so der Rollo Tomasi, der regt sich ja auch jedes Mal darüber auf, dass halt irgendwelche Poll-Leute die Red Pill Philosophy auch nehmen, aber halt nur als Metapher und dass du dann Red Pill für Männer hast, für Pickup-Artists, für MGTOWs und dass du dann aber halt auch irgendwelchen Neonazi-Kram hast, der dann als Red Pill, also als Red Pill dargestellt wird. Und er regt sich auch jedes Mal drüber auf und sagt, hey Leute, es geht einfach nur darum, aus einer männlichen Sicht den Männern zu erklären, wie sie eher zu dem kommen, was sie aus einer Beziehung haben wollen und nicht um irgendwelche Rassengeschichten. Ja. Das ist ja eine geil. Das ist von Alex Jones. Das ist aber echt ein tiefhängender Apfel. Ja. Ja, und dazu kommt er dann auch noch aus der Pravda. Ja gut, nach den ganzen anstrengenden Themen können wir ja ein bisschen was Lockeres machen. Verkraften, ja. Auf jeden Fall. Ja, hier geht es im Endeffekt darum, dass ein Russe im Sommer 2019 angefangen hat, so ein bisschen mit Blockchain, Kryptowährungen und sowas rumzuhantieren. Und dann hat er sich so ein Wallet installiert, wo man halt alle möglichen Krypto-Sachen mit akzeptieren kann. Und dann hat er von einer unbekannten Person 69 Gaycoins geschickt bekommen mit der Message, don't blame until you do that. Also nicht vorverurteilen, bevor man es selber ausprobiert hat. Und der Typ argumentiert halt so, ja, ich habe es dann ausprobiert und mir hat es tatsächlich gefallen und jetzt ist mein ganzes Leben ruiniert, weil ich bin jetzt mit einem Mann zusammen und meine Familie hat mich verstoßen und ich habe diese App halt über mein iPhone geordert und deswegen verklage ich jetzt Apple, die US-amerikanische Niederlassung von Apple auf 1 Million Rubel, was 14.000 Euro sind. So, also wenn dieser Fall tatsächlich irgendwie durchkommt, ist egal, aber das Gericht hat ihn jetzt erstmal angenommen und er wird geprüft. Die Fragen im Chat, die braucht ihr gar nicht stellen, ja? Da fliegt er gleich raus hier. Ja? Unser Russe, das kommentieren wir nicht, ob das unser Russe war. Ja? Ja. Der Blödsinn hört auf. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal hier einen Artikel von Pravda einreiche, aber ich glaube, der ist es wert. Pravda heißt auch nur Wahrheit. Tja. Putin, where is my money? Wahnsinn. Das ist einfach der schönste Soundbite zu der ganzen Halle-Geschichte, der den Wahnsinn eigentlich perfekt zusammenfasst. Otaku. Wir haben es hier nicht zu tun, ich sage mal, mit dem Standard-Nazi. Ja, also jetzt zu sagen, nach einem derartigen Anschlag, wir müssen hier mehr gegen Rechtsextremismus tun, Rechtsterrorismus zu tun, greift zu kurz. Wir haben es hier aus meiner Sicht mit einer neueren Form zu tun, mit einer Form, man könnte sagen, das ist eine Art Otaku-Terrorismus, Rechtsterrorismus. Die jungen Männer, die zu Hause sitzen, den ganzen Tag chatten und sich dann radikalisieren, antisemitisch sind, Frauenhasser sind, Rassisten sind und die den Sicherheitsbehörden nicht auffallen. Um die müssen wir uns verstärkt kümmern und auch durch eine Aufklärung im Netz. Otaku. Otaku-Terrorismus. Irgendwann wird irgendeiner kommen und fragen, woher das kommt mit dem Frauenhass. Ob das denn stimmt, ist ja eine andere Frage, aber wenn ja, woher kommt das denn los? Ne? Naja. Otaku, was ist Otaku? Otaku sind Leute, die sich sehr für ein Hobby interessieren. So ein bisschen so wie Nerd bei uns, würde ich sagen. Was er beschreibt, ist ja eher dann Hikikomori, die Leute, die nicht mehr rausgehen und halt virtuell leben. Und das finde ich schon mal fantastisch. Und ich finde es auch, wie er grinst, als er das sagt. So, ich habe ein neues Wort gelernt. Otaku. Ich kenne mich aus. Entschuldigung, Hans-Georg, da bist du in meiner Wahrnehmung gerade um ein paar Prozentpunkte gefallen. Das kannst du aber glauben. Aber schön finde ich auch, das ist nicht der Standard-Nazi. Da habe ich gleich Kinski im Ohr. Ich bin nicht euer Standard-Nazi. Ja. Otaku-Terrorismus. Was kommt als nächstes? A 17-year-old planned to shoot up his school until his mother turned him to the police. Da hat man nochmal Glück gehabt. In den USA ist es einer Mutter aufgefallen. Da hat das Tagebuch von ihrem Sohn gefunden. Und in dem Journal, the journal went into chilling detail. He would detonate pipe bombs and use multiple firearms to blast anyone inside and execute survivors. Ja, das ist, da hat man nochmal Glück gehabt. Also, da ist ein funktionierendes Umfeld dann manchmal doch ganz wichtig, Menschen davon abzuhalten, sowas zu tun. Ja, das stimmt. Bei dem anderen hier hat es keiner gemerkt, ne? Vorfeld. Aber die SPD kämpft auch nach Halle an der vordersten Front der Meinungsfreiheit und der Bürgerrechte. Der Herr Pistorius von der SPD fordert nämlich ein Vermummungsverbot im Internet, weil das er vergleicht tatsächlich, also ich hätte es nicht gedacht, dass das jemand ernsthaft... Wie ist mit Kopftuch? Sorry. Stell doch nicht immer die schwierigen Fragen, aber er vergleicht wirklich halt das Auftreten mit einer Vermummung bei einer Demonstration, mit einer politischen Meinungsäußerung im Internet, auf irgendeiner Plattform. Der Hass, der sich über Online-Plattformen anonym verbreitet und aufschaukelt, gefährdet Menschenleben, gefährdet unsere Demokratie. Ja, kann ich nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Hengame, Stokowski, ich hab Sibylle da Berg, Fall was ist mit denen? Noch was Interessantes einzuwenden. Und zwar der Herr Pistorius ist ja Innenminister bei mir in Niedersachsen. Und da hat er gerade so ein bisschen Probleme, weil bei der niedersächsischen Polizei wohl Waffen abhanden gekommen sind. Und da kann man sich mal fragen, was die Gesellschaft mehr gefährdet. Irgendwelche Dienstwaffen von Polizisten, die weggekommen sind. Oder irgendwelcher Bullshit im Internet, kann sich jeder selbst überlegen. Wenn man die Analogie weitertreibt, ist es ja auch so, dass dann einem wahrscheinlich irgendwann ein Wasserwerfer die Tür einfährt, wenn man weiterhin anonym surft. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Also... Er benutzt natürlich auch die Geschichte mit der Künast falsch und Lübcke und alles wird schön zusammengerührt und halt dann wird versucht, das irgendwie in Gesetzform zu gießen. Ich freue mich schon drauf. Die SPD, meine Damen und Herren, genießen Sie sie, solange es noch geht. Antisocial online extremists, techno utopians and hijacking of the American conversation. Ich weiß nicht, warum ich dieses Genre immer noch lese, aber es ist halt so, die Alt-Right hat Trump ins Weiße Haus gebracht. Mike Cernovich wird sehr oft erwähnt. Man geht auf die identitäre Bewegung ein. Man geht auf Poll ein, die United Right Rally. Man geht auf, den Betreiber, oh Gott, wie heißt er noch, Mike Enoch von der Daily Show ein und man geht auf die F-Scale von Adorno ein, man geht generell nicht darauf ein, dass es auch von linker Seite Extremismus gibt. Es dreht sich nur darum, dass sozusagen der Diskurs diktiert wird von den härtesten, äußersten, weitesten ab vom Mainstream rechten Positionen. Und zieht dann eine Verbindung zwischen auch dem Faschisten, wie heißt der nochmal, Referent Kaufland hieß er, glaube ich, der zur Nazi-Zeit auch eine Radioshow hatte und zwischen normal bekannten Talkshow-Hosts, man nimmt Neonazis und steckt die in eine Tüte mit, sagen wir mal, ja, Paleokonservativen oder auch Normalkonservativen. Und ich frage mich, was man mit so einem Buch, was eigentlich nur Diskurs vergiften ist, erreichen will. Weil die Warnung, die der Autor dauernd ausspricht, dass man freie Rede überdenken muss und Free Speech is killing us. Also ich kann da einfach nur den Kopf schütteln. Also ich keine Ahnung. F-Scale ist auch schon so oft wissenschaftlich hinterfragt worden. Also F-Scale ist von Adorno und Konsorten in dem Buch The Authoritarian Personality, haben sie versucht, den Zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten. Aber das Problem ist halt, dass sie von einem Blickwinkel von Freudomarxismus auf den Faschismus gucken und diese Basis von Blickwinkel halt selber viele Probleme hat. Und ich verstehe nicht, warum er immer noch auf der F-Scale rumreitet. Aber ja, Andrew Maratons, ich freue mich, dass sein Buch Erfolg hat. Ja, go for it. Vielleicht möchte er die Diskurshoheit zurückerlangen oder so. Ja, aber ich habe irgendwie Rush Limbaugh nicht gehört. Ja, der redet über. Ja, Rente, genau. Rush Limbaugh wurde verglichen mit dem Vater Coughlin, dem ja, der vierten Kolonne der Nazis in den USA. Also der die Social Justice Bewegung, also die faschistische Social Justice Bewegung in den USA angeführt hat. Und der wurde direkt mit Rush Limbaugh verknüpft, wo ich mir auch denke, Leute. Das hat mich nur gewundert, weil du erwähnst den Mike Chernowitsch und da habe ich geistig irgendwie schon so halb abgeschaltet. Aber ja, Rush Limbaugh, für Leute, die nicht wissen, wer das ist quasi das Urgestein vom amerikanischen Talkshow, Radio, und den hören weiterhin Millionen Leute immer zu bei seinen Radioshows. Und der prägt den konservativen Diskurs in Amerika sehr stark und der ist nicht sehr extrem. Ja, also für deutsche Verhältnisse natürlich, aber für amerikanische, republikanische Verhältnisse ist der Fansitter. Weißt du, und der wird mit Charles Coughlin in Verbindung gebracht, wo ich mir denke, Leute, hat die Linke wirklich nichts anderes in seinem Repertoire als Nazi, Nazi, Nazi, Faschist zu rufen? Ist das alles? Ist da wirklich nicht mehr in Diskurs möglich, wie nur mit Charles Coughlin? Ich weiß nicht. Also, ich meine, ich verbinde ja auch manchmal unsere progressiven Freunde mit extremeren Leuten. Aber ich finde, ich bringe das immer in einem lustigen Ton rüber, wo die Leute merken, ja, es ist nicht der ganz Extreme ran. Aber ich kann doch auch nicht, sobald ich irgendwas von der SPD höre, also von jemandem, ich kann doch nicht sagen, Böhmermann, Stalin. Weißt du, das geht doch nicht runter. Und in dem Buch ist es halt wirklich so komplett, alles, was konservativ ist, dreht sich am Ende nur um The Daily Show und Magie noch. Und ich denke mir so, Leute, ich komme da geistig nicht mit. Was denkst du denn, wenn du so ein Buch schreibst? Das größtmöglichste Übel aufschreiben und dann moderaten Leuten irgendwelche Nazi-Positionen andichten. Wo ich mir denke, nein. Also, nein auch dazu, dass Time Spent Using Social Media Impact Mental Health, a 8-Year-Longitudinal Study. Da geht es darum, dass bei Kindern lange Screenzeit, also lange vor dem Bildschirm hocken, mit Depressionen in Verbindung gebracht wird. Und bei Erwachsenen ist das scheinbar nicht der Fall. Ist aber auch wieder die Frage, sitzt das Kind vorm Rechner, weil es depressiv ist, keine Freunde hat und irgendwie keine Perspektive sieht, oder wird das Kind depressiv, weil es vom Rechner sitzt? Ja, genau. Und ich würde eher Ersteres häufiger vermuten wie Letzteres. Also. Naja, wenn eins auch Gamergate gezeigt hat, war das ja, viele, viele Leute sich in ihrem Innersten bedroht gefühlt haben, weil sie das Gefühl hatten, man nimmt ihnen einen Rückzugsort, der ihnen so ein bisschen die reale Welt erspart, ja, wenn sie das wollen. Und ich glaube, es ist ja auch aufgefallen, dass es sehr viele Leute gab, die auch offen darüber gesprochen haben, dass Gaming ihnen in persönlichen Problemen und psychischen Problemen geholfen hat. Ja, also. Ja, hier haben wir eine Reaktion auf einen Artikel von Matthias Döpfner. Und zwar von unseren Freunden vom Deutschen Journalistenverband. Die haben wir ja regelmäßig hier zu Gast mit Hot Takes. Hier wird halt gefragt, ist der nach seiner Hasstirade auf Journalisten in der Welt als Präsident seriöser Zeitungsverleger noch tragbar? Bei uns wachsen die Zweifel. @Patrick Gensin, @Niggemeier, @Daniel Buß, keine Ahnung. Also man versucht hier so eine Nummer aufzuziehen. Der Patrick Gensing hat sich auch schon entsprechend auf Twitter geäußert, hat also auch gesagt, das wäre ganz schrecklich und hat ja, auch im Endeffekt verlangt, dass der Döpfner da Konsequenzen für tragen soll. Ich habe den Artikel gelesen, ich glaube, der kommt als nächstes hier. Ja, ich wollte nur noch mal kurz sagen, bevor ich umschalte, Daniel Wuß ist Redakteur bei ZAP. Ah, also man möchte hier gerne Aufmerksamkeit erregen. Also ein Journalistenverband, der eigentlich für die Rechte von Journalisten eintreten sollte, und das ist eigentlich sein Zweck, der versucht hier die Rechte eines Journalisten einzuschränken für diesen Artikel. Nie wieder, nie wieder. Geht natürlich um Halle. Der erste Teil, da geht es ein bisschen um die Geschichte, dass die Kram-Karrenbauer das ein Alarmzeichen genannt hat, was ich auch ein bisschen schwach fand. Dann beschreibt er halt, was passiert ist im Endeffekt. Und ja, die Verteidigungsministerin spricht von einem Alarmzeichen. Ein Zeichen war es vielleicht, dass wenige Tage zuvor, am 4. Oktober in Berlin, ein Syrer die Absperrung einer Synagoge überwindet, fuck Israel und Allahu Akbar ruft und daraufhin ein Kampfmesser zieht. Er wird festgenommen und am Tag darauf wieder freigelassen. Neben Hausfriedensbruch bestehe kein weiterer Tatverdacht. Solche Zeichen werden verstanden als Einladung. Finde ich einen absolut legitimen Punkt, der mir viel zu selten vorkommt. Es ist ja auch nicht nur das passiert, es sind ja noch diverse andere Sachen passiert. Manchester, also sind genug Dinge passiert, bei denen Menschen zu Tode gekommen sind wegen der Ideologie oder angegriffen worden sind und verletzt worden sind wegen der Ideologie. Und wir konzentrieren uns natürlich auf diese eine Sache, als würde der Rest nicht passieren. Er nennt es hier eine verbale Entgleisung von Kramp-Karrenbauer. Das weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Das ist vielleicht ein zu mildes Wort, aber Entgleisung würde ich das jetzt auch nicht denken. Wenn einige wenige Medien die Fakten doch nennen oder grausame Bilder trotzdem zeigen, dann werden vielfach nicht die Tatsachen beklagt, sondern wird derjenige beschimpft oder gar der Aufwiegelung bezichtigt, der die Realität beschreibt. Deutschlands Politik und Medieneliten schlafen den Schlaf der Selbstgerechten und träumen den Wunschtraum der Political Correctness. Möchten sie nicht, dass ihre Ruhe gestört wird? Da haben wir jetzt den Angriff auf die Journalisten, den der DJV hier konstruiert hat. Obwohl er hier von Medieneliten spricht, da sind, glaube ich, vielleicht auch eher die Leute gemeint, die die Strippen ziehen, aber gut. Wenn in Limburg ein zuvor gestohlener Laster 8 Autos rammt, das ist ja auch völlig aus der Wahrnehmung verschwunden nach Halle, dabei 9 Menschen verletzt, danach der zuvor mehrfach straffällige Täter aussteigt und nach Zeugenberichten Allah gerufen haben soll, dann sprechen Politiker von einem verwirrten Einzeltäter. ARD und ZDF berichten über den Vorfall zunächst fast gar nicht und sprechen dann von einem LKW-Vorfall. Wenn der HSV-Spieler Bakary Jatta eigentlich Bakary Duffy heißt und 2 Jahre älter ist, als er angibt, dann ziehen sich die Ermittlungen der Polizei länger als 4 Jahre hin und Journalisten schauen systematisch weg. Stattdessen kritisieren einige, dass darüber berichtet wird. Das schüre Ausländerfeindlichkeit. Wenn ein mehrfach straffälliger Mann mit einem Samurai-Schwert auf offener Straße einen Menschen in einem Stuttgarter Wohngebiet zu Tode hackt, dann entscheidet sich ganz Deutschland gegen eine Berichterstattung. Der Fall sei nicht relevant für ganz Deutschland oder die bundesdeutsche Gesellschaft. Wenn in der traurig berühmten Kölner Silvesternacht von 2015, nach der Angela Merkel eine harte Antwort des Rechtsstaats verlangte, 661 weibliche Opfer von sexuellen Übergriffen identifiziert werden, 1304 Anzeigen erstattet werden und 52 Angeklagte beschuldigt sind, werden am Ende 3 Männer wegen Sexualdelikten verurteilt. Und so geht das in einer Tour weiter über Kuwait Airways, die Juden nicht an Bord ihrer Flugzeuge lassen und wir lassen denen das einfach durchgehen, um die natürlich auch um die Judenfeindlichkeit aus der Palästinenser-Ecke, aus der Gangster-Rapper-Ecke. Ja. Aber den Insel wird gleich von einem auf viele geschlossen. Natürlich, natürlich. Ja. Das sind keine Alarmzeichen, das ist ein Systemversagen der offenen Gesellschaft. Ein Land, in dem der Bundespräsident traditionell Glückwunschbriefe an die Mullahs im Iran verschickt, in dem die Bundesregierung sich weigert, die Terrororganisation Hisbollah zu verbieten, in dem eine parlamentarische Entscheidung gegen Boycott, Divest, Sanction von einem deutschen Leitmedium als Ergebnis finsteren jüdischen Lobbytums kritisiert wird und in dem ein anderes Leitmedium raunend jüdischen Einfluss auf die Medien kritisiert und dann das Wort Antisemitismus in Anführungszeichen Schlusszeichen setzt. Ein solches Land muss sich nicht wundern, wenn Judenhass langsam wieder gesellschaftsfähig wird und viele Juden sich ernsthaft die Frage stellen, ob Deutschland noch ihre sichere Heimat sein kann. Und er gibt dafür auch Ursachen an. Rechtsstaatlich zweifelhafte Flüchtlingspolitik, klar, haben wir auch schon oft drüber geredet, viel zu schwach besetzte, schlecht ausgestattete Polizei, die immer öfter erkennbar kapituliert, überforderte und teilweise auch handlungsunwillige Verwaltung und Justiz, die kriminelle Einwanderer nicht schnell genug identifiziert, gegebenenfalls zügig abschiebt und insgesamt den geltenden Rechtsrahmen bei Strafverfolgung nicht annähernd ausschöpft. Viertens eine politische Elite, die Realitäten verdrängt oder ihr entrückt ist. Und fünftens eine mediale Elite, die Dinge zu oft eher beschwört und beschreibt, wie sie sein sollten, als zu beschreiben, wie die Lage ist. Die Haltung oft über Fakten stellt und aus Rücksicht auf die gute Absicht ihre wichtigsten Wirkungsgrundlagen schwächt. Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Ich jedenfalls möchte nicht in einem Land leben, in dem Menschen ihre Nachbarn wegen mangelnder Mülltrennung maßregeln, aber wegsehen, wenn Mitbürger umgebracht werden, nur weil sie dunkle Hautfarbe haben oder Juden sind. Und ich glaube oder hoffe, den meisten Deutschen geht das auch so. Finde ich super, deswegen habe ich den noch fast mal zur Hälfte vorgelesen. Ja, finde ich ein super Artikel und dass da hingegangen wird und behauptet wird, gerade vom Gensing. Entschuldigung. Ja, das Narrativ ist in Gefahr. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Das ist ja sowieso das Wichtigste für diese Leute, für den Gensing und so. Dieser ganze Faktenfinder heißt bei mir sowieso nur der Narrativretter, weil das ist im Prinzip das, was sie da tun. Und ja, also es ist für mich vollkommen klar, warum die Leute sich über sowas aufregen. Ja, zurzeit kommen auch die alten Narrative zurück sogar, ne? Eben. Aber das ist Tagesspiegel, ne? In der letzten guten Zeitung wohl. So, wir drucken es wenigstens dann. Ja, bei Report, ich weiß nicht, ob das bei Zapp auch war, ist vorgeführt worden, wie ganz schlimm das ist mit dem Hass gegen Politikerinnen. Und in der Sendung hatten sie dann als Beispiel Damen die Frau Domscheit-Berg und die Frau Katharina Schulze. Ja, ich wollte auch eigentlich jetzt nochmal reingucken. Ja, genau. Ich war nur in der Erhebung ganz interessant, vielleicht nochmal ganz kurz, ist ja auch nicht schwierig sozusagen. Die haben halt mal wieder behauptet, sie hätten irgendwie einen relativ hohen Prozentsatz von 70% oder sowas, die da betroffen wären. Im Endeffekt haben wir nur 30% der Leute, die sie angefragt haben, überhaupt geantwortet. Also kann die Aussage so bestimmen. Und außerdem, das hören wir jetzt ja auch gleich, also wir hören gleich, wen sie überhaupt gefragt haben und so. Ja. Eine Politikerin als Schlampe, als Stück Scheiße oder als Sondermüll zu bezeichnen, ist hierzulande keine Beleidigung, sondern eine sachbezogene Kritik. Glauben Sie? Das stimmt gar nicht. Ne? Ja, das stimmt nicht immer. Das hängt voll geil an. Das ist keine dreckige Lüge von der Öffentlich-Rechtlichen. So. Kaputt, Mann. Ja, auf jeden Fall eine Auslassung. Ne? Also ich will es jetzt nicht gleich aufs. Aber es ist auf jeden Fall eine Auslassung. Und da kann man jetzt sich natürlich drüber streiten, ob sie die absichtlich gemacht haben oder ob sie einfach nur zu faul waren, das nachzuprüfen oder so und irgendwas nur nachplappern oder so. Kann ja auch sein. Ich glaube, das ist so eine Logik für zu einer falschen dann. Ne? Ja, das ist natürlich wahr. Ja. Das ist natürlich auch praktisch fürs Narrativ. Sie nicht, hat das Landgericht Berlin aber so entschieden. Für mich ein Skandalurteil. Blankem Hass wird Tür und Tor geöffnet, die Meinungsfreiheit pervertiert. Mit fatalen Auswirkungen, wie eine exklusive Report München Umfrage unter deutschen Politikerinnen zeigt. Thomas Kiesling und Anna Tillack. Diese Frau hat Bayern aufgemischt. Im Herbst 2018 holen die Grünen bei der Landtagswahl mit Katharina Schulze als Spitzenkandidatin knapp 18%. In Bayern sowas wie eine politische Sensation. Doch ihr Erfolg hat eine Schattenseite. Natürlich tut es weh und ist es nicht schön, wenn man in der Früh aufwacht, kurz ins Handy guckt, auf Social Media schaut und man mal wieder eine Nachricht bekommen hat, wie dumm man doch sei. Muss man ja nicht. Wie hässlich. Ja, das muss man nicht. Und ich meine, ja, man steht in der Öffentlichkeit. Das zum einen und zum anderen. Du tust ja auch Dinge, Katharina. Diese Ansicht von wegen so, ja, ich bin einfach da und die Leute hassen mich, die ist ja auch komplett verkehrt. Also das ist ja überhaupt nicht so, sondern dieses ganze... Und Reaktion des Patriarchats. Dieses ganze... Muss ich in eine Selbstwirksamkeit reinnehmen. Dieses ganze hier Wasser predigen und Wein saufen mit, ich fliege jetzt erstmal schön nach Kalifornien und esse lecker Eis und so und erzähle euch dann, wie schlimm das CO2 ist und diese ganzen Dinge. Oder dieser Spruch mit von wegen hier, ich habe keinen Bock auf alte weiße Männer. Also das will ich mal sehen, dass man in Deutschland gewählt werden kann, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich habe keinen Bock auf junge weiße Frauen so oder junge schwarze Frauen oder wie auch immer. So, da würden sich die Leute drüber aufregen und zwar zu Recht, weil das nämlich scheiße ist, Katharina, irgendwie sich hinzusetzen und zu sagen, Gruppe XY, auf die habe ich aber keinen Bock und die will ich nicht vertreten oder so, wenn man Politikerin ist. Das ist zwar auch schon scheiße, wenn man keine Politikerin ist, aber es ist ganz besonders scheiße, wenn man gewählt werden möchte, um die Interessen von Menschen zu vertreten. Und wie man vergewaltigt gehört, das macht natürlich was mit einem. In der Öffentlichkeit lässt sich Schulze nichts anmerken. Ja, das finde ich auch so lustig, lässt sich nichts anmerken. Der Schnitt war so geil, oder? Von ihrem, oh, ist alles so schlimm, Beifall. Habt ihr euch echt Mühe gegeben. Ja, sie lässt sich aber nichts anmerken. Innerlich ist sie natürlich ein Wrack und ihr muss dringend geholfen werden. Aber die Anmerkung ist im Schnittraum oder so. Ja. Irgendwie geht's immer noch. Mädchen! So sehen Frauen aus, die traumatisiert sind und mundtot gemacht worden. München! Noch 24 Tage, dann ist die absolute Mehrheit der CSU Geschichte in Bayern. Schulze bekam immer schon Hassnachrichten. Doch während des Landtagswahlkampfs 2018 nimmt das plötzlich extreme Formen an. Die Bild produziert das echt toll. Moment, die Leute machen das passiert so. Die bekam immer mehr Hass. Yay. In dem Moment, wo sie das den Großkanzler kritisieren, mehr Leute ihre Äußerungen. Das ist schon Quantenmathematik. Krass, Report. Was ist los mit dem Niveau bei Report? Nach Tauchen, ne? Ja, ist Report München. Also diese Sache hier kann man als geschmacklos bezeichnen, aber auf der anderen Seite ist es ja auch keine Beleidigung jetzt gegen sie, das, was hier steht. Damit fängt es ja schon mal an. Das ist ja immer dasselbe, das wird ja immer nur behauptet. Nein. Du bist da ein bisschen geschickter, als das allgemein angenommen wird. Die Grünen, solange es noch Bäume gibt. Ist auch keine Beleidigung gegen sie jetzt persönlich. Ich dachte, ich höre jetzt hier irgendwie, wie die alte Dame hier angegangen wird, aber scheinbar nicht. Auch du, Negerliebhaberin, hast es nun auf unsere Abschussliste geschafft. Deine Fratze findet sich nun ebenfalls auf unserer Todesliste. Lass die Bimbos im Meer ersaufen, ansonsten werden wir mit dir und diesen dunkelhäutigen Sklaven und Untermenschen ähnlich verfahren wie mit der Negerfotze auf dem Bild. Und so weiter und so fort. Und es endet mit Sieg, Heil und Heil Hitler. Das soll auch nicht sein. Nein, es gibt irgendwie 13-Jährige da draußen. Ich glaube nicht, dass das jemand geschrieben hat, der volljährig ist. Aber kann natürlich sein. Es gibt ja. Hier, Dennis Ingo Schulz, ne? Der schreibt sowas wahrscheinlich. Ja, aber was sie jetzt da auf jeden Fall ja wieder, jetzt haben sie es nicht groß in die Kamera gehalten, mit Sicherheit auch deswegen, weil das wahrscheinlich eine E-Mail jetzt war, die sie da irgendwie bekommen hat von irgendwem. Und ja, mit allen Talking Points drin, inklusive Todeslisten, die man ja schon seit ein paar Monaten jetzt versucht hier zu pushen, dass das ja angeblich das Ding wäre. Und da wäre ich ja schon wieder stutzig, wenn ich sowas sehe. Ja, ein Schelm, der Böses denkt, wenn so ein Todeslistenorganisator vielleicht aus den eigenen Reihen kommt, weil er gerne in der Politik sehen würde, der die Durchsetzung von Meinungsfreiheit verschärfen würde mit Netz-CG. Ein Schelm, wer an sowas denken könnte, würde. Ach so, interpretierst du den Kommentar mit den Bäumen darum, dass der es eigentlich ein Baumliebhaber ist, der ja. Für die Bäume sorgt, also ein Urgrüner. Ja, okay, genau. Also der Spruch ist schon daneben. Aber man sieht ja auch hier, wie die am Boden zerstört ist, indem die das hier voller Inbrunst vorliest. Also ich weiß es nicht. Wirkt wenig authentisch auf mich. Ja. Die vorigen Kommentare, die sie gezeigt haben, die hatten schon mehr Überzeugungscharakter, würde ich sagen. So, jetzt haben wir wieder eine wunderbare NGO, was bestimmt einen, die wir kennen. Die Studie einer Londoner Denkfabrik für Extremismus über den Wahlkampf in Bayern liefert die Erklärung für die plötzliche Hasswelle. Spitzenkandidatin Schulze sollte gezielt mundtot gemacht werden. Im Netz wird dazu aufgerufen... Hat ja super geklappt! Oder haben die gezielt provoziert, damit sie ein paar Daten kriegen oder was? Das so viel zum Thema ausländischer Einfluss auf Wahlen in Deutschland. Ja. Nur so nebenbei. Ja, also ich denke mal, das ist wahrscheinlich, ja, was gibt es da in London? Das ist dieses Dingsbums-Institut hier. Ja, Institut für Strategic Dialogue. Ja. Das ist das, was immer zitiert wird. Also wir haben hier diese eine Quelle und die sagt immer dasselbe. Das muss ja die Wahrheit sein. Ja. Vor allen Dingen organisiert. Ne? Also die wollen ja unbedingt verhindern, dass die Grünen in Bayern an die Macht kommen. Das ist für gerade so ausländische Leute total wichtig. Schmutz zu finden. Eine gesteuerte Kampagne internationaler rechter Aktivisten. Fine Dirt. Das ist halt auch, Fine Dirt heißt, die hat bestimmt irgendwann mal was Blödes vor der Kamera gesagt, weil wenn du nur lang genug vor der Kamera stehst oder dir ein Mikrofon hingehoben wird, dann laberst du auch irgendwann mal Dünnes. Ja, das und braucht man auch gar nicht groß suchen bei der. Wie gesagt, also mir reicht dieses Ding mit von wegen, ich habe keinen Bock auf alte Männer, weiße Männer. Das reicht mir schon aus, um mir zu denken, dass ich von so jemandem nicht vertreten werden möchte in der Politik. Vor allem im Wahlkampf. Finden, dass sie kritisieren können, die sind alle rechts, das ist doch klar. Ich meine, im Wahlkampf wird auch niemand schreiben, find gold, find your strongest argument. Ja, vielleicht war das ja auch ein Grüner, der ein bisschen Dreck haben wollte, um einen Baum zu pflanzen oder so. Ja, und wenn man in die internationale Politik geht, was machen denn die Journalisten mit Trump? Gerade die Deutschen, wie wir statistisch erwiesen wissen. Was machen die denn? Die suchen nach jedem Krümeldreck, den sie finden können. Ja, es wird alles aufgebauscht und es wird aus Amerika abgeschrieben, wo der ganze Journalismus nur for profit ist. Eine Sache wird aufgebauscht, die andere Sache wird klein gehalten. Das hat ja der Döpfner vorhin beschrieben. Ne? Ja, das muss man auch. Halt auch wissen. Pro-Trump-Nachrichtenartikel sind halt ausländischer Einfluss auf die amerikanischen Wahlen. Deswegen sind alle vorsichtig. Es ist nur so halb ironisch gemeint. Ja, also man muss sich das hier auch auf der Zunge zergehen lassen, dass das die NGO aus England den bayerischen Wahlkampf auf Englisch analysiert und sich über ausländische Einmischungen von rechten Netzwerken beschwert. Also es ist ein Idiotie fast gar nicht mehr zu verbieten. Und die schreiben dann der Frau Schulze, dass sie auf der Todesliste steht. Wahrscheinlich. Wie viele Politikerinnen werden im Netz bedroht, beleidigt, angefeindet? So, ganz unterschiedliche Begriffe, die nicht dasselbe bedeuten. München hat eine Umfrage unter allen weiblichen Bundestagsabgeordneten durchgeführt. Ja, das sind wie viele? 30% von 700 oder so? 220 sind das. 221 meine ich jetzt. Ja, genau. Also mit anderen Worten, sehr wenige Leute. Und die habt ihr dann gefragt und es haben euch nur die geantwortet, die es wichtig finden, ja. 77 der 221 Frauen haben auf unsere Fragen geantwortet. Das Ergebnis ist schockierend. 77, mit anderen Worten weniger als die Hälfte. Das Ergebnis ist schockierend, ja. Nur die Leute, die es wichtig fanden, Schockhorror, nur die Leute, die es wichtig fanden, haben euch geantwortet und gesagt, ja, ich wurde schon mal beleidigt oder was. Und die Männer haben das gar nicht. 70 Frauen, die Grüne und Linke zusammen haben, wahrscheinlich. Oder ja, Grüne, Linke, Teile der SPD und ja. Zwei, drei Ausreißer bei der CDU. Und die Männer habt ihr vorsichtshalber gar nicht gefragt, weil das würde ja auch nicht ins Narrativ reinpassen. Schockierend. Macht doch nur Arbeit. 87% wurden bereits Opfer von Hass. Jetzt machen wir es schön prozentual. Und da angesichts der Tatsache, dass es ja sowieso unter 100 gewesen sind, ist die prozentuale Zahl nämlich höher, ihr Wichser. Ja, wir sind falsch. Im Netz. Ein Großteil wird sogar regelmäßig und extrem häufig bedroht. Brandgefährlich sind Politikerinnen wie Strack-Zimmermann, von nichts eine Ahnung, aber das Maul aufreißen. Als Soldat sollte man solchen Tussen sofort eine Kugel verpassen. Was legitimiert solche Fotzen, sich despektierlich zu äußern? Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP erstattet Anzeige gegen den Verfasser. Doch der Betreffende ist nicht zu identifizieren. Das Verfahren wird eingestellt. Da wird einfach nicht genug nachgehakt. Erst wenn einer tot am Boden liegt. Ich nehme an, dann würde man auch rausbekommen, wer so einen Tweet verschickt hat. Naja. Und es gäbe immer noch keinen kausalen Zusammenhang dazwischen, dass man tot am Boden liegt und dem Tweet. Ja, genau. Wir reden hier was muss da gewesen sein, ja. Ja, von Bullshit im Internet und ansonsten reden wir von richtigen Straftaten, die das Leben der Leute halt wirklich beenden in diesem Fall. Oder halt eben richtig beeinträchtigen und wenn jemand im realen Leben einen irgendwie umschubst oder bedroht oder so, dann ist das auch wichtig, aber irgendwelcher Humbug im Internet braucht einen wirklich nicht zu kümmern. Die Täter setzen weiter ihre Mord- und Vergewaltigungsfantasien in die Welt. Ja, und das mit den Vergewaltigungsfantasien übrigens, da könnte man auch mal ein paar Beispiele für nennen. Ja, das halte ich nämlich auch für Humbug. Das ist auch wieder einfach nur so ein Talking Point, den ihr da immer drauf habt, so nach dem Motto, ja, das, wir brauchen ja noch irgendwie diese sexuelle Komponente, weil wenn ich hier irgendwie den Leuten nur sage, irgendwie ihr seid doof und so und oder wir wollen euch nicht haben oder ihr seid eine Gefahr für dieses Land oder irgendwelche Sachen, die man halt gegen nee, Männer auch sagen könnte, dann würden die Leute ja wieder sagen, was soll die sexuelle Komponente? Also behaupten wir mal schön, dass da auch Vergewaltigungsdrohungen dabei gewesen sind. Und dann haben wir ja auch die Rechtfertigung dafür, um zu behaupten, so, ja, wir gucken uns das jetzt hier von den Frauenseiten an, weil das ist alles ganz was anderes bei den Frauen. Das ist da ganz was anderes. Ja, wir versuchen es auf diese Art dann, ihre Sachen durchzusetzen, damit auszuüben, ne? Über die Behauptung, dass da eben Sexuelles im Spiel wäre. Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass bei den meisten Personen, die im öffentlichen Leben stehen, einfach irgendwelche verrückten Leute, egal aus welchen Sachen, selbst wenn es gar keine politischen Motivationen gibt, einfach verrückte Nachrichten schreiben, Bedrohungen, sonst was. Ja. Und das ist ja, da gibt es ja auch Strukturen, dagegen vorzugehen. Man kann das bei der Polizei anzeigen. Die Polizei hat ja extra Leute, die sich um den Schutz von Personen des öffentlichen Lebens kümmern. Ja, da wird auch alles zur Anzeige gebracht und das wird auch alles nachrecherchiert. Also es gibt ja Strukturen, wenn die Dame als Bundestagsabgeordnete so eine Drohung bekommt, dann kann man davon ausgehen, dass die Polizei dem schon nachgeht. Also gibt es ja an sich keinen Handlungsbedarf, die Rechte noch zu verstärken da. Die Gesetzeslage meine ich. Rinnen quer durch alle Parteien. Das schreiben uns die Frauen aus dem Bundestag. Quer durch alle Parteien, ja. Ja, und jetzt auch Rabam, oh, gefährliche Musik. Lass dich vom Neger tot ficken. Vom Neger tot ficken und deine Familie gleich mit. Etliche Hater wünschen mir verschiedene Methoden der Vergewaltigung und üble sexuelle Gewalterfahrungen. Ja, definitiv alles passiert, ja. Das ist aber kein Zitat mehr dann schon. Jetzt hat die Hater bedrohen, dass ich mir aufgebaut habe hier. Dem Drachenlord hilft keiner, aber hier die Frauen, die sind wichtig. Hat 99% der Fälle eingestellt. Entweder war Urheber nicht zu fassen wegen ausländischer IP-Adresse oder Beleidigung wurde nicht als solche gewertet. Schweiz, Kanton Zug. Sie hat den Hass im Netz nicht mehr ausgehalten. Das Kantonsparlament will Jolanda Spies-Häglin nie wieder betreten. Ja, aber dieser Name kommt mir auf jeden Fall so bekannt vor. Als ob wir da schon mal von irgendjemandem darauf hingewiesen worden sind, aber ich es mir nicht angeguckt habe, weil es irgendeine kleine Story aus der Schweiz ist. Gut bekannt vor. Da haben wir drüber gesprochen. Haben wir? Was war denn da? Das ging irgendwie darum, dass sie angeblich sexuell belästigt wurde und dass das irgendwie, es war sogar irgendein hohes Tier, glaube ich, in dem, ja, ich krieg's auch nicht mehr zusammen, aber wir haben darüber gesprochen. Ja, stimmt, weil da kommt auch gleich so ein Spruch. Es war die erste große Hexenjagd auf den sozialen Medien in der Schweiz. Das hat es vorher so noch nie gegeben. Nach einer Vergewaltigung, die sie nicht beweisen kann, erhält die aufstrebende Grünen-Politikerin so viele grausame Nachrichten, dass sie nur noch einen Ausweg sieht. Ne? Nettes Framing auf jeden Fall. Also eine Straftat, die ich nicht beweisen kann, dass sie stattgefunden hat, ist erstmal eine Anschuldigung, und keine Straftat, erstmal eine Anschuldigung und keine Tatsache auf jeden Fall, die man so hinstellen muss, als wäre es eine Tatsache und die Leute dann alle böse und schuld sind, wenn sie es nicht glauben oder so. Es ist eine Anschuldigung. Ja, und dann denke ich mal, dass man es probiert hat, irgendwie politisch auch auszuschlachten und so, dass sich die Leute dann natürlich damit auseinandersetzen in dieser Tatsache. Ja, was stand denn im Weg, dass man das nachweisen kann? Also ich meine, das war jetzt nicht online, ja, denn online ist dann Dinge, bei den Spuren, ja. Aber mangelnde Beweise. Ja. Sie tritt zurück. Im Deutschen Bundestag haben 11% der befragten Frauen Zweifel, ob sie ihren Beruf als Politikerin unter diesen Umständen weiter ausüben wollen. Das ist 11% von 33 oder von 77 oder was? 11% der Befragten oder 11% derer, die geantwortet haben? Hier wird Zeug durcheinander geworfen, was den Zuschauer nicht in die Lage versetzt, zu verstehen. Ja, und das wird ja auch interpoliert, ne? Oder extrapoliert, wie soll es auf andere Parlamente hinaus? 11% von den unter 100 Leuten, die da geantwortet haben, ja. Also ja, aber sie hat ja befragt und gesagt, und befragt wurden ja im Endeffekt auch die, die nicht geantwortet haben. Ja, aber das wäre, die nicht geantwortet haben, haben nicht geantwortet. Ja, aber es wäre wichtig, die, ja, aber die sind ja trotzdem befragt worden. Achso, das meine ich ja. Ich werfe ja. Ihnen hier vor. Ja, nein, wenn sie keine Antwort gegeben haben, dann ist ja die Befragung hat ja dann auch nicht richtig stattgefunden. Von daher, aber sie sind doch befragt worden. Sie haben den Umschlag mit den Fragen erhalten. Also wurden... Ich, ja. Nee, vielleicht nicht. Ich habe die Sekretärin schon weggebracht. Das verwirrt mich. Das ist ja, alles, was ich sagen will. Und es ich kann nicht Absicht. Als Zuschauer nicht einfach feststellen, was sie meinen. Rund jede zehnte Frau. Eine beunruhigende Nachricht für die Demokratie. Jolanda Spies-Häglin will nach ihrer eigenen Hetzjagd versuchen, das zu verhindern. Sie hat den Verein Netzcourage gegründet und seitdem 200 Strafanträge gestellt. Bei der Polizei stößt sie nicht immer auf Verständnis. Beim 200. Mal vielleicht nicht mehr so. Also ich habe Jolanda Spies-Häglin gegoogelt und das Erste, was ich finde, ist natürlich ein prima Standbild. Davon abgesehen, dass das prima Standbild prima ist, ist das Erste, was ich finde, dass sie von einer anderen Feministin wegen übler Nachrede, Falschbeschuldigung verklagt wird. Die toten Augen von Zürich, die verfolgen mich. Jolanda Spies-Häglin will nach ihrer eigenen Hetzjagd versuchen, das zu verhindern. Sie hat den Verein Netzcourage gegründet und seitdem 200 Strafanträge gestellt. Also man Verein kriegt man noch Fördergelder, ne? Deswegen. Naja, nicht automatisch. Also. Ja, aber wenn man im richtigen Thema unterwegs ist, dann hat man schon gut Karten. Ja. Immer auf Verständnis. Es sind halt nicht Fausthiebe, es ist halt nicht häusliche Gewalt. Man trägt keine blaue Flecken davon, sondern ist einfach in der Seele oder an der Seele verletzt. Online. Gleich hat sie einen Termin mit einer Abgeordneten von den Sozialdemokraten, die ihre Hilfe braucht. Wie geht's dir? Das ist auch in dieser Gesellschaft, ne? Diese Leute, diese Politiker, die haben einfach keine Macht und keine Hilfe und nichts einfach. Diese armen Menschen, die sind einfach so gut, viel zu gut für uns. Wir haben die gar nicht verdient. Wir haben das Glück, von ihnen regiert werden zu dürfen. Ich bin persönlich nie beleidigt oder erniedrigt worden, aber Netz, absolut. Die Tastaturkavaliere, die haben das Gefühl, die dürfen mir als Frau, als Muslimin, als mit türkischem Migrationshintergrund, als Schweizerin alles sagen. Ja. Vor kurzem diese Morddrohung. Sie und ihre Kinder werden brennen, Madame. Jolanda Spies-Häglin kämpft dagegen, dass auch also, sie eines Tages die Polizei... Wenn das bereits eine Morddrohung ist, dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Also eine Morddrohung ist eigentlich jemand, der dir ein Bild von deinem Zuhause schickt. Genau, das in der Hölle brennen, irgendwie in 1000 Jahren oder so. Und nicht... Also, ich keine Ahnung. Aber gut, vielleicht sehe ich das auch zu eng. Ja, ich finde schon, dass das gerade, wenn man die Kinder mit einbezieht, ich weiß nicht... Freunde von mir, wenn man denen sowas sagen will, die würden wahrscheinlich... Ja, es ist auch unmöglich. Also das muss man auch nicht machen. Ja, das muss man auch absolut nicht machen. Mich würde nur mal interessieren, also auch da glaube ich wieder, dass dieses, was sie gerade gesagt hat, ja, ich bin ja einfach nur eine Muslimin und so, dass das auch nicht stimmt. Also wenn man jetzt die Dame googeln würde, dann würde man bestimmt auch alle mögliche Scheiße finden, würde ich jetzt mal tippen, irgendwelchen Quatsch, den die geredet hat. Das ist doch schon total extrem, diese Antwort. Da muss man doch mal irgendwie sich hinterfragen, ob da nicht irgendwas war, was das vielleicht nicht ausgelöst haben könnte. Es kann doch nicht sein, dass da gar nichts war. Ja, gut, das klingt natürlich ein bisschen extrem und es kann natürlich auch, also ich will es ja nicht ausschließen, irgendein anderer Auslöser wird es ja gegeben haben. Das zeigen sie uns ja nicht. Irgendwelche Leute regen sich ja immer drüber auf. Es kann ja auch sein, dass die gute Dame einfach eine liberale Muslimin ist, die und dass ihr so ein Kram irgendwer jetzt geschrieben hat, der vielleicht nicht so ein liberaler Moslem ist oder so, wäre auch eine Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass sie irgendwie den Schweizern Rassismus unterstellt hat in der Vergangenheit, was ja auch ganz gerne mal so Sozialdemokraten machen mit Migrationshintergrund, ist auch eine Möglichkeit. Ich habe keinen Plan, aber das wäre halt in solchen Fällen immer mal ganz interessant. Aber das ist ja dieses Ding, wo sie sich bei dieser ganzen Dokumentation hier natürlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben. Ja, es ist die totale Verantwortungslosigkeit. Ihr Ratschlag, konsequent anzeigen. Auch im Deutschen Bundestag erstatteten 38% der befragten weiblichen Abgeordneten Anzeige. Bei einem Großteil von ihnen wurden die Verfahren allerdings eingestellt. Häufig mit dem Verweis auf Meinungsfreiheit. Bei Frauen äußert. Waren das vielleicht nicht ganz so schlimme Fälle bei den anderen oder so? Meinungsfreiheit existiert, Frauen am meisten betroffen. Yeah. Ja, und in der Regel wird es doch darum gegangen sein, irgendwelche privaten Daten von Leuten rauszufinden, damit man die dann irgendwie vor einen richtigen Gardi ziehen kann oder so. Ja, und das ist, dem sind dann eben nochmal höhere Hürden gesetzt, was ich auch in Ordnung finde. Äußert sich diese Meinungsfreiheit auf besondere Art und Weise. Das merkt auch die bayerische Grüne Katharina Schulze, als sie mit einem Kollegen in einen Shitstorm gerät. Aber es ist einfach, die Meinungsfreiheit ist einfach nicht in Gefahr, ne? Haben wir ja diese Woche auch wieder gelernt. Der Dennis Yücel hat irgendwie geschrieben, jetzt zu dem Halle-Ding, dass man sich jetzt gefälligst nicht mehr über politische Korrektheit endlich unterhalten soll, was ich auch super finde. Also so nach dem Motto, ja, jetzt hier nicht mehr über politische Korrektheit reden, ist nicht politisch korrekt. Und die Meinungsfreiheit ist nicht in Gefahr, aber er hört endlich auf, über Meinungsfreiheit zu reden, das ist nicht erlaubt. Alles super. Der Innenhorst hat auch gesagt, man müsste das jetzt überprüfen und man dürfe halt die Sicherheit der Bürger nicht hinter die Verteidigung der Meinungsfreiheit stellen. Ja, ist ganz wichtig, weil was da nicht alles passieren kann, wenn die Leute sagen, was sie denken. Ja, aber komm, wenn sie die Meinungsfreiheit komplett ausfüllen, dann weiß ich auch nicht. Dann ziehe ich nach China und sage, die Partei hat immer recht, dann brauche ich mich auch nicht mehr aufregen. Ich keine Ahnung, Alter. Aber du kannst bitte auch in Deutschland Freiheit sagen, nicht. Die Partei hat immer recht. Das brauchst warum auch nicht bleibst du nicht einfach hier und sagst das immer? Ja, aber nachher kommen wir alle ins selbe Gulag. In China gibt es wenigstens gutes Essen. Weißt du, die haben da mehr Erfahrung. Nehmen die jeden da? Ja, die du musst halt schon, nur sagen können, dass die Partei immer recht hat. Die wissen dann schon. Blizzard, bester Game Publisher. Blizzard, wunderbar. Da kommen wir auch gleich noch zu. Taiwan böse, Taiwan nicht. Beispielsweise wurde er meistens noch gesiezt. Ich wurde prinzipiell geduzt. Prinzipiell. Ich rate auch mal mit Leuten aneinander, aber ich duze auch alle im Internet. Perfide. Ja, er hat auch wirklich krassen Hass abbekommen, aber ich würde es mal sagen, manchmal eher so ein bisschen allgemeinerer Art, so ihr Grüne und ihr wird alle aufgehängt und all das. Und bei mir war. Ach so, wie das, was du vorhin gezeigt hast. Ach so. Das ist ein Bild. Sollen sie doch Kuchen essen? Schön. War super viel sexualisiert, auf mich bezogen, auf mein Aussehen. Aber nicht zeigen, bitte. Nichts davon zeigen, weil ihr könnt ja nichts davon zeigen. Ihr habt ja auch vorhin nichts gezeigt. Wo ihr solche Sachen nicht jetzt behauptet habt mit dem sexuellen Kram. Ja, das könnt ihr uns nicht zeigen, weil da nehmen unsere kleinen Seelen wahrscheinlich Schaden, wenn ihr das jetzt zeigen würdet. Da könnt ihr nur drüber reden. Ja, dass ich den Neger totficken, das konnten sie noch vorlesen, ne? Ja. Nichts über sein Aussehen. Unsere Umfrage im Bundestag bestätigt das. 57% bekommen regelmäßig sexistische Drohungen. 57% von was? Von 77. Von den unter 100, die sie gefragt haben, ja. Ja. Oder die geantwortet haben. Von 77, das sind, boah. Das will ich, kann das auch irgendwie nicht vorlesen. Das können Sie vielleicht einfach einblenden, oder? Dann zeig mal. Katharinchen, siehst du richtig süß und nackig aus. Oh ja, ich würde gerne mal das Möschen und so weiter. Oh wow, das ist schlimm. Oh. Nee, aber es ist, also... Ja, ja, ungebührlich ist das, ne? Ja, dumm auch. Ich meine... Am Ende sind wir doch irgendwie auch... Mann, das sind doch Sockenpuppen. Jetzt auch nicht die Möglichkeit, dass da irgendwie die Leute sich das alles selber geschrieben haben, damit sie erst recht dann irgendwie so einen Terror veranstalten können. Und wenn das jetzt nicht mehr wird von den Leuten, dann schauen sich das eben selber. Warte, mal, guck mal. Mail.ru. Was ist jetzt, wenn jetzt in den russischen Trollfabriken jemand hockt, der den ganzen Tag dafür bezahlt wird, so Nachrichten rauszuhauen, damit es ein Propagandaerfolg ist, dass die Leute im freien Westen anfangen, an ihrer eigenen Meinungsfreiheit zu sägen? Dann kann sich der Putin hinstellen und sagen, hahaha, der Westen, Doppelmoral. Ach, mein Kopf wird heiß. Ich finde das auch lustig. Du hast schon wieder zu viel Dugin gelesen. Ich finde es auch lustig, wie sie da oben die E-Mail-Adresse ausgeblendet haben. Ist auch die Empfängeradresse @katharinaschulze.de. Wie will die wohl gewesen sein? info@katharinaschulze.de? Ich@katharinaschulze.de. Ego. Und mittlerweile schreiben dir das Leute mit einem Facebook-Profil, wenn du da draufklickst, siehst du irgendwie den Familienvater mit irgendwie zwei. Ja, naja, das da irgendwo ja nicht. Dann zeig doch mal das Beispiel. Genau, zeig das mal. Warum? Ich meine, das geht wieder nicht wegen Datenschutzgesetzen. Warum sind dann 99% der Ermittlungen in die Leere gelaufen? Ja. Wenn die Leute Facebook-Profile haben. Wegen der Meinungsfreiheit wahrscheinlich. Die müssen ja weg endlich. Lächelnden Kindern beim dritten Profilbild und du denkst dir so. Und du denkst dir so, was? Der wurde noch nicht verlassen und Unterhalt bezahlen und so. Das musst du auch gehen. Und du denkst dir so, ich habe doch gesagt, ich habe keinen Bock auf alte weiße Männer. Warum löschen die sich nicht einfach? Krass, wenn deine Töchter wüssten, was du mir gerade geschrieben hast, geht's noch. Schulze wird, trotz massiver Morddrohungen, weiter in der Politik tätig sein. Ja, wenn deine Tochter wüssten, ja, das kann natürlich auch sein, dass er dir das geschrieben hat, weil er eben gedacht hat, dass ja du Leute ins Land holst, die dann sowas mit seinen Töchtern machen oder so. Ja, es war zwar ziemlich offensichtlich, aber ich möchte es trotzdem mal ein bisschen highlighten. Die hat ja die E-Mail gezeigt und da ging es ja um einen gewissen sexuellen Kontext und dann hat sie über Facebook-Postings geredet und dann hat sie über Familienväter mit Kinderbildern geredet. Sexuelle Details von den Eltern wollen Kinder sowieso nicht wissen. Also. Ja, aber ob das in den Facebook-Postings auch so war, wie gesagt, die E-Mail hatte ja einen sexuellen Inhalt. Ne? Und dann Familienväter, Kinder, das ist ganz klar, welche Richtung das schielt. Alles leider sehr unauthentisch. Auf Katharina Schulze, ihrer Homepage, gibt es eine schriftliche Anfrage und die heißt Frauenfeindliche Insel-Community bekämpfen. Ja, da habe ich vorhin schon erwähnt, das hatten wir auch vor ein paar Wochen hier im Stream, ja. Bekämpfen, ja, was soll das denn heißen, ey? Bekämpfen. Ja, lies noch mal kurz vor, Abel. Frauenfeindliche Insel-Community bekämpfen. Im Internet formiert sich seit einigen Jahren eine Online-Community mit dem Namen Insel. In dieser Gruppe tauschen sich vorwiegend weiße heterosexuelle Männer über ihre frauenverachtenden Ideologien und Gewaltfantasien aus. Ich habe eine schriftliche Anfrage an das Innenministerium gerichtet, um zu erfahren, ob es sogenannte Insels auch in Bayern gibt und wie die sich online vernetzen. Oh Gott. Die Frau Kracher hat gesagt, sind 55% weißer. Dem Innenminister liegen laut eigener Aussage keine Erkenntnisse über die Organisation und Aktivitäten der Inselbewegung vor. Darüber bin ich empört. Es ist allerhöchste Zeit, sich mit toxischer Männlichkeit stärker zu beschäftigen. Es ist erschreckend, dass die Staatsregierung keinerlei Erkenntnisse über diese zutiefst menschenverachtende Bewegung hat. Das muss sich ändern, Katharina Schulze. Das ist in menschlichen auf die übelste Art und Weise. Man kann da ja eigentlich gar nichts Vernünftiges zu sagen, weil es so blödsinnig ist, aber man denke jetzt mal immer an die Argumentation, wenn es um die Antifa geht, dass es keine zusammenhängende Organisation wäre oder sowas. Ja. Und, ne, jetzt die Incels, denen wird das jetzt zugeschrieben einfach so, wobei man bei, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es organisierte Incels in Deutschland gibt. Ich glaube es einfach. Es gibt Foren. Und dann heißt es irgendwie, ja, da muss man erstmal rauskommen aus der Szene oder so ein Blödsinn. Da brauchst du einfach nicht mehr anmachen, das Forum. Ne? Bist du raus aus der Szene? Ich bin ein Insel. Ich wollte da sagen, ich glaube, in Zapf war das. Da hatten sie da auch die Katharina Schulze, aber auch die Domscheit Berg. Und die hatte irgendwie gesagt, ja, sie wäre krank geworden von den vielen Online-Hass. Nachdem sie darum gebeten hat, dass Dresden nochmal vom Bomber Harris bombardiert wird. Nee, das war sie nicht. Nee, stimmt, das war die Helm. Ich verwechsel. Genau. Ja, aber trotzdem ist eine Aussage. Also. Ja, und was ich auch so schlimm fand damals, weil wir haben es ja jetzt nochmal vorgelesen auf der Seite von ihr, dass sie da nebenan noch dieses Ding hatte mit von wegen Privatsphäre schützen in Bayern und so. Privatsphäre schützen, auf der anderen Seite dann sagen sie, ja, hier Polizei, dann guck mal nach, wie viele von den Leuten hier irgendwie keinen Sex haben und so. Und wo die sich dann drüber aufheulen und so. Beschäftigt euch da mal schön mit. Das müsst ihr ja, tragt das mal ja schön in die Akte ein. Holen Informationen über die Inselbewegung. Das finde ich richtig erschreckend hier. Also wenn das wirklich so gewesen ist, dass dieses, was sie jetzt hier rausgefischt haben mit widerliche Sexistin, wenn das wirklich die Bezeichnung war, die dafür gesorgt hat, dass jemand in Deutschland hier verurteilt wurde. Also diese Plattform hier, Merkur oder was das ist, und also die haben mehrere Artikel in der Form geschrieben über die Schulze. Das ist alles nur, die Schulze ist toll und super, und das ist diese Stefanie Wegele, ist bestimmt eine Freundin von der oder so. Kann ich mir kaum anders erklären. In einem Duktus, das ist wirklich nur positiv, und das ist natürlich total Quatsch. Ne? Sorry. Ja, also die Beleidigung wird teuer, Ausrufungszeichen. Per E-Mail schreibt man übrigens in Deutschland e-mail. Hatte ein Mann am Mittwoch die Fraktionschefin der Bayerischen Grünen, Katharina Schulz, angefeindet. Doch binnen eines Tages konnte die Polizei einen Tatverdächtigen nun identifizieren. Er stammt aus Baden-Württemberg und wähnte sich wohl sicher in der Anonymität des Internets. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass wir hier uns drum kümmern. Ja, ein bisschen komisch ist das schon, dass er Staatsschutz ermittelt, Ausrufungszeichen. Der wird nicht verurteilt. Wegen was auch. Es sei denn, wir sind schon so weit. Vielleicht wird das der Präzedenzfall, aber nach dem, was da letztens über die Datenherausgabe von der Frau Künast entschieden wurde, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das von einer höheren Instanz hier Bestand haben wird, wenn er sie eine widerliche Sexistin nennt. Vor allem, wenn er dazu das Video legt, wo sie sagt, ich will keine alten, weiten Männer haben. Ja. Weil vielleicht ist die Richterin oder der Richter dann halt mal nicht ein Teil der Intersectional-Bewegung. Ja, oder die Aussage von wegen toxische Männlichkeit würde ich auch als widerlich und sexistisch bezeichnen. Ja. Natürlich. Ja, also da bin ich mal gespannt. Aber das wäre auf jeden Fall schlimm. Ich meine, was da letztens ja schon irgendwie gewesen sein soll, war dieses Ding mit irgendwie den Islam wegmachen oder so. Also die Ideologie Islam, und das war schon schlimm genug, aber das wäre auf jeden Fall ein weiterer Tiefpunkt hier. Widerliche Sexistin. Ja, das sollte nicht verboten werden. Das ist richtig. Aber die Leute werden andere Wege finden, sie zu beleidigen. Wenn sie nochmal nicht wollen. This machine read 3.5 million books, then told us what it thought about man and woman. Also eine AI, alles ist ja heute AI, auch wenn es keine AI ist, aber man nennt es so, weil es ein Buzzword ist und weil wir in den 90ern und auch in den 60ern und in den 80ern AI-Narrative hatten, die rumgeflogen sind, und jetzt haben wir wieder einen. Auf jeden Fall hat diese AI 3,5 Millionen Bücher gelesen, und herauskam, dass eben Females sind beautiful, lovely, chess, gorgeous, fertile, beauteous, sexy, classy, exquisite, vivacious, ich kann ich gar nicht aussprechen, and vibrant. Males, males are just, sound, righteous, rational, peaceable, prodigious, brave, paramount, reliable, sinless, honorable. Und Frauen sind negativ, battered, untreated, barren, shrewish, sheltered, heartbroken, unmarried, undernourished, underweight, uncomplaining, underweight, nagging. Nagging, was denn noch? Ja, und aber uncomplaining und nagging, wie passt denn das zusammen? Was denn, warum haben die... Sinless bei Männern, was für Bücher hat der gelesen, irgendwie das passt zusammen mit Ambivalenz. Werke der Mormonen, oder? Warum haben die eigentlich das Wort Nagging hier nicht grün gemacht für Behavior? Verstehe ich nicht. Ja, schwer zu verstehen. World Economic Forum ist da, ja. Muss ich den letzten auch noch vorlesen hier. Ja, nicht negativ. Ja, bin ich gerade dabei. Negative für male, unsuitable, unreliable, lawless, inseparable, brutish, idle, unarmed, wounded, bigoted, unjust, brutal. Bigoted ist negativ. Ich dachte immer, dass das ist ja weiße Vorherrschaft und so, und dass alle weißen Männer, und also bigoted ist negativ. Das ist nur positiv auf einer Seite. Ja, nur so nebenbei, als Datenbasis wurden Bücher genommen aus den Jahren 1900 bis 2008. 3,5 Millionen verschiedene Werke. Alle in englischer Sprache. Nur so nebenbei. So sieht das aus, wenn das mal wirklich passiert, ja. Und die darf ich noch einen Satz möchte ich noch sagen? Die Eigenschaften der Männer sind größtenteils schwerwiegende Charakterfehler. Die Eigenschaften der Frauen, die negativen, sind größtenteils Unheil, das der Frau widerfährt, sozusagen. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Ja. Source Africa, hate crimes expert and psychologist slaughtered in her home, throat slit and stabbed multiple times. Dr. Maria Wilkes was an expert on hate crimes against the LGBTQ community. Myra and her husband moved to South Africa after their retirement. Ziemlich üble Geschichte. In meinen Augen. Also, ja, harte Gewalt auf jeden Fall, ne? Dass man in Südafrika nicht sagen kann, ob das jetzt ein Angriff auf sie persönlich war oder ob das halt einfach, oder einfach eine random Aktion war. Ja. Wollte ich gerade auch fragen, war das denn eine Targeted-Sache? Weiß man, wer das war? Oder, weil das ist ja das Tragische. In Südafrika passieren derzeit wirklich zivilisatorisch wirklich sehr seltsame Dinge. Ja, und es kann einfach sein, dass ganz normale Leute da einfach ins Fadenkreuz hören. Ich habe da sehr viele Geschichten leider schon gehört. Persönliche. Ja. Man weiß. Steht das da irgendwie drin? Wurde die persönlich attackiert wegen ihrer Aktivistentum oder war das nur so? Bisher, the armed black robbers waited on the roof of the house for Wilkes' husband to leave before they smashed through the ceiling to gain entry to their home. Da würde ich eher sagen, es handelt sich halt tragischerweise natürlich um einen Zufall halt. Also wäre mein Verdacht natürlich. Könnte es auch anders sein, aber das hört sich jetzt eher nach Südafrika leider, muss man sagen, an. Und es ist halt auch Gateway Pundit. Gateway Pundit muss man auch mit Vorsicht genießen als Informationsquelle. Also. Ja, das hier hat mich positiv überrascht. Wir hatten ja die Tage den Herrn Grönemeyer und das hier ist der Herr Kunze, Heinz-Rudolf Kunze. Die meisten kennen den wahrscheinlich gar nicht oder kennen halt nur deines, mein ganzes Herz von ihm, vielleicht aus den 80ern oder so. Ein, ja, auch so ein Liedermacher, Singer-Songwriter, der immer mal wieder einen kleinen Erfolg hatte auf jeden Fall. Und der hat eine Rede bei seinem Konzert gehalten, die ich einfach ein schönes Kontrastprogramm für das finde, was uns der Herr Grönemeyer letztens erzählt hat. Deswegen würde ich das gerne kurz sagen. Wie sind die Menschen, denen bei dem Wort Volk eher das Wort Pack einfällt, als das Wort Volksgemeinschaft. Wir sind die Menschen, die mit Jimi Hendrix und David Bowie aufgewachsen sind und nicht mit den Finstertaler Zipfellutschern und DJ Hirni. Wir sind die Menschen, die offen sind für die Welt, nicht offen wie ein Scheunentor, das wäre unklug und würde hier zu einem Bürgerkrieg führen, sondern offen im Sinne von neugierig und gastfreundlich, weil auch wir überall, wo wir nicht zu Hause sind, Gäste sind und uns dementsprechend zu benehmen haben. Wir sind die Menschen, die nicht verbockt und miefig unter sich bleiben wollen und weder etwas gegen Fremde haben, die bei uns zu Gast sein wollen, noch gegen Fremde, die zu uns kommen, um irgendwann nicht mehr Fremde zu sein, sondern zu uns gehören wollen, indem sie alle Spielregeln akzeptieren, die hier bei uns gelten. Weil solche Menschen unser Gemeinwesen bereichern, ob es sich rechnet oder nicht, und nebenbei vor dem Aussterben retten. Wir sind die Menschen, die zutiefst davon überzeugt sind, dass das beste Heilmittel gegen Engstirnigkeit, Dummheit, Angst und Hass Bildung ist. Und wir sind entsetzt über die fast schon systematische Verblödung unserer Kinder in den öffentlichen Schulen, an denen leistungsfeindliche, kindungerechte sogenannte Pädagogen den Ton angeben und nicht Lehrer, die diesen Namen verdienen. Wir sind die Menschen, die sich Sorgen machen um die Zukunft, aber auch um die Gegenwart. Denn wir haben schon genug Hysterien, Panikmachen und Aufregungsmoden miterlebt. Die 68er, Nachrüstung, Waldsterben, Atomfurcht. Wir halten nichts von vorwiegend jugendlichen, durchgeknallten Sekten, die sich aufführen wie im finsteren Mittelalter und mit veganem Schaum vor dem Mund am liebsten alle SUV-Fahrer kreuzigen möchten. Ruder für Präsident. Slow clap. Also, er hat es schön zusammengefasst, wofür ich tausende Streams brauchen werde. Gefällt mir der Mann. Ja, hier gehen wir jetzt richtig in die Tiefe mit Halle und dem ganzen Scheißdreck dahinter, also Tiefe, also noch tiefer in die Kloake. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich Seehofer mal recht gebe. Wo habe ich hier meinen... Oh, verdammt, ich habe zu viele Tabs offen und ich habe sie doch schon alle zugemacht. Die nicht mehr... Ist es so? Ja, da. Hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen würde, aber der Seehofer hat recht. Wir müssen die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Ich vermute mal, dass der Horst nur eine kaputte Uhr ist, die aus Versehen richtig geht, aber das passiert halt manchmal. Warum also hat Seehofer vermutlich unbeabsichtigt recht? Weil er, wer einen primitiven Rückgriff auf die unterirdische Debatte anno 2002 fürchtet, liegt falsch. Wir müssen nicht die Games in den Blick nehmen, sondern die Szene. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist wie Salafisten zu Muslime. Die Salafisten willst du in den Blick nehmen. Muslime, not so much. Die gigantische Mehrheit der Videospieler ist harmlos und die Spiele selbst auch. Die Gamer-Szene, all caps, ist das Problem. Woher kommt das? Die politische Wurzel liegt 2014. 2014 war Gamergate. Die Idee, dass Frauen Videospiele spielen können dürften, führte damals zu einer Ultraradikalisierung einer kleinen, aber lauten Gamer-Szene. Diese ist durch die Bank männlich und hat sich auf die Rechte radikalisiert. Diese Leute posten Hasskommentare im Dutzend billiger, starteten Mordaufrufe, AdFemFrack brauchte Polizeischutz und programmierten Spiele, in denen man Kritikerinnen zu Tode prügeln konnte. Dieses Milieu ist hauptverantwortlich für den Online-Erfolg Trumps. Auf der Zunge zergehen. Das ist ein hauptverantwortlich für den Online-Erfolg Trumps und Provokateuren wie Milo, FemFrack-YouTuber wie AdSocialPhobia erreichen zig Millionen Klicks und gigantische Werbeeinnahmen. Danke Google für eure Standfestigkeit bei der Werteverteidigung. Mit dem Posten von antisemitischem Dreck, frauenfeindlichen Pamphleten und Ähnlichem. Das ist übrigens ein russischer Account, bei dem ich nichts zu Gamergate finden konnte, dieses Socialphobia, aber gut. Diese kleine Minderheit sollte man tatsächlich beobachten. Sie erfüllen alle Warnsignale für Terrorismus. Und die wären jung, männlich, radikalisiert, gewaltbereit, wie? Can I have sources? Irgendwas? Also, wenn die Gamergate gewaltbereit wären, dann hätte sich das ja irgendwo schon mal geäußert. Hat es aber halt nicht. Also, die sind oft sozial isoliert in einer Blase Gleichgesinnter, angeheizt durch Hassprediger und entsprechende Texte. Anders Breivik war Fleisch von ihrem Fleische. Auch in den USA hat diese Subkultur mittlerweile mehrere Terrorattentate auf dem Kerbholz. Wir debattieren es nur nicht als Terror, weil die Täter weiß sind. Daher, Seehofer hat recht, ausnahmsweise und vermutlich unabsichtlich und aus den falschen Gründen. Aber er hat recht. Wo kommt all der Hass im Internet? Ja, da kann man ja eigentlich an jedem Satz anhaken und sagen, okay, nein, war nicht so wie Polizeischutz für FemFrack. Ja, nee, das war ganz anders und so weiter und so fort. Aber jeder, der uns zuhört, der hat das ja mitbekommen, dass hier einfach in jedem Satz Gegenteil behauptet wird von dem, was tatsächlich passiert ist. Besonders diese Formulierung Fleische vom Fleische. Also ich meine, wer so eine Formulierung benutzt, der ist mir generell erstmal suspekt. Biblisch. Da würde ich eher ansetzen. Biblisch, Preis. Ja, aber ich habe extra nachgeguckt, woher es kommt. Das ist irgendwie eher Eva war Fleisch vom Fleische Adams. Ja, aber keine Ahnung. Ich habe das in ganz anderen politischen Kontexten im Hinterkopf. Das ist doch der pure Frauenhass, sowas zu sagen. Oh. Und das hier, da bin ich dann echt, also da musste mich jemand entschärfen danach. Irgendwie. Sonst wäre ich wahrscheinlich explodiert, als ich das gelesen habe. Die Gamer-Szene hat sich bei Gamergate von ihrer besten Seite gezeigt. Weiß nicht, wie Seehofer auf die Gamer-Szene kommt. Actually, it's about ethics and political statements after terror attack. Läuft. Das Ding ist, die Verquickung Alt-Right und die Verquickung Gamergate ist schon mal nicht richtig. Davon aber abgesehen auch wieso davon gesprochen wird, dass Trump immer wieder nur durch die Alt-Right Erfolg hätte und dann als nächstes Ding hier wieder it's actually about ethics in political statements after a terror attack. Also wer hat denn welches Statement wann? Also wie kommt der da drauf? Also ja, ich kann ja verstehen, dass der Mars davon getriggert wurde, weil der Christoph Wallauer weiß ganz genau, was er macht als politischer Akteur und das ist absichtlich, da ist halt absichtlich diese Aussage, it's about ethics in gaming journalism, so persifliert worden von ihm. Der weiß ganz genau, was er tut, der Lauer. Ja, das gefällt mir auch nicht, was der macht. Ja, aber man darf sich da gar nicht drüber aufregen, sondern muss das einfach nüchtern betrachten, als politischen Akteur den wahrnehmen, der er halt ist, ne? Da kommt dann gleich darunter der NPC, sagt, ja, es gibt eine ätzende, frauenverachtende, offen rassistische, menschenhassende, rechte, waffenaffine Subkultur. Was soll das sein? Was soll das für Menschen sein, die all diese, glaubst du, mit denen will irgendjemand was zu tun haben? Das ist wirklich, wirklich unerträglich. Gerade für jemanden, der sich da irgendwie mit Leidenschaft irgendwie reingearbeitet hat. Oh. Hier Ars Techniker. Ja, Ars Techniker. Das ist jetzt wieder eigentlich eher so die leichte Schiene. Hier haben wir es geht hier um ein Experiment, das ein YouTuber gemacht hat. Der hat seiner Freundin, ich habe mir das Video sogar angeguckt, bevor ich den Artikel hier gelesen habe, weil ich das sehr interessant fand. Der hat seiner Freundin, die eigentlich gar nicht spielt, halt Spiele gegeben und hat geguckt, was sind denn die Sachen, die sie nicht versteht oder die sie nicht auf Anhieb irgendwie hinkriegt? Zum Beispiel hat sie das Mauslook nicht kapiert. Sie hat Portal gespielt, aber nur mit den Tasten. Sie hat nicht verstanden, dass man mit der Maus gucken kann. Sie hat dann nur auf irgendwas draufgeklickt. Ja? Oder ähnliche Sachen, dass sie bei Mario nicht gerafft hat, dass man einen Doppelsprung hat und solche. Finde ich ein tolles Experiment. Zeigt halt, dass Leute, die nicht mit der Sprache von Games vertraut sind, das halt nicht so gut verstehen. Ich hatte das selber auch schon mal, eine Ex von mir hat auch mal gesagt, woher weißt du das denn immer? Egal welches Spiel, du weißt immer, was man machen muss. Ja. Das ist halt wie in jedem Hobby, man lernt die Grundlagen halt und sieht sie dann oftmals halt einfach nur wiederholt oder variiert. Und deswegen lernt man das und so beschäftigt man sich mit einem Subjekt, ja, wie mit Literatur, wie mit Malerei. Man kann ja auch nicht, ich meine, man geht ja auch nicht hin und weiß von Anfang an, welcher Pinsel für was oder welche Note was bedeutet oder wie man eine Kamera hält, wie man einen Bildausschnitt sucht. Das sind alles Dinge, die man erst lernen muss. Und warum muss gerade unser Hobby irgendwem da so entgegenkommen? Und was, ein Easy Mode ist nicht genug. Was ist noch alles? Der guckt doch Let's Plays. Um Gottes Willen. Game-Journalisten-Modus. Also ich kann mir das da ja auch die Versuchsbedingungen sehr lustig vorstellen. Der steht also die stundenlang neben seiner Freundin, während die Freundin sich total abmüht mit der Tastatur, anstatt einfach mal zu sagen, Schatz, benutz mal die Maus. Toller Freund. Vor allem es geht um das Experiment. Der hat ihr ja erklärt, was er macht. Weißes Mansplaining. Das war natürlich Teil davon, dass er ihr nicht hilft. Das wäre ja sonst Blödsinn. Wenn ja, aber trotzdem. Einfach alles zeigt. Nee, das trotzdem. Ist eine Laborsituation. Und sie hat ja, ich erinnere an das andere Experiment mit dem Freund, der seiner Freundin gesagt hat, lass dir Dickpics schicken von anderen Männern. Ja. Also ich wollte noch mal kurz, weil wir ja gerade bei dem Gamergate-Ding waren, also im Moment ist auf dem Hashtag halt mal wieder der Teufel los. Also ich sage ja nur, vor einer Minute was, vor drei Minuten was, vor 10 Minuten was, vor 12 Minuten was, vor 13 Minuten was, vor 16 Minuten was, vor 18 Minuten was, vor 27 Minuten. Also alleine seitdem wir hier streamen, sind hier irgendwie 20, 30 Nachrichten dazu gekommen. Und es ist natürlich alles irgendwelcher Bullshit von Leuten, die jetzt irgendwie meinen, hier das Seehofer und so weiter und so fort und diese ganzen. Ich war gestern Abend auf der Hochzeit und bin so um 2:30 zurückgekommen. Und habe ich so viel Scheiße im Tag gefunden, dass ich erstmal eine Stunde damit verbracht habe, meine beliebten, freundlich, aber bestimmten Widerlegungen zu schreiben und zu schreiben, was das alle, was die geraucht haben da. Also, das, wenn ihr irgendwas Gutes tun wollt, dann unterstützt Gamergate jetzt. Das ist vielleicht wichtiger als je zuvor, leider. Ja, aber es sind auch ein paar lustige Sachen dabei. Also ihr schreibt hier, Mario Kart hat mich radikalisiert, seither rutsche ich mit dem Auto nur noch seitwärts über die Autobahn, werfe mit Schildkrötenpanzern und betreibe Littering mit Bananenschalen. Ja, ich habe einen ganzen Thread gesehen, wo jemand halt aufgezählt hat, in welchen Spielen alles, was für asoziale Sachen passieren halt. Und das Mario Kart war auch dabei irgendwie und Unfälle bauen, der ganze Blödsinn. Ja, hier schreibt jemand, Civilization hat mich radikalisiert, seitdem versuche ich mit anderen Völkern und Glaubens Richtung diplomatische Beziehungen aufzubauen, damit es nicht zu Kriegen und Verderben kommt. Hashtag Gamergate. Hashtag Peaceful Gandhi. Ja, eine schöne Methode auf jeden Fall. Ja, der Witz ist ja mit Gamergate, es heißt ja immer voll oft, wieso kommt ihr immer noch mit dem Thema an? Ja, das Thema wird nicht weggehen. Ich habe auch neulich die Bücher, also wir hatten ja beim Gamergate Jubiläumsstream, gingen wir davon aus, dass es 53 Bücher gibt, die Gamergate negativ erwähnen, sind mittlerweile 68. 68 Bücher. Ja, und du liest dann halt in Minutentakt mehr oder weniger Scheiße, wie hier Johannes Rebhorn sagt, es ist halt immer wieder bezeichnend, wie der Staat rechte Communities ignoriert, bis es schief geht und dann konnte doch niemand angejammert. Doch, das konnte man ahnen. Gamergate hätte es klar sein müssen, was sich da für eine Community bildet. Spielkinder! Was soll das bedeuten? Ja, ehrlich. Was soll das bedeuten, Johannes Rebhorn? Das ist einfach. Also gerade die Gaming-Community ist doch ausgesprochen unpolitisch eigentlich, oder nicht? Ja, bis die Progressiven angefangen haben, sie zu penetrieren. Wo war der Aufschrei der anständigen Gamer bei Gamergate? Warum hat da keiner nicht in meinem Namen gesagt? Habt ihr denn noch alle? Was ist denn da passiert? War das ein Pogrom oder was? An alle Gamer, die jetzt aber nicht alle Gamer rufen, habt ihr Gamergate schon vergessen oder gar nicht mitbekommen, was da rechte Incels alles vom Stapel gelassen haben und ihr habt geklatscht? Von wegen, Animal Crossing spielen ist kein Gaming und sowas, haben die gesagt. Das ist wirklich sein Beispiel. Nein, ich. Das ist natürlich böse. Böse. Riot Games asked League of Legends esports players to not discuss politics during broadcast. League of Legends. Wir jetzt sind angekommen in China. League of Legends Tencent owned. Und Tencent ist. Nee. Doch. Nur 48%. Ah, okay. Nee, der Riot Games Typ hat sich das schon behalten, das Maximum. Also das die Stimmenmehrheit. Ah, okay. Ja, aber das ist jetzt, wir werden jetzt gleich auch noch über Blizzard sprechen. Klar, es gab mehrere Vorfälle im Zusammenhang mit den Demonstrationen in Hongkong, dass Pro-Spieler, also wirklich High-Level-Spieler, Leute, die um Millionen Pötte spielen, sich halt zu den Protesten geäußert haben. Bei Blizzard war es ein Spieler, der gesagt hat, befreit Hongkong und das ist die Revolution unseres Zeitalters. Der ist dafür gesperrt worden, hat die 400.000, glaube ich, Dollar waren es, die er schon gewonnen hatte bei dem Turnier, aberkannt bekommen. Die Leute, die das moderiert haben, die beiden, denen hat man vorgeworfen, das gewusst zu haben, dass er sowas sagen würde, die sind auch rausgeflogen. Und jetzt kommen hier so Leute wie League of Legends halt schon um die Ecke und bitten die Leute nicht in den offiziellen Chats und so politische Sachen zu sagen. Wer hätte es gedacht, 2014 hat man uns gesagt, Spiele sind politisch, fresst das jetzt endlich, haltet's Maul, geht weg, ihr stört hier eh nur. Und 2019 sagt man, könntet ihr bitte im Spiel nicht über Politik reden, das ist doch nur Unterhaltung. Wir wollen doch nur euer Geld und so, das ist doch nur ein bisschen Spaß alles hier. Ihr müsst euch entscheiden. Ja. Ihr müsst euch wirklich entscheiden. League of Legends und Blizzard und wie auch immer. Ja, das hier ist einfach, was ich eben zusammengefasst habe, nochmal auf Heise. Wenn da jemand genaueres wissen will, schaut er am besten da rein. Was jetzt interessant ist, kommen jetzt, hier haben wir Mark Kern, Gamergate-Urgestein und auch Blizzard-Urgestein. Lustigerweise hat er auch an WoW zum Beispiel gearbeitet, als es halt noch wirklich klein war. Er ist noch dazu von der Ethnie her Chinese, kommt aus Taiwan. Und hat sich auch unheimlich dafür eingesetzt, war einer von den Leuten dahinter, dass dieses WoW Classic kommt, und hat dann auch wie ein kleines Kind angefangen zu spielen. Er hat jetzt seinen Account bei Blizzard gelöscht, hat aufgehört, das zu abonnieren und hat sich Boykott Blizzard angeschlossen, einem Hashtag, der nach dieser Geschichte mit den chinesischen Pro-Spielern aus dem Boden gesprossen ist und sehr schöne Memes gezeitigt hat, muss ich sagen. Blizzard hat sich erstmal so ein bisschen bedeckt gehalten und hat dann eine längere Antwort ins Netz gestellt, die als nächstes hier auf unserer Liste steht. Ich kann das schon mal vorwarnen, das ist von vorne bis hinten unehrlich und verlogen, also wer hätte es gedacht. Es wird also behauptet hier, ja, wir haben diese Regeln, dass man gar nichts Politisches sagen darf. Und deswegen sehen wir das völlig unabhängig davon, was er da gesagt hat, ob wir das unterstützen oder gutheißen. Natürlich sagen sie nicht, wir vom Blizzard heißen die Revolution in Hongkong oder die Freiheitsbewegung in Hongkong gut. Und trotzdem möchten wir nicht das, sondern sie sagen eben das nicht. Und das wäre auch jedem anderen passiert, bla bla bla bla bla. Außerdem können wir hier die Vorschriften machen, weil das ja unsere Plattform und so weiter und so fort. Und als Kontrast dazu gibt es dann die chinesische Meldung, die von dem chinesischen Social Media Konzern von Blizzard unters Volk gebracht hat. Und ich habe hier die schwächere Fassung der Übersetzung gewählt, obwohl Mark Kern gesagt hat, die stärkere Übersetzung ist durchaus auch. Nach seinem Verständnis, der kann ja nun mal Chinesisch richtig. Wir sind sehr zornig und enttäuscht nach dem, was bei diesem Event passiert ist, also dass dieser Blitzchang sich da geäußert hat, und unterstützen das in keiner Weise. Wir sind außerdem absolut gegen die Verbreitung persönlicher politischer Ansichten in dieser Art und Weise. Wir haben diesen Spieler mit sofortiger Wirkung von allen Events ausgeschlossen und die Verträge der Moderatoren gekündigt. Wir werden immer den Stolz und unseres Landes verteidigen und respektieren. Ja, das ist der offizielle Blizzard-Account für Hearthstone in China. In voraus allem Gehorsam, ihr Blizzard. Ja. Kein Kulturliberalismus. Und ich habe jetzt gerade eben vor dem Stream noch gelesen, es kommen jetzt auch noch mehr Sachen raus, nämlich dass ein Overwatch-Charakter, der in der westlichen Version auf queer und homosexuell getrimmt war, dass der in der chinesischen der maskulinste von allen Charakteren ist. Das sieht also so aus, als hätte man diese ganze LGBTQ-Scheiße nur in den westlichen Sachen so gemacht, um halt dem Publikum Genüge zu tun. Ja. Und im Osten, genau. Wo halt Homosexualität bei den Chinesen nicht so angesehen ist, oder Abel, korrigiere mich, keine Ahnung, aber da ist der dann heterosexuell. Ne? Also es wird ja den Leuten das Fell über die Ohren gezogen, das, ja, Blizzard. Ich hab meinen Client auch deinstalliert. Tut mir leid, also das ist wirklich fuck China. Ja, es gibt ja, kommen ja gerade jetzt immer mehr Stories hoch. NBA wurde ja schon erwähnt, die Basketball-Sache, weil es mittlerweile in China mehr Marketing, es gibt in China mehr Absatz an Marketinggütern und mehr Zuschauer als in Amerika, dem Heimatmarkt. So, und deswegen haben die ein Interesse, das da zu machen. Man denke an die Automobilindustrie. Ja, der Dudenhöfer hat ja schon vor Jahren das Buch geschrieben. Da war es schon vor 5 oder 6 Jahren, war es halt schon so, dass beispielsweise VW pro verkauftem Auto 8-mal so viel Gewinn pro Auto hatte als im deutschen Heimatmarkt und deswegen der chinesische Markt sehr viel wichtiger für die ist. Und dann fährt China ja seit dem letzten Beschluss des Fünfjahresplans eine etwas andere Strategie, die mehr auf den nationalen Konsumermarkt fokussiert ist. Und deswegen geht es gar nicht darum, ob der Chinese LGBT mag oder nicht, sondern ob die Partei das mag oder nicht. Ja, und die Richtlinien sind in China so streng und die Märkte sind so wichtig für die Unternehmen. Und alle Unternehmen auf dem chinesischen Markt sind ja in der Regel Joint Ventures mit 51% jeweils entweder auf chinesischer Seite oder auf Originalinvestor-Seite. Das spielt auch eine Rolle. Ja, deswegen, die haben alle Angst, diesen Markt zu verlieren und deswegen, weil die chinesische Partei halt auch so drakonisch ist, sind die halt besonders willig, das denen zu zeigen. Und die meisten Unternehmen fahren halt eine zweigleisige Strategie, dass sie halt für den chinesischen Markt auf Chinesisch bestimmte Sachen veröffentlichen und auf dem westlichen Markt ganz andere Sachen veröffentlichen. Das hat man ja sehr gut gesehen. Die original chinesische Meldung von diesem Joint Venture ist stehen geblieben für die chinesische Partei. Und diese Pressemitteilung, wenn man sich die anguckt, da habe ich auch ein interessantes Video zu gesehen, die ist so geschrieben, dass sie quasi der amerikanischen Regierung erklärt, wie der Spielemarkt erstmal überhaupt funktioniert ist. Und die Gamer an sich, um die geht es gar nicht. An die wurde gar keine Entschuldigung überhaupt geäußert. Deswegen finde ich deine Reaktion absolut richtig, Machau. Mars. Sorry. Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich geehrt. Marks at the Arcade, Consoles, Controllers and Class Struggle. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt lesen werde, aber ich fand einfach den Titel so klasse. Also Marks at the Arcade, Consoles, Controllers and Class Struggle. Ich weiß, ich versau jetzt einen guten potenziellen Streamtitel, aber ist das dann Spielekultur-Marxismus? Ja, das ist für die Gamer-Szene relevant. Würde ich behaupten. Also. Ich sag nur Game Over. Ja, gibt genügend Progressive, die merkwürdige Bücher schreiben. Also Kulturmarxismus, dann arbeiten die auf jeden Fall die ganze Zeit dran. Auch wenn eine Firma verbietet, dass die Spieler sich politisch äußern dürfen, wird damit auch der Kulturliberalismus ausgestochen. Also jeder, der euch sagt, dass mit Kultur keine Politik gemacht wird, der ist halt einfach nicht so klug. So, ich keine Ahnung. Politics is downstream from culture. Mammon muss wieder das Offensichtliche. Habe ich was gesagt? Woodcock. Holzhahn, meine Güte. Ja, und hier haben wir das Gleiche nochmal in grün. Bei der NBA ist ja im Moment auch ein bisschen Krise, weil da Leute sagen, Hongkong sollte machen, was es will. Und ich meine, klar, wir wissen nicht, wo diese Bewegung herkommt in Hongkong. Wir wissen nicht, ist das wirklich ist es eine Demokratiebewegung? Ist es Astroturfing? Haben wir keine Ahnung von hier aus, glaube ich. Korrigiert mich. Ja, aber, würde ich auch sagen. Also es ist schwer einzuschätzen. Aber ich würde auch nicht gerne Teil von China werden, sagen wir es mal ganz einfach. Also würde auch meinen demokratischen Ideen zuwiderlaufen. Also ich kann schon verstehen, dass man nicht von dem Unrechtsstaat geschluckt werden möchte. Und hier haben es halt Leute bei der NBA gemacht und die NBA hat dann Leute aus dem Stadion entfernen lassen, die diese Schilder hochgehalten haben. Also das Äquivalent von dem, was Blizzard gemacht hat. Leute, die Eintritt zahlen für ein NBA-Spiel. Ich glaube, es war nur ein Freundschaftsspiel, aber ja. Wie tief wollt ihr noch sinken? Ich glaube, die Überschrift spricht für sich selber. Trump promised US silence on Hong Kong democracy protests as trade talks stalled. Geht auch darum, dass Handelsgespräche wichtiger sind, wie das, was in Hongkong passiert. Das hatten die Deutschen ja auch so, ne? Häufig. Ja. das denn? Das Hohe Gericht in Infocuria, Case Law of the Court of Justice. Das ist bestimmt von Price. Genau, ist auch von Price. Ist der nicht da? Der ist nicht da. Der handelt von die Preise aus. Ja, bei Netzpolitik. Das handelt nach Preis aus, würde ich sagen. Nee, das habe ich mitgebracht oder eingereicht. Ja, hier Finn Fischer ist, glaube ich, staatlich. Wir machen auf jeden Fall aus den Staatstrojaner wohl. Und unterliegen deswegen relativ strengen Regeln, was die Ausfuhr dieser Software angeht. Und Netzpolitik hatte das aufgedeckt, dass sie da offensichtlich was in der Türkei verkauft haben oder so. Und das nicht gedurft hätten wohl. Allerdings haben sie irgendwie keine Gegendarstellung oder sowas eingefordert von Finn Fischer. Und deswegen kommen die jetzt mit den Anwälten um die Ecke. Und ja, den Artikel haben sie wohl offline gestellt erstmal. Mal gucken, ob eine Gegendarstellung dann dazu kommt. Aber ja, Finn Fischer Software soll auch in anderen Ländern schon gesichtet worden sein. Also so einfach ist das nicht, das einzudämmen offensichtlich. Ja, verzeihen, ich war ganz kurz. Und genau, Netzpolitik.org bittet um Unterstützung in einem Rechtsstreit oder so. Und in dem Fall könnte man das vielleicht mal überlegen. Das letzte Mal war das ein bisschen, als wir es gemacht haben, war das ein bisschen komischer. Ja, Preis. Ja, ich bin wieder da. Und reden wir kurz über ein Urteil, was der Europäische Gerichtshof jetzt diese Woche beschieden hat. Und zwar geht es im Endeffekt darum, inwieweit Facebook verpflichtet ist, unter der Richtlinie für den elektronischen Geschäftsverkehr bereits als rechtswidrig erklärte Inhalte vorsorglich zu löschen. Ja, ohne dass es jemand meldet, sondern dass es halt der Upload verhindert wird. Ja, also, oder dass zumindest Sachen, die dass es halt Teams gibt, die das halt prüfen müssen. Und das Urteil hat für etwas Aufregung gesorgt, weil hier im allerletzten Satz quasi steht, hier in der deutschen Version, ein Mitgliedstaat, also ich paraphrasiere jetzt den ersten Teil, ein Mitgliedstaat darf quasi einem Anbieter wie Facebook sagen, einem Hosting-Anbieter aufzugeben, im Rahmen des einschlägigen internationalen Rechts weltweit die von der Verfügung betroffenen Informationen zu entfernen oder den Zugang zu ihnen zu sperren. Heißt, wenn in einem Land gesagt wird, das ist illegal, weil vorher die Gerichtshöfe entschieden haben, das ist illegal, denk jetzt mal beispielsweise an Länder, in denen es illegal ist, schwul zu sein. Ja, in einem Land ist das illegal, dann kann quasi, wenn in diesem Land dagegen vorgegangen wird, weltweit alles das gesperrt werden. Sonst muss der Diensteleister in diesem Land eine Strafe zahlen. Ja, also ich habe jetzt gerade extra dieses Beispiel gewählt, damit einem klar ist, was das bedeutet. Ja, das wenn, ist, glaube ich, letzte Woche auch schon angedeutet. Wenn hier in Deutschland irgendwelche Pärchen Bilder von sich hochladen und das wird dann von Facebook nicht erlaubt, weil es halt in Saudi-Arabien beispielsweise nicht legitim ist oder in Pakistan. Genau, dass sie sich irgendwie an den kleinstmöglichen Standard halten wollen oder so. Das war doch die Aussage, glaube ich, von Facebook dazu. Bitte? Dass sie sich an den kleinstmöglichen internationalen Standard halten wollen. Oder ja, internationaler Standard ist natürlich Blödsinn, das ist der nationale Standard. Das ist der Punkt. Im Endeffekt geht es um drei Sachen. Erstmal, das betrifft nur Sachen, die von denen vorher vor Gericht gesagt wurde, das ist rechtswidrig. Dann betrifft es Sachen, die ähnlich sind und vom Kerninhalt das wiedergeben, was vorher rechtswidrig beschlossen wurde. Das heißt nicht nur das Zitat oder das Bild, sondern auch Hinweise darauf. So, und das Dritte, dass es eben nicht nur beschränkt für einen nationalen Markt gilt, so dass Facebook beispielsweise sagt, alle Anbieter aus Deutschland, alle Nutzer in Deutschland können das nicht sehen, aber Nutzer in Großbritannien können es sehen oder in China oder sonst irgendwas. Sondern das ist generell überall gelöscht werden muss. Ja, und dann haben wir plötzlich den chinesischen Standard hier. Und das ist, wie gesagt, die ersten beiden Punkte sind an sich soweit klar. Da wird ein bisschen weiter eingeschränkt. Okay, nicht nur das Originalposting oder ein Screenshot vom Originalposting, sondern auch veränderte Formen, die darauf hindeuten. Ja, also Satire ist davon beispielsweise meiner Meinung nach auch betroffen. Aber gut, ganz anderes Problem. größerer Klopper ist das mit dieser nationalen Gesetzgebung, die für den internationalen Markt auch gilt. Weil das ist normalerweise unüblich. Und das bemängelt Facebook auch zu Recht, meiner Meinung nach. Und das heißt jetzt erstmal, entweder wird das Ganze nochmal angefochten, wobei das Problem ist halt, dass es der Europäische Gerichtshof beschlossen hat. Das ist an sich die letztgültige Instanz. Ja, und meiner Meinung nach ist das tatsächlich einfach eine unglückliche Formulierung. Vielleicht nehmen sie es deswegen nochmal selber zurück. Ja, aber obwohl das auch sehr unüblich wäre. Weil, wie gesagt, es ist dieser eine Satz, der einfach das Ganze total angreifbar macht von sehr vielen Positionen. Oder wenn es halt gültige Rechtslage bleibt, wie es derzeitig ist, halt von Regimen ausgenutzt werden kann, um Zensur zu betreiben. Ich sage einfach mal, wie es ist. Ja, in welche Richtung auch immer. Sei es religiös, sei es Genderzeug, sei es politisch. Ne, denken wir an Wahlkämpfe. Ja, wenn irgendwie in manchen Ländern die Regierung sagt, okay, das ist jetzt illegal im Wahlkampf, so, weil ein Autokrat einfach seine Gegenpartei verbietet, ja, dann ist kein Aktivismus online mehr möglich. Das ist schon ziemlich hart. Ja, und dann können, das ist es ja, es können sich halt irgendwelche Länder auf die europäische Gesetzgebung jetzt berufen, solange beispielsweise Facebook in Europa Geschäfts betreibt. Ansonsten könnte, was weiß ich, nehmen wir einfach mal Bangladesch, könnte die bangladeschi Regierung vor dem Europäischen Gericht Facebook verklagen, weil in Bangladesch etwas gezeigt wird. So, das ist total. Aber Wahnsinn. Sie entbinden natürlich im Prinzip Facebook dann mit auch von der Pflicht, irgendwie für jedes Land einzeln irgendwie was zu machen, jedes Land einzeln irgendwie zu bestücken. Ja, also, oder wie man damit jetzt umgehen kann, es kann nur einen Trend verstärken, den Trend, den ich hier schon mal vorgestellt habe, des Splinternetes. Ja, dass man halt das chinesische Internet hat, das amerikanische, das europäische Internet und andere Internet. Und die, da gibt es zwar Schnittstellen, aber die sind nicht mehr ein großes freies Netz, wie es ja jetzt teilweise schon ist. Es ist so viel Rechtsunsicherheit mittlerweile im Markt, dass Unternehmen einfach gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Ja, hier geht es weiter um Facebook, aber das war jetzt nicht von mir. Achso, ja, das war von mir. Ja, Facebook hat auch überlegt, beziehungsweise angekündigt auch schon, ja, zumindest für die Messenger-Dienste so 1:1 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu machen, und die Behörden finden das momentan gar nicht lustig. Sie würden nämlich gerne lieber mitlesen. wobei ich mir denke, irgendwie, wenn da jetzt 1:1 Verschlüsselung ist und da kann niemand mitlesen, das ist auch ein bisschen wie eine private Kommunikation, und da zeige ich irgendwie keinen an oder so. Weiß ich nicht. ja, auf jeden Fall möchte die Regierung aber weiter gerne mitlesen, und in anderen Ländern ist das wohl auch ein Problem. Aber die Schwächen der Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden bei der Aufklärung schwerer Gefahren und Verfolgung schwerer Straftaten, ja, die sehe ich nicht so richtig. Ne? Also, da kann man ja zur Not, wenn man sowas machen will, auch in irgendeinen Ingame-Chat gehen. Haben wir ja gelernt. Krass, das ist bestimmt. Ja, hier haben Hacker in Brooklyn sich Zugang zu diesen Tafeln verschafft. Und wobei ich sagen muss, das hat ja wenigstens Charme. Ja. Also im Gegensatz zu diesen Bildern von den hopsenden, springenden, tanzenden, Muttermilch verspritzenden Leuten bei den Extinction Rebellion Rallies, muss ich das hier ja schon wirklich ausdrücklich loben, eigentlich mal, für eine gute Idee. War so ein Ding für zwischendurch, so ein Lichtblick in diesem ganzen Kackdreck. Aber ob Autos Todesmaschinen sind, darüber kann man dann natürlich wieder streiten. Hier sehen wir eine schicke Infografik. Prägt sie euch gut ein. Nein, es wäre fast. Nee, das ist eine VT, Abel. Das ist eine Verschwörungstheorie. Ich kann hier Soros lesen. Das ist antisemitisch, was du da machst. Und du versuchst nur wieder die Insights zu ködern, sich bei uns radikalisieren zu lassen. Der Witz ist, die Fridays for Futures Da gab es eine ähnliche Kampagne auch schon mal vor vielen Jahren und die versuchen halt sozusagen zu shitposten, versuchen immer wieder Kampagnen zu starten und freuen sich dann natürlich wahnsinnig, wenn eine Kampagne viral geht. Und das Rising Up ist genauso dieselbe Schiene für diese Extinction Rebellion, wurde auch schon öfters versucht, heißt schon öfters gescheitert und dann hast du nicht gesehen. Ich finde es aber lustig, dass Science Files so schlau war, das Open Society-Logo dreimal zu verwenden, statt es in die Mitte zu machen und von da aus Pfeile zu den anderen, weil dann hätte es wieder geheißen, die Spinne in der Mitte des Netzes, antisemitisch, Anetta Kahane. Ja, das Ding ist auch also ich bin jetzt kein Fan von der Open Society Foundations, aber das Ding ist halt auch, wenn du viel Geld hast, dass du dann irgendwie mit allen ein bisschen was zu tun hast, weil du dann einfach so eine Bewegungsbewegung wie der Bewegungsstiftung oder der Guerilla Foundation, was ja NGOs sind, die andere NGOs helfen, auf die Beine zu kommen, ja, dann hast du halt auch mit relativ vielen Leuten irgendwie zu tun. Also, aber wie weit du die beeinflussen kannst, das ist eine ganz andere Frage. Also, ja, besonders schön fand ich ja schon hier die Climate Emergency Action Limited. Ich meine, das ist eine große Riesenkanne, wenn du da mal aufmachst und gießen tust, da tröpfelt es überall ein bisschen. Also, meine Güte. Ja, ich habe auch ein Problem mit der Grafik und zwar taucht da nirgendwo Oddpor auf. Ja, Oddpor. Das stimmt. Kommen wir zu einem anderen Thema. Ein Thema, was bald sehr aktuell sein wird. Das ist ein Artikel von einer Quelle von ruhrkultur.de. Der Inhalt ist meist ganz okay, aber extrem eingefärbt, also immer vorsichtig lesen. Die belegen sehr viele Sachen mit Quellenangaben, was mir sehr gut gefällt. Und in diesem Artikel ist die Problematik sehr gut zusammengefasst. Meiner Meinung nach einerseits ideologisch aufgeladen, zwar aber sogar noch ein bisschen zurückhaltend von den reinen Zahlen her. Also wer sich dafür wirtschaftlich interessiert, wie eine Windkraftanlage, was da für Rücklagen gebildet werden, was da für gesetzliche Grundlagen gibt, dann kann man sich das im Artikel durchlesen. Ich fasse es einfach mal zusammen. Das große Problem ist, dass Windkraftanlagen 20 bis 25 Jahre einfach nur laufen können, rein technisch. Dann gehen die kaputt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werden sie abgebaut oder sie bekommen neue Förderungen und werden erneuert und vergrößert. Also sie werden rückgebaut teilweise. Dann hat man nicht mehr 5 Masten, sondern 3 Masten, aber mit einer höheren Leistung. Allerdings passieren das nur in sehr wenigen Fällen. Das heißt, die meisten Windkraftanlagen werden nach 20 Jahren abgebaut. Was heißt das? Man hat da meterdicke Fundamente, man hat da Energieleitungen, Gasleitungen, man hat Gebäude, Transformatoren, Spezialtechnik. Es entstehen ja nicht nur die Windmühlen mit ihren Mästen da, in Anführungszeichen, teilweise 200 Meter hohe Betonkolosse, die mit Spezialmaschinen abgebaut werden müssen und so weiter und so fort. Sondern unter der Erde passiert ja auch sehr viel von diesen Leitungen. Und es ist beispielsweise so, dass es regional sehr unterschiedlich ist, bis zu wie vielen Metern diese Gerätschaften entfernt werden müssen, einerseits. Dann sind nach 20 Jahren die Bürgschaften, die ursprünglich dafür eingegangen wurden, um für die Recyclingkosten aufzukommen, sind die nach 20 Jahren überhaupt noch stichhaltig. Da gibt es mehrere Probleme, unter anderem, dass einfach ja, personengebundene Bürgschaften dadurch abgelaufen sind, dass die Personen gestorben sind, aber es keine rechtlichen Grundlage gab, einfach diese Bürgschaften zu erneuern oder an neue Geschäftsführer weiterzugeben beispielsweise. Dann haben wir die übliche Geschäftsführerproblematik, dass man halt bei Geschäftsführerwechsel oder durch irgendwelche Insolvenztricksereien bestimmte Sachen umgehen kann. Und da vor 20 Jahren die Solar- und Windförderung angefangen hat, im großen industriellen Stile, gibt es jetzt halt die ersten Anlagenparks, die zurückgebaut werden müssen. Da gibt es hochwissenschaftliche Untersuchungen, die davon ausgehen, dass es wird immer gesagt, pro Windrad kostet das 30.000 Euro bei dem Rückbau. Allerdings sind es 30.000 Euro pro Megawattstunde bei Optimalbedingungen. In der Realität sieht die ganze Sache nochmal ganz anders aus. Da kann halt ein Mast schon mal 300.000, 400.000 Euro kosten im Rückbau, weil das einfach extrem problematisch ist. Ja, Mit diesen ganzen Problemen, die ich gerade aufgezählt habe, es rollt jetzt einfach eine Welle auf uns zu von, ja, Problemen. Ja, rechtlich gesehen ist es so, dass der, auf dessen Grundstück das steht, dafür verantwortlich ist. Das heißt, da wird es erstmal Probleme geben, ja, bevor der Staat überhaupt einspringt, um dafür zu bezahlen. Ja, aber wir müssen davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten 3 Jahren ungefähr 40% aller jetzt stehenden Windkraftanlagen abgebaut werden. 40%. Und von diesen 40% werden vielleicht 15% erneuert. Das heißt, weniger Mäste, aber größere Rotorblätter, mehr Leistung und so weiter und so fort. Der Rest wird abgebaut. Und das heißt Bauruinen und extrem, extrem viel Geld. Extrem viel Geld. Das wird, ja, ich sag's auch jetzt schon, das wird ein Riesenskandal werden in ein paar Jahren. Es fängt jetzt schon an. Wir haben jetzt Zahlen von 2000 pro Jahr, die zurückgebaut werden müssen, und in den nächsten Jahren wird sich die Zahl verdreifachen, vierfachen, fünffachen. Ja, es kommt allein wenig dazu, ne? Es gibt gar nicht genug Firmen und es gibt gar nicht genug Kräne und Material und Angestellte in den Firmen, dass das überhaupt schaffbar ist. Es gibt nicht die Kapazitäten, das überhaupt zurückzubauen. Also ein Problem aus allen Richtungen. Und ich finde, die Kirsche auf dem Kuchen ist, dass wir das gleiche Problem schon mit dem letzten super rettungsneuen Energieträger hatten, nämlich mit den Atomkraftwerken. Wo am Ende auch gesagt, oh, wir haben gar nicht genug zurück, das müsste jetzt der Steuerzahler zahlen. Und hier läuft es doch genauso. Geschäftemacher machen sich die Taschen voll, und wenn am Ende nicht mehr genug da ist, um die Scheiße wieder wegzuräumen, zahlen wir es. Aus Fehlern lernen, Politik. Das ist nicht zu viel verlangt. Wer ist das? Wer ist denn dieser junge Mann? Oder ein Crash? Ein Interview mit Christiane Schulzki-Haradoti und Emanuele Campiglio. Ja, aber das ist doch mit Sicherheit Price. Das war von Price, ja. Ich weiß noch nicht, warum er nicht einfach weiterredet jetzt. Ist er rausgeflogen oder wie? El Price, oh. Ich war gemutet. Hallo, okay. Ich fasse es einfach kurz. Eine Leseempfehlung, um eine Sache zu verstehen. Wie politisch begründet wird, wie die CO2-Besteuerung auf Unternehmensebene durchgesetzt werden soll. Ich habe es ja schon gesagt, es muss ein Modell, ein Framework erstellt werden, das in Unternehmen gemessen werden kann, welcher Arbeitsprozess verbraucht wie viel CO2-Äquivalente. So, und in diesem Interview geht es erstmal darum, das ist einer von der Universität Wien, der einen Auftrag bekommen hat im Rahmen dieser Verteilung, einer von vielen Aufträgen, um quasi dieses Framework zu erstellen. Und einfach nur interessant erstmal um das Thema, erstmal was für einen Blickwinkel die auf dieses Thema haben. Es geht darum, dass man, um einen CO2-Null-Output zu erreichen, muss man quasi nicht nur deindustrialisieren, sondern man muss, wie heißt das? Man muss divesten, ja, also man muss quasi den Finanzmarkt so ausrichten, dass es für Investoren nicht mehr attraktiv ist, in Unternehmen zu investieren, die CO2 ausstoßen. Er erwähnt explizit Christine Lagarde, die genau diese Finanz- und Asset-Klasse schaffen will auf dem Markt, die ja jetzt bei der Europäischen Zentralbank ist, vorher beim Internationalen Währungsfonds. Also nochmal, um diese ganze Systematik zu verstehen, wie die Begründung von der anderen Seite ist, diese Artikel als Leseempfehlung. Es kommt leider alles. Ich bin immer noch frappiert. Ja, hier haben wir eine Kritik zum Joker. Ich habe ja gehört, einige von euch hatten schon den Spaß. Ihr könnt ja mal kurz sagen, wie ihr den Film fandet. So. Ich war leicht angetrunken, als ich den gesehen habe, aber ich fand ihn ziemlich gut. Ich war vollkommen nüchtern, als ich ihn gesehen habe, und ich fand ihn sehr gut. Es war vor allen Dingen sehr schön fotografiert, der Film. Also die Bilder sind echt wunderschön. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ja, aber wisst ihr, dass das halt nicht gut ist, dass ihr den geguckt habt? Ihr habt es euch sicher schon gedacht. Ne? Ach so, bin ich jetzt. Die subtile Beeinflussung hier. Bin ich jetzt geschädigt, ja, für mein Leben gezeichnet. Ich gehe davon aus. Still, what struck me the most is what the film wants to say about mental illness or class divisions in American society is not as interesting as what it accidentally says about whiteness. For it is essentially a depiction of what happens when white supremacy is left unchecked. It shows the delusion that many white men have about their place in society and the brutality that can result when the place is denied. Würdet ihr das unterschreiben? Auf jeden Fall. Die haben absolute Ahnung, was sie da schreiben, die Journalisten. Ich will auch unbedingt diese White Supremacy haben, die... The fact that the Joker is a white man is central to the film's plot. A black man in Gotham City in 1981 suffering from the same mysterious mental illness as Fleck would be homeless and invisible. He wouldn't be turned into a public figure who could incite an entire city to rise up against the wealthy. Ja, natürlich, weil ja auch noch nie Menschen Aufstand gestartet haben wegen irgendwelchen Dingen, die Schwarzen passiert sind in Amerika, noch nie. Ja, das gibt's förmlich gar nicht. Ich habe auch nicht damals in den 80ern einen Teil einer Großstadt brennen sehen. Das war im Fernsehen, das war was sicher nur nachgestellt. Ja, das war jetzt der rechte Verschwörungstheorie. Außerdem ist der nicht homeless, weil er A, anfangs zumindest vom Film noch einen Job hat und B, der auch mit seiner Mutter zusammen wohnt. Das ist ein Insel oder was? Fleck kills white men because he cannot access their status and is ostracized by them, but his black female victims are so invisible that the film does not bother to show their deaths. We as viewers can and naja. Should take note of them. Naja, also weil das nicht sicher ist, dass die überhaupt gestorben sind. Aber ja. Ich kann mich bei Tarantino an so eine Szene erinnern, wo sie die erschossene Frau umgehend aus dem Bild gezogen haben. Das war so offensichtlich. Das ist ganz komisch. Das nicht gern gesehen. Tote Frauen in Hollywood. Also ich will jetzt auch nicht groß hier mehr draus vorlesen, weil das ziemlich spoilerig ist alles. Aber ja, also es ist nie genug. Es ist nie genug. Ja, also ich muss sagen, als ich den Film gesehen habe und als er aus war, habe ich ziemlich über Journalisten geflucht. Und wenn ich das laut sagen würde, was ich da vor mich her geflucht habe, dann würden wir einen Community Strike bekommen. Deswegen bin ich so still. Ja. Aber ja, ich habe Menge Humbug erzählt. Ja, also dieser Vorwurf, dass dieser Film angeblich rassistisch sein soll, ist einfach kompletter Schwachsinn. Also es gibt in dem Film auch schwarze Charaktere, das sind Nebencharaktere, aber die sind auch vollkommen normale Menschen, also so wie man das eigentlich, da merkt man, das ist mal ein Film, der halt nicht auf dem Reißbrett mit, wir müssen jetzt, hier müssen wir noch eine Checkbox checken und da müssen wir noch wen reinbringen und so gemacht ist, sondern einfach ganz normal, dass man irgendwie die Rollen besetzt mit Leuten, die es gibt und dass es ein Eindruck entsteht, dass es eine Szenerie ist aus einer amerikanischen Stadt, wo halt solche Leute halt leben. Das ist das Ding in dem Film, also die Leute werden da nicht positiv besonders dargestellt, auch nicht negativ besonders dargestellt, sondern einfach Menschen, die halt diese Szenerie halt schaffen. Und es ist auf jeden Fall kein Film, den jemand so drehen würde, der irgendwie ein Rassist ist oder so. Der würde die Leute auch nicht so normal darstellen. Diese polarisierenden Charaktere sind ja in Hollywood sowieso zu viel geworden, also dass da Menschen auch mal vielfältiger sein können. Das ist ja ein bisschen aus dem Blick geraten hoch. Ich finde den eigentlichen Twist im Artikel, finde ich aber, dass er irgendwo bei dem, was ich vorhin vorgestellt habe, ja genau, he wouldn't be turned into a public figure who could incite an entire city to rise up against the wealthy. Also er ist ein Held für diese Leute im Endeffekt, ne? Also ja, das ist auch wenn sie seine Rampage da als Uprising against the wealthy darstellen, muss ich sagen, was wollt ihr jetzt? Wollt ihr, dass sowas passiert oder wollt ihr nicht, dass sowas passiert? Ja, das hat mich auch so ein bisschen gewundert, weil diese Themen von wegen die Reichen sind schuld und so, die sind in dem Film schon sehr präsent. Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, die wir vor ein paar Wochen haben, darüber, dass Pennywise jetzt doch kein LGBTQ-Freund ist. Ja, auf jeden Fall wunderschöne Bilder, sehr guter Sound auch bei dem Film. Also sowohl die Kompositionen für den Film machen eine richtige Stimmung, als auch die ausgesuchten normale Musik jetzt von irgendwelchen Popsongs, die da drin vorkommt, passt sehr gut. Da gab es auch so eine kleine Kontroverse, weil eins von den Liedern ist halt von Gary Glitter, der ja wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Und aber ja, sagt ja nichts über die Musik aus im Endeffekt. Und ja, also ich fand den Film sehr gut, sehr gelungen. Ja, sehr gut. Mir hat er gefallen. Ja, und das ist eine Insel-Publikation, die betrieben wird von reinen Insels. Und die haben auch nochmal sich eben zu Joker ausgelassen. Und wie der Joker-Film also die Insels vollkommen radikalisieren wird und was man dagegen tun kann. Also, was sind denn die Crimes Root Causes? Ja, White Supremacy natürlich. Achso. Echt jetzt? Das ist doch von Gillette der Beitrag. Ist das so? Ich habe mir gedacht so. Nein, ich hatte den nur als Platzhalter, weil ich Joker loben wollte. Aber ich denke, der Titel hört sich ja auch ein bisschen anders an, als das, was wir eben gelesen haben. Ja, das ist ja auch von Quillette. Also ich glaube nicht, dass er so schlimm ist, der Artikel. Quillette ist ja ein Inselmagazin. Also da müssen wir schon aufpassen. Ja, aber was ist denn jetzt mit dem Artikel? Hast du ihn nicht gelesen? Nein, ich habe ihn nicht gelesen. Ich wollte ihn nur haben, damit ich über Joker sprechen kann. Dann ist das also eine Leseempfehlung jetzt für die Leute. Genau. Also hier scheint es ja ein bisschen anders darzustellen, ne? Die Angst vor weißen Joker oder so. Das ist ja auch übertrieben. Ja. Violent Racist, SpongeBob, geil. Ja, also das hier ist hier, wie heißt der Account mit dem Scheibs, der immer diese wunderbaren Takes anschleppt? Auf Twitter jemand, der halt wirklich immer die absurdsten Sachen findet. Und hier haben wir halt SpongeBob. Oder was? Nein. Doggy. Ja, dieser. Ah, ich weiß es nicht. Orwell and Goody. Orwell, genau. Orwell and Good, genau. Having recently celebrated its 20th anniversary, SpongeBob SquarePants has been put until the microscope. Was auch immer das bedeuten soll, Professor. But for reasons one might not expect, the cheerful, whimsical sponge-based yellow cartoon character who lives in a pineapple on the seafloor, somewhere in the Bikini Atoll in the fictional Bikini Bottom, may have a problematic origin. Nuclear testing during the Cold War in the region made relocation, displacement, and depopulation for native settlers of the islands. Due to the extent of the testing, the islands remain uninhabitable to this day. The premise that SpongeBob takes place in Bikini Bottom, however, is linked to America's colonialist hegemony, which has signified deterritorialization for indigenous peoples. Und wörtlich sagt er, SpongeBob SquarePants and his friends play a role in normalizing the settler colonial takings of indigenous lands while erasing the ancestral Bikinian people from their non-fictional homeland. Barkas also suggests SpongeBob's colonization of Bikini Bottom violent and racist. The cartoon is guilty of whitewashing of violent American military activities against the natives of the Pacific Islands, in this case, Bikinians, who are unable to return to their ancestral homelands. However, it doesn't end there. Barker makes the case that the cartoon is studded with cultural appropriation of Pacific culture, such as Hawaiian shirts, tikis, pineapple-shaped homes, and moais. According to the article, due to the shameless delivery of such indirect mistreatment of native peoples, children have become acculturated to an ideology that includes the US character SpongeBob residing on another people's homeland. Be uncomfortable with a hamburger-loving American community's occupation of Bikini's Lagoon and the ways that it erodes every aspect of sovereignty. Ja. Ja, und kann man das ernst nehmen? Ich habe geguckt, es ist wirklich, hinter dem Link steckt ein Paper, das leider hinter einer, ein Artikel, der leider hinter einer Paywall steckt, $18. Aber ich finde es großartig und ich kann mir absolut vorstellen, dass sowas existiert. Mich erinnert es ein bisschen an Harry Potter und die Zusammenhänge mit dem Satanismus oder so. Der einzige Kolonialismus bei SpongeBob ist, sind die psychoaktiven Kolonialwaren, die bei der Kreation benutzt wurden. Na, es gibt auch diesen Leak von Mr. Krabs, wo er über Nazi-Deutschland referiert. Ja, aber die Hände von ihm sind quasi rote Sicheln, also hat er nichts zu befürchten. Ja, hier mal gute Nachrichten. Ein muslimischer Kamerad bei der Bundeswehr hat sich geweigert, die weiblichen Soldaten mit einem Handschlag zu begrüßen, wurde daraufhin expediert, also aus der Bundeswehr rausgeschmissen und hat dagegen geklagt. Und jetzt hat er vom Verwaltungsgericht Koblenz die Auskunft bekommen, dass das durchaus gerechtfertigt war. Und zwar, weil das Verweigern des Handschlags eine Radikalisierung signalisiert und eine Abwendung halt von den Werten, die ein Bundeswehrsoldat halt haben muss. Finde ich schön, dass es hier und da auch so mal so einen Lichtblick gibt, wo man merkt, hier und da gibt es noch Intelligenz in der Verwaltung. Zu dem vorangegangenen Artikel mit SpongeBob, also ich habe mir den Artikel gerade angeguckt und zitiert wird Hall Stewart, The Whites and Their Eyes, Racist Ideologies in the Media, Gender, Race and Class in Media. Und zu dem Stuart Hall gibt es eine interessante Info. Ich suche nur gerade das Zitat heraus. Ich habe es in einem Augenblick. Also ich betrachte den Hall selber als einen Kulturmarxist. Und er brüstet sich wortwörtlich damit, der Linken ein neues Narrativ gegeben zu haben und nicht mehr so arg auf Klasse zu achten, sondern auf verschiedene Identitäten. Also das ist eine Leistung, die er sich selber zuspricht. Also wortwörtlich, dass die Armutsfrage weniger gestellt wird, geht auf den zurück. Und der sitzt in dem Paper zum SpongeBob. Also man mag zwar meinen, dass das SpongeBob-Paper zu dämlich ist, um ernst genommen zu werden, aber die Linke macht das seit einer ganzen Weile. Also, ja. Also, das Zitat finde ich jetzt nicht. Schade. Aber ja, da habt ihr es. Shy and awkward student 19 who googled how to make a friend, then touched a schoolgirl 17 on her arm and waist while trying to chat to her faces jail after sex assault conviction. Googled how to make a friend, that's all. Also, schüchterner Student, der ja, also der jetzt wahrscheinlich ins Gefängnis kommt wegen sexual assault, weil er sie an der Schulter berührt hat. Und unter dem, also ich habe einen Kommentar gelesen, Insels will eventually be put to concentration camps mit dem Artikel attached. Also, ja. Und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund für die Meldung, die wir vorhin von YouTube hatten, ja? Dass YouTube die das war ein das war nochmal ein anderer. Ja, das, okay. Das war nochmal ein anderer. Ne, er hat sich nur im Arm angefasst und mehr war doch irgendwie auch gar nicht, ne? Also, und zu dem Stuart Hall, das Zitat, ich habe es jetzt nochmal gefunden, ist ein längeres Zitat, aber ich würde es euch kurz vorlesen wollen. Das heißt, es kommt aus dem Buch Dennis Dworkin, Cultural Marxism in Postwar Britain. Also das heißt wirklich so, ist von einem Linken aus der Sicht von Linken für Linke geschrieben. History of the New Left and Origins of Cultural Studies. The New Left created a distinct location on the political map. It fused cultural and political protest characteristics of the CND and used subcultural world with the older socialist tradition of the labor movement. Theoretically, its politics represented a decisive break with fundamental assumption inscribed in the socialist's left history, particularly the belief that the socialist transformation was guaranteed by the laws of history. Also, dass man gedacht hat, dass auf jeden Fall die Gesetze der Geschichte den Linken Recht geben würden. New leftists began to supplant the politics founded on the triumph of the socialist man with a more complex analysis of human roles and possibilities in contemporary society. What might in more contemporary terms be described as the beginning of identity politics. Also, das, was wir als Identitätspolitik haben, das geht auf Stuart Hall zurück, der zitiert wurde im Sponsored-Paper. Also drüber lachen, aber die Krake ist groß und tief. Ja, wenn der Sinn nach pazifischem Blödsinn euch steht, dann lest solche Bücher. Ja. Anja Reschke. Wenn ich noch einmal den Satz höre, es wäre toll, wenn sie dabei wären. Wir brauchen noch eine Frau in Großbuchstaben. Auf dem Podium, / bei der Veranstaltung, / in der Runde, / im Panel. Dann flippe ich aus. Das, meine Herren, ist keine Gleichberechtigung. Aber sie ist doch eine, oder nicht? Sie ist keine Gleichberechtigung, nee. Sie ist Anja Reschke. Ist sie eine Frau? Ich glaube schon, ja. Oder was dazwischen im fluiden Spektrum? Vielleicht auch das, ja. Journalistenkind. Das hat die aber irgendwie auch schlecht mit den Leuten koordiniert, die extra eine NGO gegründet haben, damit nur noch Podien mit Frauen stattfinden. Mhm. Also, irgendwo no. Muss man dann ja auch mal einen Kompromiss machen. Diese NGO namens Pro Quote, bei der sie selbst Mitglied ist, ja. Ja. Er gibt Frauen nicht, was sie wollen, speziell organisierten Frauenverbänden. Also. Abel, kannst du bitte die Incel-Ideologie, diese verachtende Haltung gegenüber Frauen für dich behalten? Das war nur ein Joke von dem Joker. Ich meine, sie bekommt das, was sie will und das, wofür sie Lobbyarbeit betreibt und sie sich aktiv einsetzt und beschwert sich dann trotzdem. Also Solipsismus 9000. Ja, genau, sie ist ja jetzt nicht bekannt für irgendein Thema oder so, dass jetzt eine Fachfrau wäre in, keine Ahnung, ja, Hate Speech oder so. Aber. Fachfrau in Meinung haben und Haltung, ja. Eben, ne? Wenn sich das als Physikerin bekannt wäre und dann zum physischen Weg sowas eingeladen wird oder so, nee. Kein Wunder, dass dann eben nur sowas kommt. Frau. Das war von Price. Ja, Feminist Finance. Freut ihr euch nicht alle? Ich hatte ja schon mal über ETFs geredet, also über Finanzprodukte, die explizit feministische Ziele verfolgen. Und die haben, ich sag mal, underperformed. Die haben die Ziele nicht erreicht. Moment. Also, meistens haben sie sogar negativ übertroffen. Du hast gerade Morgan Stanley hat jetzt einfach den Radius erweitert. Die haben einfach gesehen, das ist nicht intersektional genug. Das habe ich schon manipuliert auch. Ja, sondern das ist nicht intersektional genug, sondern wir müssen es jetzt noch erweitern. Wir geben dem Ganzen immer noch den Anstrich des Feminismus, aber wir weiten die Kriterien auf die üblichen intersektionalen Punkte. Chris, wenn du magst, kannst du einfach mal langsam durchscrollen, dann kann man sich die Grafiken angucken, die sind alle absolut nichtssagend. Das ist unglaublich, bis zur letzten Grafik. Was hier bezweckt wird, also es geht um Morgan Stanley, das ist eine der größten Investmentbanken weltweit, die geben den Ton an für Investmententscheidungen von nicht nur institutionellen Anlegern, sondern die schaffen wirklich Trends. Hier geht es rechts nach oben, das sieht gut aus schon mal. Ja, also es wird hier beispielsweise argumentiert, gesellschaftlich ist es ja ein Trend, dass Frauen immer weniger Kinder bekommen und immer mehr qualifiziert sind und immer länger im Arbeitsleben sind und deswegen haben Firmen, die mehr Frauen beschäftigen, sind überdurchschnittlich Also sie liegen im Trend, weil halt Frauen halt auch mehr arbeiten. Deswegen liegen Firmen, die mehr Frauen beschäftigen, im Trend. Also ihr merkt schon, das Ganze ist schon von der Argumentation sehr lasch. Die Grafiken sind alle relativ nichtssagend. Die letzte Grafik ist eine der besten. Wenn man sich die anguckt, die sieht echt super aus, aber sie ist absolut nichtssagend. Was hier versucht wird, ist, hier soll im Endeffekt eine komplett neue Investmentklasse geschaffen werden. Ihr kennt ja sowas wie den neuen Markt oder BRICS oder sowas. Ja, das sind ja alles einfach nur artifizielle Konstrukte von irgendwelchen Marketingfirmen, die sagen, okay, BRICS, ne, wir nehmen jetzt Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika und alles packen wir jetzt in diese Investmentklasse, dann können wir das besser verkaufen. Ne? Und die schlechten Sachen, die packen wir einfach damit rein, dann fällt es weniger auf. Okay, das war jetzt ein bisschen zu weit, aber hier wird im Endeffekt The Holistic Equal Representation Score als Grundlage genommen, als Akronym HERS, also das hat nochmal den feministischen Anstrich. Ja, und ja, das war es eigentlich auch schon. Man kann sich das Ganze nochmal durchlesen, aber es ist alles im Endeffekt ein Zirkelschluss an immer mehr Frauen arbeiten und deswegen arbeiten immer mehr Frauen in Firmen und die Firmen, die mehr Frauen anstellen, die haben gute Dividenden und sind überdurchschnittlich und also alles absolute Nonsens, offensichtliche Sachen, aber wie gesagt, diese neue HERS Investmentklasse. Ne, ist ja schön, ne, wenn man so ein neues Segment hat. Ja, total blöde, spalterische Sache irgendwie, aber ich denke mal, da in dem Fall wird das dazu führen, dass sie sich da irgendwie ein bisschen blamieren und dann nicht richtig was dagegen haben. Ja, die Finanzbranche war ja lange ein Feld, was von diesem Nonsens sehr weit befreit war. Das ändert sich jetzt leider sehr rapide. Wenn Morgan Stanley, ich sag's nochmal, wenn Morgan Stanley... Ja, das ist aber auch deutlicher, ne, dass es Nonsens ist. Bitte? Solange ich nur rumquatsche, wird das ja noch nicht so richtig deutlich, dass es Nonsens ist. Aber wenn es dann mal Auswirkungen auf das wahre Leben haben soll oder sich da beweisen soll, dann wird deutlich, dass es um Nonsens ist, zum Beispiel eben im Finanzmarkt. Ne? Ja, aber der Punkt ist der, es ist Nonsens, die Investoren, die da wissen, die wissen auch, dass es Nonsens ist, aber weil es von Morgan Stanley kommt, wissen sie, okay, wir können, solange der Zug noch an Fahrt aufnimmt, können wir noch mit drauf aufspringen und schönen Gewinn mitmachen. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass Morgan Stanley auf einmal voller intersektionaler Leute ist. Die nehmen das einfach nur als ja, Zielgruppensektion oder sowas, ja. Shikonomy, Rise of the Shikonomy, ja, ja. Shikane, ja. She-Hulk oder wie? Ja, apropos Frauen, die Junge Union Deutschlands, da hat jemand gesagt, wir müssen mehr Frauen für die Junge Union gewinnen und das hat die Junge Union Deutschlands twittert mit dem Hashtag mehr Mädels, was natürlich sofort wieder eine riesen Sexismusdebatte ausgelöst hat, weil Mädels, oh mein Gott, man kann ja bei der Jungen Union nicht von Mädels sprechen, weil das sind ja alles Frauen, auch bei der Jungen Union. Das ist schon ziemlich respektlos. Also wieder absolutes Nullthema, aber auf jeden Fall, ich habe auch nochmal unter diesem Hashtag geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass das Hauptproblem, warum es weniger Frauen in der Politik gibt, mangelndes Interesse von den Frauen ist und dass es da auch durchaus Indikatoren dafür gibt, warum das so ist. Zum Beispiel halt haben wir auch schon mehrfach darüber geredet, was für Frauen für Bücher lesen, also politische Themen halt eben wesentlich weniger. Aber ja, da gab es dann diverse Leute, die mir erzählen wollten, nee, das wäre ja diese ganze furchtbare Klima, was da herrscht in den Parteien, was ich aus meiner Erfahrung überhaupt nicht bestätigen kann, dass das irgendwo herrscht. Meine Erfahrung ist eigentlich eher, dass sich alle Welt Gedanken darüber macht, was mit den Frauen ist, wie viele Frauen man hat und dass irgendwelche Leute extra beiseite treten und sagen, hier eine Frau muss und so und sich ja ständig darüber aufgeregt wird und ständig irgendwie Gedanken darüber gemacht wird und es mitnichten irgendwie so ist, dass sie in irgendeiner Weise da irgendwie behindert werden oder so. Ja, und ich habe dann die Leute immer mal gefragt, warum denn, wenn das so wäre, jetzt nicht ganz viele Frauen in die Parteien eintreten und sofort danach wieder austreten. Das wäre ja ein Indikator dafür, dass es da so schlimm ist. Aber das machen die ja nicht, die treten ja erst gar nicht ein. Und B, wenn das jetzt so ist mit dieser furchtbaren männlichen Sache, die da ist wegen der Mehrheit der Männer, warum die Frauen dann nicht alle einfach eintreten? Weil dann haben sie ja die Mehrheit und dann können sie ja da auch machen, was sie wollen. Die Antworten waren sehr unzufriedenstellend. Die Verschwörungstheoretiker bleiben natürlich alle dabei, dass es alles ganz furchtbar ist und dass ja erstmal sich alles ändern muss, bevor die Frauen da kommen, weil das geht ja nicht. Woraufhin meine Frage dann, woraufhin meine Frage ja dann ist, ob man denn den Frauen halt nichts zutraut, das selber zu regeln, ne? Aber nee, man wartet immer darauf. Ja, also es ist halt so, die Frauen warten darauf, dass alles für sie geregelt wird und dann wundert man sich dann, warum die Frauen nicht da sind. Und irgendwelche Leute reden denen ein, dass es da ganz furchtbar ist und das feiert man aber gnadenlos ab, dass denen es eingeredet wird, dass es da ganz furchtbar ist, weil das ist halt Feminismus und für Frauen und so und das muss man natürlich feiern. Ja. Hier dreht es sich um einen Artikel, bei dem sich darüber aufgeregt wird, dass der Feminismus innerhalb der Linken keine kulturelle Hegemonie beanspruchen kann. Und das ist ganz lustig. Es ist soweit. Ich habe den auch gelesen. Ich habe den jetzt nicht mitgebracht, aber fand ich schon auch erstaunlich oder bezeichnend, dass es jetzt sozusagen innerhalb der Linken auch losgeht. Ne? Ob es toxische Weiblichkeit gibt, will ein aufgebrachter N20er wissen. Nee, sage ich, gibt's nicht und erkläre in 2-3 Sätzen, wie Eigenschaften, die als weiblich gelten, Unterordnung, sich kümmern, attraktiv sein, in ihrer Umsetzung viel weniger zur Gewalt einladen als solche, die als männlich gelten, Dominanz, Stärke zeigen, Abhängigkeit um jeden Preis vermeiden. Gelten, ne? Oder warum jede vierte Frau in Deutschland seit ihrem 16. Lebensjahr sexualisierte Gewalt widerfahren ist. Ja, da habt ihr es. Ich muss die ganze Zeit auf den Ausschnitt da oben starren, weil sie schreibt nämlich auch für FICO, das Magazin für gute und gegen schlechte Sachen. Finde ich bemerkenswert. Okay. Hier ein bisschen weiter scrollen noch. Der Spruch oben drüber, den machen wir selber. Aber trotzdem vielen Dank, Twitter-Userin. Aber das Foto ist einfach wunderbar. Dafür gibt unsere Bundesregierung nämlich euer Geld aus, um das zu drucken und es dann aufzuhängen. Ja. Wow. Ich habe noch ein anderes Motiv gesehen heute. Ein Pärchen irgendwie. War jetzt auch nicht viel schöner. Aber... Nee, aber ich. Warum? Wer wirbt denn da jetzt? Einfach nur die Regierung? Die Bundesregierung, oder was? Ja. Ich kenne vor allem das Motiv mit der Hängematte, wo irgendwie, oder mit der Liege, wo irgendwie draufsteht, reserviert oder so. Und dann mit diesem Spruch. Aber was soll, ist das so ein Hirngespinst, so nach dem Motto, haha, wenn wir den Leuten zeigen, dass wir über uns selber lachen können, irgendwie. Wahrscheinlich. Oder was soll das bedeuten? Und warum gibt man dafür Geld aus? Die Bundesregierung. Das ist so deutsch. Gott, ey. Die Clownwelt, oder? Ich meine. Total banal, wieso darf die Bundesregierung überhaupt für sich werben? Ja, das ist Informationen. Das soll wahrscheinlich so viel heißen wie, ja, nehmt das Identitäre so, wir kümmern uns doch um die deutsche Identität oder so, weiß ich nicht. Ja, sie verkaufen das mit als Lehrmaterial für Ausländer oder so. Das ist deutsch. Genau, ihr müsst hier solche Schuhe anziehen. Ihr müsst, das ist unsere Kultur. Genau, dann kommen die alle nämlich so um die Ecke. Spitze. Ja, ich habe auch schon ein paar Poster gesehen. Ich habe mir bei fast jedem Poster, was ich gesehen habe, gedacht, wer macht sowas? Das ist sogar noch einigermaßen vernünftig. Also die Motive, die ich gesehen habe, die haben mich alle wirklich zum Nachdenken angeregt. Aber haben sie dann Expectations auch subverted? Das macht man doch heutzutage gerne. Ja, schwierig, ich sage, DDR war kein Unrechtsstaat. Das ist natürlich eine plakative Überschrift, die auch überall halt so verteilt wurde. Das, was sie hier im Endeffekt noch einschränkt, wurde natürlich nicht so viel verteilt, habe ich auch irgendwie erwartet, dass es da noch ein bisschen mehr dazu gibt, aber nachvollziehen kann ich das leider nicht, also es wird hier davon geredet, dass es ja, obwohl ja die DDR nicht demokratisch und so gewesen ist und nicht gut gewesen ist, diese beiden Leute, also Frau Schwesig und Herr Ramelow, der Meinung sind, dass zu viele Leute in der DDR, also zu viele Leute jetzt in Ostdeutschland diesen Spruch mit dem Unrechtsstaat irgendwie auf sich beziehen würden oder so, so als ob sie nicht da sein dürften oder irgend so ein Gewäsch. Und deswegen möchte man diesen Spruch Unrechtsstaat nicht benutzen. Also, finde ich falsch. Und ich glaube auch, dass die Motivation mehr darin besteht, ja, halt irgendwie sozusagen, dass halt nicht alles schlecht war oder so. Um dann ja, aber auch wieder, lernen wir nicht aus Fehlern? Das ist doch genau die Einstellung, die unter anderen Vorzeichen dazu geführt hat, dass wir Probleme mit Rechten haben. Die haben wir ja auch. Also niemand will ja wegdiskutieren, es gibt rechte Idioten. Aber was wäre denn, und du sagst ja gut, man hat das hier ein bisschen verzerrt und aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich sag nur mal Höcke. Also stell dir vor, Höcke würde sowas sagen über andere Zeiten in Deutschland. Ja. Dass da ja schließlich auch Lebensleistungen und Autobahnen und so, ja, was da los wäre und Prinzip, das würde noch viel krasser behandelt. Im Prinzip hat der Gauland ja auch sowas ähnliches gesagt mit nicht alle Leute in der Wehrmacht waren schlecht oder irgendwie so, oder die Wehrmacht war eine vernünftige Armee oder irgend so ein Kram hat er ja auch mal irgendwie gesagt. Und da haben sich natürlich die Leute auch drüber aufgeregt. Und ja, also es muss auch nicht sein. Also wir brauchen auch nicht immer alles in der Vergangenheit irgendwie schön finden. Und ja, mir fallen auch noch... Was die Leute dann da so bemängeln oder so, dann also irgendwelche Diebstahlsgesetze oder so, die es in der DDR gegeben hat, die waren natürlich auch nicht Teil des Umweltstaats. Das ist ja richtig, ne? rechts die Überschrift, die zweite, finde ich gut. Hightech ICE trifft Museumszug in Neustrelitz. Das hat ganz schön geknallt, glaube ich. Genau zwischen den Augen. Ja, es war ein Unrechtszug dann. Ja. Der Schulzzug vielleicht. Der Schulzzug war der Museumszug. Ja, am ehesten. Hightech ICE, was geht's? Ja, eine kleine Erinnerung daran, dass diese ganze Sache mit, man hat ein traumatisches Erlebnis und dann kann man sich nicht dran erinnern und dann kann man mit Hypnose diese unterdrückten Erinnerungen wieder hervorrufen. Ja, das gibt es so nicht wirklich. Aber was es gibt, ist die Suggestionsfähigkeit. Ja, dass man halt quasi durch diesen falschen Therapieansatz Leuten etwas einreden kann. Ja, und das ist wissenschaftlich komplett nachgewiesen, bis hin dazu, dass man halt Leute glauben machen kann, dass sie nachweislich nicht an Orten, also dass sie denken, sie wären zu gewissen Zeiten an Orten gewesen mit allen Details, aber sie sind gar nicht da gewesen. Also die Suggestionsfähigkeit ist sehr stark bei den Menschen gegeben und das ist ein Psychotherapeut, der das nochmal beschreibt, weil es gerade wieder eine Welle gibt von sogenannten Verschwörungstheoretikern, die halt versuchen, irgendwie aus ihren Kindern irgendwelche Gedächtnislücken wieder hervorzupressen. Und das funktioniert einfach wissenschaftlich nicht. Wenn der Mensch sich nicht, es gibt gewisse Geisteszustände, wo ein Mensch diese Erinnerungen nicht formen kann. Aber es gibt keinen Weg, die dann irgendwie hervorzurufen, weil sie werden nicht geformt. So, das heißt, wenn ein Mensch wirklich eine geistige Krankheitsform entwickelt durch ein Trauma und diese Gedächtnisse werden tatsächlich nicht gespeichert, gibt es keinen Weg, die irgendwie wieder hervorzurufen. So, das ist eindeutig belegt mittlerweile von der Wissenschaft. Alles andere hat halt diesen Suggestionsfaktor. So. Ja. Ist ja, denke ich mal, allgemein bekannt, aber trotzdem erwähnenswert. Gorka ist pleite gegangen und wurde dann durch Splinter ersetzt. Splinter hat den Betrieb weitergeführt und Splinter ist shutting down. Und wie so oft, wenn Journalisten ihren Job verlieren, dann sage ich, dass ich den Artikel gerne ausdrucken würde, eine Nadel aufziehen würde und mir direkt in die Vene jagen würde. Weil ich mich einfach nur noch... Ich kann es einfach nur noch abfeiern, wenn das passiert. Ich finde es klasse, dass die Leute ihren Job verlieren. Das ist gut so. Mich freut es. Nur habe ich keine Spritze zu Hause. Ach, immer dieser Mute-Button. Ja, Gene-Edited Catastrophe in Brazil. Oh, Stroboskop. Ja, im Endeffekt geht es darum, es geht Wir erinnern uns ja alle noch an diesen Zika-Virus, der in Südamerika gewütet hat und in Afrika und ein paar Leuten das Leben gekostet hat, aber für sehr, sehr große Wellen an Impfrunden und sowas gesorgt hat, was ja ganz gut ist. Es hat aber auch für gewisse komische Experimente gesorgt. Und zwar gab es ein riesiges multinationales Projekt, bei dem Moskitos quasi genmanipuliert wurden und zu 10-millionenfach in die freie Natur entlassen wurden. Die Theorie war, dass sich diese genmanipulierten Mücken, da sie besonders resistent sind, besonders überlebensfähig, weniger Nahrung brauchen und so weiter und so fort, einen stärkeren Reproduktionstrieb haben, dass sie quasi die männliche Bevölkerung von diesen Zika-übertragenden Mücken ersetzen, sich mit den Weibchen paaren und dann halt die nachfolgenden Generationen nicht mehr diese Erreger übertragen würden, können würden. So. Jetzt hat sich nach ein paar Jahren rausgestellt, dass diese gezüchteten Mücken nicht nur überlegen sind, weil sie halt weniger Nahrung benötigen und einen stärkeren Reproduktionsdrang haben, sondern dass die Mückenpopulation sich sehr stark entwickelt hat, dass die Krankheitserreger weiterhin übertragen werden und ja, dass sogar die Mücken dadurch, dass sie halt genetisch so gezüchtet wurden, dass sie besonders überlebensfähig sind, unter anderem halt auch resistent sind gegen bestimmte natürliche Feinde und gegenüber Pestiziden. Jetzt hat man quasi diese krankheitserregenden Mücken in größerer Anzahl als zuvor, noch resistenter gegen jegliche Anti-Moskito-Maßnahmen und ja, klasse Entwicklung, leider. Ja, also da hat man einfach zu sehr auf unausgereifte Wissenschaft gesetzt. Und ja, da können wir uns direkt auf die nächste Nachrichtenmeldung einstellen. Neue Zika-Epidemie in Südamerika. Ist jetzt mehr oder weniger schon vorprogrammiert. Und weitere Krankheitserreger, ne? Ja. Oh, die MENA-Region. Ja, MENA ist ein Begriff, der sich jetzt etabliert hat als Middle East und North Africa. Dafür steht die Abkürzung. Und damit gebe ich an Ebel bestimmt, oder? The MENA Region, a Great Power Competition, ist ein interessanter Rapport, den mir jemand verlinkt hat, mit der Aufforderung, ihn unbedingt zu lesen, weil hier drin Hauptstrom-Narrative eventuell wieder gesponnen werden. Und ich bin aber leider noch nicht dazu gekommen, ihn zu lesen. Ich halte euch aber auf den Laufenden. Wollt es euch aber nicht vorenthalten. Also, du bist sozusagen in der MENA-Pause. Genau. Rwanda opens first entirely homemade smartphone factory in Africa. Was ich absolut begrüße und was mich ziemlich freut. Also ich finde es super klasse, dass Afrika aufholen tut. Also erste Smartphone-Fabrik ist auf jeden Fall ein Schritt voran. Darf ich ketzerisch fragen, ob die da nur zusammenbauen? Ja, natürlich. Ne? Die fertigen ja nicht den ganzen Kram da. First High-Tech Smartphone Factory. Also wahrscheinlich tun sie nur Teile zusammenbauen, aber ich gehe davon aus, selbst wenn es nur Teile zusammenbauen. Nee, ist natürlich, aber. Also. Ich weiß mal leider mal wieder mehr, weil das Mara-Phone, das hat mich direkt an Mara Jade erinnert und da musste ich direkt eine Träne für Star Wars weinen und habe mir direkt mal angeguckt, wie da die Lieferketten sind. Also es ist im Endeffekt so, dass die Chips aus China bekommen, aber dass sie tatsächlich in gewisser Stückzahl auch Chip-Foundries in Afrika nutzen für ihre Lieferkette. Die produzieren halt in so geringer Stückzahl 2500 pro Quartal, irgendwie sowas. Ja, also wirklich eine sehr geringe Anzahl, sodass die quasi mit sehr kleinen Foundries, also so Schmelzhütten, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders übersetzen soll, in Afrika auch zusammenarbeiten können, die staatlich gefördert sind, teilweise auch von europäischen Fördergeldern, teilweise auch von deutschen Entwicklungshilfegeldern. Und ja, ist eine gute Sache, tatsächlich. Ja, es ist nicht nur so, dass die Leute am Reißbrett sich die Überschussteile zusammenkaufen, die sowieso in China gefertigt werden, sondern sie holen sich die Teile, die sie vor Ort bauen können, holen sie sich vor Ort und den Rest holen sie sich in China, wenn einfach vor Ort nicht die Kapazitäten sind, sie herzustellen. Noch kurz als Anmerkung, eine Foundry ist in dem Zusammenhang einfach eine Chipfabrik. Ja, es geht ja nicht nur um die, ja. Also die Chipfabrik einerseits, aber auch andere Wertstoffe müssen ja geschmolzen werden. Foundry Stahl, ist... Kupfer, Aluminium, seltene Erden, die dann ja bei der Chipproduktion benutzt werden. Darum geht's auch. Hm. Also die Zulieferer von den Foundries in dem Sinne. Ja, hier wir nur ein kleiner Nigeria. Artikel, ein sehr langer Artikel zur Leseempfehlung, was gerade in Nigeria passiert mit der christlichen Community. Ja, da hört man ja kaum irgendwas drüber, aber da passieren gerade halt wirklich staatliche Repressalien vom Feinsten. In der Art und Weise, dass halt quasi Milizen, unter anderem die Boko Haram, in ihren Aktionen freie Hand gewährt wird von der Regierung und das wird nicht strafrechtlich verfolgt. Und sehr viele Beispiele und man hört ja auch über die Probleme, die weiße Farmer in Südafrika haben. Christen in Nigeria haben auch sehr starke Probleme und das wollte ich einfach nur mal ansprechen und das ist jetzt wirklich zu viel, um da einzusteigen. Schaut es euch an, das ist eine gute Zusammenfassung. Und das ist eine halbe aufgeteilt, die nördliche Seite ist eher muslimisch und die südliche wohl eher christlich. Ne? Da gibt es immer wieder einen Renner, da gibt es immer wieder ein Theater. Oh ja, den Elefant hatten wir auch noch im Raum. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über das, was derzeit in Nordsyrien passiert. Und zwar habe ich den Artikel als Platzhalter genommen für die Frau Kelly Greenhill. Das ist ein Interview, was mit ihr geführt worden ist. Die gute Frau hat ein Buch geschrieben. Dieses Büchlein, das heißt da Weapons of Mass Migration. Forced Displacement, Coercion and Foreign Policy, wo sie darauf eingeht, dass eben Migration und Flucht, dass es auch oftmals als Waffe von Staaten missbraucht werden kann. Und Erdogan ist ja in Nordsyrien einmarschiert oder ist gerade dabei einzumarschieren und er meinte, wenn er Kritik hört aus Europa, dass man auch 3 Millionen Flüchtlinge übernehmen könnte. Und das ist natürlich eine interessante Zurschaustellung, dass eben Weapons of Mass Migration eine Sache sind, die man nicht unterschätzen sollte. Also und das Interview hier im Cicero ist auf jeden Fall lesenswert. Also ich wollte zwischendrin einwerfen, dass die neuesten Meldungen aus Syrien deuten auf weitere Konfrontationen. So wie es aussieht, haben sich die Kurden geeinigt mit Assad. Und Assad wird binnen 48 Stunden Einheiten nach Kobane schicken, zum Beispiel. Die Russen hatten da wohl auch eine Hand drin in den Verhandlungen, sind also, wenn Assad da mit offiziellen Truppen hingeht, sowieso mit am Tisch. Das könnte interessant werden, sage ich mal vorsichtig. Ja, angeblich haben sie auch irgendwelche ISIS-Kämpfer freigebombt oder so. Ja, es ist sogar so, dass irgendwie knapp 900 von denen wohl geflohen sind und der Kommandant von dem Lager hat angegeben, es habe innerhalb der offenen Sicherheitskräfte praktisch, die nicht direkt zu dieser, also die Leute, die man zusätzlich anheuert, es habe da Schläferzellen gegeben. Und die hätten halt dann, als es soweit war, dass halt genug von den Kurden weg waren, um sich gegen die Türken zu verteidigen, haben die dann zugeschlagen und die Leute befreit. Also wir freuen uns drauf, wenn die Balkanroute und die Griechenlandroute und so, wenn es dann öfter wieder knallt oder LKWs irgendwo gegenfahren. Ja, wir haben es euch gesagt. Ja, die ganze Sache ist halt sehr durcheinander und es wird für Spannungen sorgen. Die ganze Berichterstattung ist mal wieder absolut unterirdisch. Bevor ich zu diesem Artikel komme, vielleicht noch eine Sache. Oder nee, kommen wir direkt zum Artikel. Die Kurden haben sich darauf vorbereitet und die werden nicht leicht zu besiegen sein. Die Situation, dass da sehr viele ISIS-Gefangene in Gefangenenlager sitzen, hast du ja schon gut beschrieben. Die werden halt von den Kurden bewacht und die wurden halt auch von anderen Milizen bewacht, aber alles sehr kompliziert. Hier gibt es ein Reporterteam vom Daily Beast, die immer, die öfters nach Syrien gefahren sind und quasi Interviews geführt haben mit den ISIS-Kämpfern, ehemaligen ISIS-Kämpfern, die da in den Gefangenenlagern waren. Alleine deswegen eine sehr interessante Perspektive. Die ganze Sache mit Donald Trump einfach mal außen vor gelassen. Ein sehr interessanter Einblick, wie da vor Ort die Situation von den Kurden ist. Und die sind halt im Partisanenkampf, sind die gestählt und die sind ausgerüstet militärisch. Und wie vorhin schon gesagt, die arbeiten, die werden perspektivisch halt mit der Zentralregierung in Damaskus zusammenarbeiten müssen, weil es sonst niemanden in der Region gibt, mit dem sie zusammenarbeiten können, außer irgendwelchen Milizen, die vom Iran unterstützt werden, und das wollen die selber nicht. Weil wenn man sich anguckt, welche Regionen Kurdistan, über welche Region reden wir denn? Wir reden über einen großen Teil der Türkei, einen großen Teil von Syrien, einen großen Teil vom Iran und einen großen Teil vom Irak. Und die Kurden im Irak haben ja schon eine gewisse Autonomie. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie die Situation der Kurden im Iran ist. Aber die Situation der Kurden in Syrien, ja, die wird jetzt stärker. Und nochmal auf die Perspektive von der Türkei einzugehen. Was die Ansage von denen ist ja eigentlich, wir wollen einen 10 Kilometer breiten Sicherheitskorridor in Syrien schaffen, damit wir die ganzen Flüchtlinge, die wir aus Syrien haben, die jetzt schon seit Jahren bei uns in der Türkei sind, irgendwie 3,5 Millionen, 4,5 Millionen, die Zahlen ändern sich dauernd, die wollen wir dahin quasi in Sicherheit ansiedeln und die Kurden sollen mal Platz machen, so nach dem Motto. Dass dem so sein könnte oder sein wird, das wage ich zu bezweifeln, nur das ist halt die offizielle Ansage von der Türkei. Das geht in der Berichterstattung irgendwie unter. Ja, und wenn der Donald Trump beispielsweise sagt, okay, ich werde der Türkei auf die Finger schauen, dass die sich an die Regeln halten, dann spielt er beispielsweise darauf an, auf diesen 10-Kilometer-Korridor, den die Türkei einnehmen will, militärisch sichern will und die ganzen Flüchtlinge da irgendwie ansiedeln. Was ich mich frage, er kann ja nicht, naja, er kann ja nicht den Kuchen essen und behalten, weil wenn er diese 3,6 Millionen Flüchtlinge für Syrien braucht, dann ist es halt doof, uns zu drohen, uns die zu schicken im Endeffekt, weil dann wird aus seinen Hegemonieplänen da unten nämlich nichts, wenn er uns die schickt. Ich kann das jetzt wirklich überhaupt nicht bewerten. Ich meine, Erdogan macht sowieso seltsame Sachen. Das ist ja klar, dass ich der Meinung bin. Nur die Perspektive, die offizielle Ansage von denen, wie gesagt, die höre ich irgendwie nirgendwo. Deswegen möchte ich sie hier mal erwähnt wissen. Vielleicht machen die das ja auch. Vielleicht sagen die hier, 10 Kilometer, hier ist das Metermaß und wir machen Stopp und es wird gar nicht weiter eskalieren. Da werden alle überrascht, oder? Außer die Syrer, ne? Die hatten dann ein Territorium verloren an die Türkei. Also das Ganze ist natürlich eine absolut wahnsinnige Situation. Eine andere sehr lustige Situation ist, bei den Vereinten Nationen gibt es Geldknappheit. So. Eine kleine Zusatzinformation. Das Budget der Vereinten Nationen ist geteilt in die UN-Sicherheitsmaßnahmen. Die haben ein jährliches Budget von ungefähr 6,37 Milliarden, irgendwie sowas, je nach Währung. US-Dollar sage ich jetzt mal äquivalent. Das sind die ganzen Friedensmaßnahmen, Friedenstruppen, Entwicklungshilfe, militärische Entwicklungshilfemaßnahmen, die weltweit gemacht werden. Und dann haben wir das eigentliche UN-Verwaltungsbudget und das sind, glaube ich, 3 bis 4 Milliarden US-Dollar äquivalent pro Jahr. So, in der Regel ist es so, dass die Staaten halt nicht am Anfang des Jahres ihre ganzen Beiträge zahlen, sondern sukzessive übers Jahr immer halt anteilig zahlen. Viele Staaten zahlen auch einfach mal gar nicht. Manche Staaten zahlen für andere Staaten. In der Regel ist es so, dass die Amerikaner für irgendwelche diplomatischen Gefälligkeiten die Beiträge für andere Nationen zahlen. Das ist ein Thema ganz für sich. Ja. Aber jetzt ist es so, dass unter Trump das nicht mehr gemacht wird. Und auch Amerika halt nicht mehr wie sonst üblich halt immer quartalsweise im Voraus gezahlt hat, sondern die zahlen jetzt halt auch, wenn es von denen gefordert wird. Und dementsprechend haben die eine Budgetkrise. Wir hatten ja gerade die Vollversammlung, wo ja viele Leute gesprochen haben. Unter anderem auch die Dame, die ja leider den Friedensnobelpreis jetzt nicht bekommen hat. Oh, so traurig. Ja, der UN-Generalsekretär sagt, hier, hätten wir nicht schon von Anfang des Jahres Sparmaßnahmen eingeleitet, hätten wir diese Vollversammlung gar nicht stattfinden lassen können. Und jetzt müssen die halt gucken, wie das mit der Querfinanzierung ist. Ich habe ja schon gesagt, es gibt diese zwei Budgets, das Verwaltungsbudget und das Sicherheitsbudget. Und beim Sicherheitsbudget, weil es da um Militärsachen geht, da sind die USA halt doch ja, zahlungsbereiter immer. Und jetzt muss der Gutierrez halt gucken, wie der die UN irgendwie finanziell weiter am Laufen hält. Ja, interessant. Interessante Angelegenheit. Vor allem, dass der UN-Generalsekretär sagt, hier hätten wir nicht schon enorme Sparmaßnahmen angestrengt, hätten wir den Gipfel nicht stattfinden lassen können. Aber dadurch haben wir jetzt kaum Geld mehr. So, und die müssen jetzt innerhalb der nächsten 2-3 Fiskalwochen halt eine Lösung dafür finden. Die wird sich auch finden lassen. Und im Endeffekt ist das natürlich eine große diplomatische Ansage hier, Amerika. Kannst du nicht mal das so machen, wie du es früher immer gemacht hast? Einfach mal das Geld vorstrecken. Ne? Mal gucken, ne? Ob der Donald das machen möchte. Hm? Ja, hier hat der Kinderpsychiater Winterhoff, Michael Winterhoff, ein Buch geschrieben. Und zwar darüber, was den Kindern wohl fehlt, beziehungsweise wie wieder so die Entwicklung ist. Und er sieht dann eine sehr negative Entwicklung laufen. Man meint, wir müssen irgendwie gegensteuern, weil die Kinder so nicht arbeitsfähig werden. Und kritisiert vor allem das Bildungssystem, dass die Lehrer eben, ja, ich glaube, das hatten wir vorhin schon bei dem Kunze, der hat ja auch sowas gesagt, wie dass das eben Lehrer sein sollen, nicht irgendwelche unpersönlichen Pädagogen, die, wo man sich an der Lehrtheke was abholt oder so. Also es müsste da vielleicht mehr Persönlichkeit rein, sagt er zum Beispiel. Ja, Strukturen, Arbeitsabläufe zu erkennen, fällt Kindern schwer heutzutage, heißt es. Vielen, vielen Grundkenntnisse in Deutsch und Mathe. Ja, und das ist natürlich auch ein Problem, dass das nicht so gelehrt wird, beziehungsweise er sagt vor allen Dingen, dass immer wieder was geändert wird, aber es wird nicht so richtig geprüft, ob das auch funktioniert hat. Ne? Ich weiß, in dem Bildungswesen ist das aber irgendwie ungesund. Und ja, ich erinnere mich da zum Beispiel an diese Geschichte, dass sie in der Grundschule ja heutzutage lernen, ja nach Gehör oder erstmal schreiben nach Gehör oder wie sie es meinen oder so. Und das ist irgendwie auch ein bisschen verwirrend, zumindest wenn man sich dann sowas angewöhnt hat. Dann sich wieder umzugewöhnen, ist ja eine doppelte Aufgabe. Finde ich jedenfalls irgendwie auch nicht so gut. Das sind so die Probleme dabei, ne? Diana Sand. Ja, das mündet ja dann zugleich Teilen in Deutsch, Rap und einfache Sprache. Ja, so ungefähr. Nur da kommst du natürlich nicht ins, ja, wie soll man sagen, in den Ingenieurs-Olymp oder so. Ja, für diese Last-Minute-Zusendung danken wir Dr. Sabine Schleutberger-Nachenhäuser auf Twitter. Es gab wohl ein Panel in Berlin, What Remains from 89, was bleibt von 89 über, wo es um den Mauerfall ging und da ging es wohl auch um Meinungsfreiheit. Und diese Dame, die das besucht hat mit dem blauen Twitter-Sternchen, die versteht gar nicht, was die Leute in Deutschland unter Freiheit verstehen. Es scheint, als würden sie darunter verstehen, solange jeder wählen kann und jeder Zugang zu Medien hat, wird alles gut gehen. Also sie versteht irgendwie nicht, wie eine Demokratie funktioniert. Und dann lässt sie die Katze aus dem Sack, nämlich eine Dame, die im Panel saß, war unsere allseits beliebte Anne Wiczorek. Und dann wundert sich also hier diese Diana Sand darüber, dass die Leute, die damals gegen den ostdeutschen Staat gekämpft haben, jetzt auf einmal in dem Lager sind, das sagt, freie Meinungsäußerung auf einmal, dass sie ja später bringt alles in Ordnung, so ungefähr. So auf einmal. Ja, und vor allem, wo waren die denn, als sie 89 auf der Straße waren, nicht in dem Camp, freie Meinungsäußerung? Mhm. Also, ich weiß nicht, ob die Diana halt vielleicht einfach von deutscher Geschichte keine Ahnung hat, aber... Ja, die was genommen auch oder so. Vielleicht. Ja, und nur Anne Wiczorek sagt halt, aber Meinungsfreiheit für wen? Ja? Oder freie Rede für wen? Sagt die. Für wen? Und sie sagt hier... Wer ist da der Gatekeeper? Wieso nicht ich? Sich gegen Rassismus und weißen Nationalismus zu äußern, ist nicht Zensur. Ja. Genau wie nicht Zensur ist, sich gegen Feminismus zu äußern. oder radikal-feministische Positionen an, aber das verstehst du wieder nicht. Du fragst nur für wen und siehst nur die Männer, die freie Rede haben und die Frauen, die nicht haben und die Weißen, die freie Rede haben und die Pocks, die das nicht haben und so weiter und so fort. Du hast dich in deinem eigenen Spiegellabyrinth verlaufen, Anna. Aber früher, da gab es noch einen antifaschistischen Schutz, weil mit dem man die ganze Meinungsfreiheit aus dem bösen Westen draußen gehalten hat. Und da wundert es einen wirklich, dass die Ossis so doof sind, heute immer noch drauf zu bestehen, ihre Meinung sagen zu können. Krass. Hashtag ein Wort des Völliger. Ja, aber wenn der jetzt so tolle Sachen prognostiziert und die dann nicht eintreffen, also. Ich meine, ist er der Forsa-Chef, also von so einem großen Meinungsumfrageinstitut, Gülner, und prognostiziert eben die Auflösung der SPD. Er begründet das nicht nur statistisch, sondern eben auch damit, dass die SPD die Mitte verliert, den Anschluss bei den Arbeitern verliert und sich irgendwie elitären Projekten widmet. Ganz einfach und klar auf den Punkt gebracht. Und er sieht das irgendwie als Auflösungserscheinung an. Ich weiß nicht, ja, wieso nicht, ne? SPD ist 150 Jahre alt. Reicht auch, ne? Tschüss, SPD. Radikaler Kevin Kühnert wird das alles wieder in Ordnung bringen. Ach, der Kevin. Der Kevin findet sich auch in einer anderen Partei zurecht. Da pass mal auf. Kein Problem. Ich habe es gerade direkt gegoogelt, weil ich sag ja, SPD und Gewerkschaftsmitglieder, da besteht ein Zusammenhang. Und tatsächlich ist es so, dass die SPD, wie es hier steht, 1998 13 Millionen Wähler verloren hat. Ja, und die Gewerkschaften haben in dem Zeitraum 6 Millionen Mitglieder verloren. Kommt da ein Zusammenhang? Ja, das passt schon. Naja, auf der anderen Seite, wenn Gewerkschaften halt nichts mehr nutzen, dann kann man auch den Beitrag einstellen. Also das sehe ich. Ja, wenn die Politik das dann so entscheidet, dass die Gewerkschaft nichts mehr nutzt, ich sage nur diese mit den Kleinstgewerkschaften oder so, Kleingewerkschaften, die dürfen jetzt auch nicht mehr alleine streiken oder so. Da hat die Politik dann einfach mal eine Regel vorgeschoben mit Hilfe von Gesetzen. Also. Ja, die Kleinstgewerkschaften dürfen nicht mehr streiken, aber 1000 Äffchen in Berlin können machen, was sie wollen. Das sowieso. Ja, das ganze Theater haben wir ja heute bei den ganzen Themen auch nicht untergekriegt, aber ja. Ja, nur was angerissen oder so, ja. Welche Äffchen meinst du? Können wir ja nächste Woche was zum Nobelpreis machen. Und Extinction Rebellion. Blockierer da. Ja, da gibt es ja auch nicht viel zu sagen. Ne? Also, nee. Was willst du da noch nicht zu sagen? Ja, auf jeden Fall hier die Sonnenstudios, die die nehmen jetzt die Schwulen ins Visier, wie hier steht. Also die eröffnen in LGBT-Nachbarschaften in Amerika und sorgen dafür, dass die Schwulen ein gesteigertes Krebsrisiko haben. Also es ist eine Verschwörung, sage ich euch. Targeted Marketing ist das, ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da fällt einem echt Kashmira Ganda. Da fällt mir nichts zu ein. Health, auch getaggt als Health. Health, ja. Ja, ich sage auch nur Gesundheit, Kashmira, Gesundheit. Ich weiß nicht, an wie vielen von diesen Drecksläden ich vorbeigehe, wenn ich hier in die Stadt gehe, aber es sind mindestens 3 oder 4 und trotzdem habe ich keinen Bock, da reinzugehen. Ach, wohnst du in einer LGBT-Neighborhood oder wie? Nee, wenn ich jetzt in die Stadt gehe, in meiner Neighborhood hier gibt es nur türkische Supermärkte und Lidl und Rewe hier, sonst gibt es hier nichts. Aber in die Stadt rein, wenn ich den Weg mache, treffe ich schon. Steht LGBT eigentlich, LGBT steht wahrscheinlich demnächst dann für Libanesen, Ghanäer, Burkina, Fasoisten. Und Leute aus dem Tschad. Wahrscheinlich. Und die Q ist dann Quagadu. Chat aus dem Chat. Könnte sein, ja. Nee, der Chat aus dem Chat. Ist auch schon wieder ein Stream-Tipp. Der Chat aus dem Chat. Der Chat aus dem Chat. Ich war im Chat mit dem Chat aus dem Chat. Das ist übrigens keine Hate Speech. Wir sagen damit ja nur, dass die Leute aus dem Chat sehr attraktive Männer sind. Was ich auch nicht. Ja. Worauf ich unbedingt noch hinweisen wollte, ist, es gab diesen Geistesblitz von jemandem auf Twitter, der irgendwie, oder ich glaube, es war sogar ein Imageboard, vielleicht sogar 4chan, ich weiß es nicht, wo jemand vorgeschlagen hat, doch ganz viele Memes zu machen, wo man Star Wars mit der Freiheitsbewegung in Hongkong in Verbindung bringt, um China dazu zu bringen, die Veröffentlichung von Star Wars Episode 9 zu untersagen. Also nicht, dass ich sage, das soll man machen, oder, aber es wäre für die Lulz wäre es schon. Ich glaube, das wird trotzdem ein spektakulärer Flop. Ja, auf jeden Fall. Ja, wird schlimm. Ich will es gar nicht wissen. So. Aber hier eine Sache auch noch zu Extinction Rebellion. Wir haben da jetzt seit Monaten drüber gesprochen. Immer hier Friday for Future, das sind die Harmlosen, Extinction Rebellion. Guckt euch Roger Hallam an. Ne? Totale Ideologie, verbohrte Ideologie, auf LSD ausgedacht, mit einem marxistischen Hintergrund, ideologisch weniger auf Klimaschutz bedacht und mehr halt diese marxistische Propaganda zu betreiben. Haben wir alles schon gesagt. Gibt es nichts mehr zu sagen und wir können einfach nur angucken, wie die Leute ihren Verstand verlieren und es ist, ja, ne? Schön, dass wir in unserer Raumstation sind. Da haben wir einen guten Überblick. Wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag. Hey! Hey! Wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag. Hey! Wir sind gegen CO2. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was er schadet. Und nein zum industriellen, kulturmarxistischen